Der Kampf um die Freiheit kennt keine Müdigkeit. Freiheit ist nicht umsonst. Dein Recht, deine Meinung kundzutun, ist nicht umsonst. Widerstand gegen den Zeitgeist ist nicht umsonst. Aber mit einem Lächeln stehen wir da, ein Flachmann in der Hand auf einer Waldlichtung. Frei von dem, was uns knechtet, ruhen wir, um Kraft zu haben. Zu brüllen, zu singen, zu tanzen, um die Welt wissen zu lassen, wir sind frei. Um unsere Regierung wissen zu lassen, dass ihre Schindluder nicht ewig getrieben werden können. Um zu zeigen, was der Kampf für die Freiheit bedeutet. Wissend, dass Freiheit nur mit stetiger Achtsamkeit einhergeht. Willkommen bei den Waldraumaffen. Waldrandaffen, ja. Hallo. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Eigentlich bräuchte man noch einen Tusch für danach die Ansage. Sonntagabend, 18 Uhr. Herzlich willkommen bei den Weltraumaffen. Ta-ta, ta-ta. Das fängt auch schon super an, ne? So, Elon Musk und so, weißt Bescheid und so, hat auf Twitter was geschrieben und so, und der Qualitätsjournalismus hat wieder zugeschlagen. Wie ist das eigentlich, wenn Elon Musks Twitter-Mob dich verfolgt? Von Erin Bieber. Ja, der Musk hat ja gesagt, er würde gerne so eine Art Rating-Plattform ins Leben rufen, auf der die Konsumenten von Medien diese Medien einordnen können, bewerten und kritisieren sozusagen. Und das hat einen ziemlichen Backlash in den Medien nach sich gezogen, wie zum Beispiel diesen Artikel, wobei diesem Artikel ja auch wieder ein Tweet vorausging, wo die Dame explizit gesagt hat, bitte teilt mir mit, wenn ihr schon mal von einem von Elon Musks Fanboys irgendwie angegangen worden seid. Ja, stell dir einfach vor, so du existierst auf der Erde, du willst den Mars kolonialisieren, du entwickelst Systeme und hast dein Leben dem gewidmet, die Menschheit zu den Sternen näher zu bringen. Und dann sitzt dann so eine Ehrenbiber und dann sagt die so, halt, stopp! Alles bleibt so, wie es ist. Ja, und erstmal einen Artikel darüber schreiben, wie fürchterlich das doch ist, wenn man mal ernst genommen wird und mal Konsequenzen zu spüren bekommt. Oder das heißt, ja, guck mal, so, ich würde gerne Transparenz schaffen und Leute können frei bewerten, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und ja. In dem Artikel kommt auch hier und da an Stellen Intersektionalität wortwörtlich zu Wort. Also weiter unten ist Intersektionalität, dann spricht die Frau davon, dass sie weiß, wie das ist, angegriffen zu werden, weil sie bei Gawker gearbeitet hat während dem Gamergate-Skandal. Und sie hat überlebt. Die Brianna Wu wird erwähnt als Software Engineer, who was one of the targets of Gamergate and an expert in being harassed online. Also an expert in being harassed online war mein Lieblingssatz. Also ein Experte im online belästigt werden. So, das ist so das Level, auf dem die Arian ihren Grind abliefert. Und wo ist zu dem Qualitätsjournalismus oder zu der Kritik daran? Nichts. Es geht. Nein, es ist ja so, dass Elon Musk auch wie Gamergate Weiland von Ethik im Journalismus spricht. Und wir alle wissen ja, Pineapple on Pizza ist Code for Penis. Mhm. Und wenn jemand über Ethics in Journalism spricht, ist er eigentlich nur darauf aus, Minderheiten, Frauen und LGBTQ-People zu unterdrücken. Stell dir einfach vor, so, da gibt es dann so eine riesengroße Rakete, die Elon Musk mit seinem Ding da so gebaut hat, mit seiner Firma, ne? SpaceX. Und dann heißt es, ja, so, jetzt bleiben mal die Leute hier, die irgendwie intersektionell meinen würden, ich sei der Buhmann und das Patriarchat. Denn ich gehe jetzt mit meinen Leuten auf Mars und da baue ich ein zweites Patriarchat auf und ihr könnt ja ruhig hier bleiben, so. So, und dann haben wir eine Erde, auf der sich dann alle Social Justice Warrior bekloppen, so während wir alle in der Rakete sind und lachen. Gab ja auch einen sehr schönen Tweet darüber, dass angeblich das Auto, das Musk ins All geschossen hat, runtergefallen ist und auf diese pakistanische Aktivistin draufgefallen ist. Ist sie nicht afghanisch? War die? Nee, die ist aus Pakistan. Ah. Eine pakistanische Afghanerin. Also, progressiv ist das, was er da vorschlägt. Ich meine, dass man so ein Qualitätssystem auf Webseiten hat, das ist ja nicht wirklich ein Problem. Ich kann mich daran erinnern, dass auf besonders progressiven Webseiten auch schon mal so Sternchen-Systeme angeboten wurden oder so. Nein, ich denke mal, dass er eher sowas wie ein Watchdog Ja, aber weißt du, das ist halt seltsam. Das ist halt seltsam, wenn Google intern halt einfach Listen erstellt für Leute, die mit denen man da so zusammenarbeiten kann, weil die Leute einem ideologisch zustimmen, ja, und alle anderen dann auf die böse Liste setzt, ne? So, dann ist okay, dann ist da kein Aufschrei, dann schreit die Ehren nicht, ne? So, das ist okay. Ja, toll. Sicher. Ja, ich möchte dazu noch mal was Kritisches sagen, und zwar, ich bin mir nicht so sicher, ob der Elon Musk der Richtige ist, um sich um Journalismus zu bemühen, weil ich sag mal so, also diese ganzen Schwachsinnsideen, die der alle Nase lang hat, die dann von den ganzen Schreiberlingen alle so hochgehypt werden, als wäre das irgendwie das Neueste und Fortschrittlichste, was ihm da irgendwie eingefallen ist, was aber in Wahrheit irgendwelche uralten Sachen sind, die schon vor Jahrzehnten verworfen wurden, weil sie halt einfach nicht umsetzbar sind und auch heutzutage nicht umsetzbar sind, aber er irgendwie jetzt als der Visionär gilt, der das irgendwie gemacht hat, so wie auch mit den, das Einzige, wo er Geld mit verdient, mit seinen Autos, dann mit den Elektroautos, das ist ja jetzt auch keine neue Idee, und dass er irgendwie dann immer so hingestellt wird als so ein visionärer Typ, der irgendwie die ganze Zukunft irgendwie verändern wird oder so, also das ist halt auch in keinem Fall irgendwie mit der Realität vereinbar, was den Journalisten da irgendwie wie ihn hinstellen. Ja, aber ja. Chris, wie viele Elektroautos hast du bisher verkauft? Hä? Wie kannst du ihn überhaupt kritisieren auf der Ebene? Hä? Wie viele Buchstaben von Elon Musk hast du in deinem Namen, Chris? Hm? Kein. Also, nee, aber auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, wie sind die Gamer geeignet, um für ethischen Journalismus zu streiten? Also da will ich dann auch wieder die Lanze zurückbrechen und sagen, wenn jemand mit so viel Geld, wie er sagt, er versucht eine unabhängige, neutrale Plattform aufzubauen, die sich als Watchdog um die internationalen Medien und gerade auch im Netz kümmert, ist er zumindest schon mal nicht der Schlechteste, weil er hat die Kohle, um sowas anzuschieben. Ja, also ich sehe es halt insofern kritisch, weil hinterher werden es sicherlich irgendwelche Leute sein, die auch über ihn gesagt haben, dass er Müll redet, die hinterher auf seiner Liste da irgendwie landen. Also, kann ich mir gut vorstellen. Ist halt, muss man halt wissen, ist halt ein, der Typ ist halt, ja, ist halt ein Businessman so, und ja, finde ich halt schwierig, dass der dann sich da jetzt irgendwie so aufspielt. Der macht sein Marketing-Spiel, und der Elon Musk hat halt schon sehr viele Projekte gemacht. Ich meine, Tesla ist eine Sache, die er macht. Ja, du meinst, das ist ja das Einzige, womit er Gewinn macht. Ich meine, der hat auch SolarCity, damit macht er auch Gewinn. Natürlich auf einem sehr kleineren Niveau. Aber ich meine, er hat sehr viele Unternehmen am Laufen und er wird immer sehr gehypt, was ich auch nicht gut finde. Da stimme ich dir absolut zu. Ja, der nutzt im Endeffekt alte Technologien und versucht, die nochmal irgendwie anzuwenden. Ein sehr gutes Beispiel ist bei der Tunnelbohrtechnik, die er jetzt in Amerika einsetzt. Da benutzt er wirklich teilweise Methodiken, die in Europa vor 20 Jahren aktuell waren. Aber die sind in Amerika deswegen neu, weil die einfach bei der Tunneltechnik nicht so weit sind wie in Asien oder wie in Europa. Ja, und das erklärt halt sehr oft, dass er halt so als Genie gehypt wird. Ja, dass er zum Beispiel im Tunnel aus dem Abraum direkt Material für die Tunnelstützung herstellt, ja, weil das in Amerika vorher noch nie so gemacht wurde. Deswegen gilt er als Visionär. Und so gibt es sehr viele Sachen, die halt für bestimmte Klaköre dann gutes Futter sind, um den zu hypen. Ja, aber ein totaler Loser ist er auch nicht. Ja, mit SpaceX legt er jetzt ja was vor. Ich meine, da kriegt er genug Subventionen und Geld von überall her. Profitabel ist das alles nicht, aber er treibt die Technik immerhin voran, das ist ganz gut. Und dieser ganze Presseskandal und die ganze Sache mit Pravda, ja, der hat jetzt ja gesagt, dass er gar nicht Pravda das nennen will, sondern Pravda, also D-U-H, so D. Ja, hat er gerade ein Medienunternehmen gegründet, das nennt sich THUD, THUD, und das ist sowas wie The Onion, ja, oder wie Titanic, so eine Satire. Nachrichtenseite. Ja, also vielleicht ist das Ganze so ein Marketingauftakt dafür, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist er ja sehr unter Druck wegen seiner Tesla-Produktion, wegen seiner Megafactory-Produktion, und was ich mitbekommen habe, ist, dass das, ich sag jetzt mal, das amerikanische Pendant zur Stiftung Warentest hat in Amerika den Tesla 3 untersucht und hat halt gesagt, so ja, der Bremsweg ist nicht gut genug. Und dann hat die Firma über ein Software-Update den Bremsalgorithmus so verändert, dass er eine bessere Bremsleistung hatte. Und das hat halt auch zu so einem Skandal geführt, weil der Elon Musk halt gesagt hat, so ja, das ist, ihr bewertet das unfair, das war ein erstes Modell und wir haben das hinterher ja auch gefixt. Und weil halt dieses amerikanische Stiftung Warentest-Pendant, der Name ist mir gerade entfallen, wirklich, die nehmen keine Werbung, die sind wirklich über jeden Fake-News-Verdacht erhaben, so allgemein gesehen. Und da, ja, ich glaube, das hat auch dann damit zu tun, dass so viele Presseleute auf dem rumhacken. Einerseits wegen der Firma, andererseits, weil er halt gegen diese Stiftung Warentest-Pendant so geschossen hat. Ja, also zu Unrecht. Ich weiß noch, dass der Sascha Pallenberg früher an diesem ganzen Tesla-Kram auch so einiges auszusetzen hat. Ich kriege es zwar nicht mehr richtig zusammen. Ich glaube, es hatte viel mit diesem automatischen Fahrassistenten irgendwie zu tun. Und ja, und alles, was ich über SpaceX höre, ist auch nur, dass es weit hinter dem zurück ist, was sie eigentlich wollten. Und irgendwelche Raketen, die wieder landen können, gab es auch schon mal. Und ja. Wo gab es die bitte schon mal? Die gab es auch schon mal, ja. Müsste ich nochmal nachgucken, aber gab es schon mal. Gab es schon mal auf jeden Fall Ideen. Auch welche, die so funktioniert haben wie bei ihm? Ich weiß es nicht. Irgendwelche Raketen, die wieder landen, ja. Okay. Ja, haben sie irgendwie. Kann ich mich vorher nicht dran erinnern, aber. Auch schon mal gemacht. Okay. Also wurde hinterher nicht so gebraucht, weil es halt auch nicht so gut war wie ein Space Shuttle, was du einfach irgendwo am Flughafen wieder runterkommen lässt für weniger. Aber. Verbraucht dann eine Menge Sprit wahrscheinlich, ne? Zusätzlich. Ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden auf Fall. Auf der anderen Seite hast du beim Space Shuttle ja auch die Booster gehabt, die du auch jedes Mal wieder neu. Irgendwie. Ja, schon, aber du brauchst dann nur runterfallen lassen, dann fällt er ins Wasser oder so, dann sammelst du den auf. So ist es ja, glaube ich, sonst gelaufen, ne? Ja, aber Leute, wir entfernen uns gerade schon ziemlich hart von dem Artikel hier, okay? So, wir können uns einfach alle darauf einigen, okay, dass es fürchterlich ist, wenn Elon Musk was twittert, okay? Ich finde es auf jeden Fall gut, dass er die Leute triggert, ja, aber ich will nur davon abraten, den jetzt irgendwie so zum uneigennützigen Visionär hier irgendwie zu erklären. Nee, das habe ich auch im letzten Stream schon gesagt, als wir das kurz angeschnitten haben. Ob da jemals was bei rauskommt, das bezweifle ich nach wie vor. Aber dass halt hier schon so ein Mist rauskommt, wie Leute, die sich dann hinterher von den angeblichen Mob von seinen Followern verfolgt fühlen, das ist halt... Auch geil, wie sie es wissen, dass sie alle weiß sind, obwohl es ja übers Internet gelaufen ist. Ne? Ja, das wissen die immer, ja. Ich finde das ja auch gut, dass sie sich jetzt schon gar keine Mühe mehr geben, irgendwie sich was Neues auszudenken, sondern es wird jetzt einfach alles mit Bros irgendwie. Kriegt jetzt alles ein Bros hinten angestellt und das so wie die Bernie Bros damals. Die schlechten Sachen kriegen Bros und die guten Sachen kriegen ein Plus. Ja, aber wenn jetzt Elon Musk eine schwarze Frau im Rollstuhl wäre und trans, dann wären die Artikel bestimmt nicht da, ne? Die gibt's bestimmt nicht. Nee. Hier in dem Artikel vom Frank Chang, ich habe den Artikel eigentlich nur deswegen eingereicht, weil der war so merkwürdig geschrieben, der war nur zitiert, es ist kontroverse und du tust nur Copy-Paste-Sachen zusammen zitieren und eigentlich den originalen Artikel reposten und noch 4-5 Zeilen dazu schreiben. Sehr merkwürdig. Ja, das ist aber Standard so, das habe ich auch bemerkt gehabt mit anderen Artikeln. So, wenn da einfach mal eine Story kommt, dann hat man so einen Text und den copy-pastet man und ergänzt vielleicht ein bisschen was, so je nachdem. Aber ja, weiter zur Amadeo-Antonio-Stiftung, die auf Twitter geschrieben hat, direkt auf der anderen Seite des AfD-Aufmarschs steht schon der Gegenprotest. Sprechchöre, ganz Berlin hasst die AfD und das ist erst der Anfang für heute. Hashtag B2705 und Hashtag Stopp den Hass. Ja. So, wir machen jetzt ein kleines Spiel mit euch. Wir spielen jetzt 10 Sekunden Musik und dann überlegt ihr euch, was ist irgendwie widersprüchlich an diesem Text von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Na, und ist es euch aufgefallen? Es ist Berlin, oder? Berlin. Berlin ist widersprüchlich darin. Das sind zwei große und kleine Buchstaben. Nee, aber hier ist die Auflösung, okay? Die reden hier von Stopp den Hass und im selben Atemzug von Sprechchöre in Gegenprotest schreien, ganz Berlin hasst die AfD. Und das ist erst der Anfang. Die haben einfach überhaupt kein Verständnis von irgendwie Moral und können nur mit zweierlei Maß messen. Das ist kein Wortwitz gewesen übrigens. Kleiner Maß. Ich finde die an Amadeo Adorno Stiftung klasse. Abel, dir ist da ein freudscher Versprecher passiert gerade. Niemals. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass die wie auch dieses Jahr wieder und noch in größerem Umfang gefördert werden von Frau Barley und Frau Giffey und Frau Wiesala heißen. Ja. Das ist schon ziemlich lukrativ, so der Kampf gegen rechts, wenn die Leute, die einem dann folgen, überhaupt nicht checken, dass man irgendwie seltsame Parolen ruft. Fallout von Zensur Nummer, weiß nicht, wie hoch die Zahl sein soll, aber CEO von Spotify entschuldigt sich, weil sie, als sie Songs zensiert haben, irgendwie die falschen Leute zensiert haben und dann in die Kritik geraten sind. Und solche News werden sich häufen, weil ja irgendwie alle Tech-Firmen versuchen, Sachen zu zensieren. Weil Gründe. Warte mal, die haben also angefangen, Sachen zu zensieren oder rauszunehmen und dann haben sich Leute beschwert, weil wirklich die falschen Leute in Anführungszeichen entfernt wurden. Nee, aber es waren halt wieder so, wir hatten das kurz in einem Stream vor 2 oder 3 Wochen. Es waren Social Justice Warrior, die halt unter anderem Leute wie, wer war es, Eminem sollte, weil er angeblich Frauen abused hat, gestrichen werden aus der Library und R. Kelly, weil er irgendwie Minderjährige betatscht hat. Mir ist der Künstler erstmal egal. Ich trenne da einfach die Kunst von Kunst will ich jetzt bei R. Kelly auch gar nicht sagen unbedingt. Aber ich trenne da die Kunst vom Künstler und ich finde halt, das Lied hat keine Kinder betatscht und das von irgendeiner Plattform runterzunehmen, damit es für andere, die das Lied vielleicht mögen, irgendwie nicht mehr verfügbar ist, weil ich glaube, dass das ein moralisch schlechter Mensch ist, dass das nicht wirklich eine Grundlage ist, um einen Konzern wie Spotify zu führen, das hätte ihnen früher auffallen können. Also, guck mal, wie barbarisch die Leute sind, die lassen Leute verbrennen, weil die irgendwie an was anderes glauben oder weil sie was anderes lesen wollen. Guck mal, wie dumm. Und dann, lass mal irgendwie jetzt das Musikstück wegschneiden, lass mal irgendwie hier den Film verbieten, lass mal irgendwie da das Spiel zensieren. Ja. Ja, ich meine, das ist ja, und das wird ja, wenn sie damit durchgekommen wären, wäre das nächste Jahr gewesen, sie hätten sich alle Texte angeguckt. Ja. Von The Cure zum Beispiel, Killing an Arab, das sich auf Albert Camus bezieht und hier sein Der Fremde, das aber auch schon 100.000 Mal als islamophob und ausländerfeindlich verschrien. Aber weißt du so, das Problem, was ich damit habe, ist, du hast doch die Möglichkeit bei Spotify eigene Playlists zu erstellen mit Musik, die dir gefällt. Jetzt fang nicht an mit, wenn du es nicht magst, dann konsumier es nicht. Wir wissen doch alle, dass das Nazi-Propaganda ist. Nein, ist es nicht, okay? Ich meine, das ist die einzige Möglichkeit, bei der du irgendwie noch die Möglichkeit haben wirst, das zu konsumieren, was du möchtest. Und nicht irgendwie die ganze Zeit Krieg führen muss. Ja, ich meine, willst du Krieg führen? Willst du wirklich Krieg anfangen zu führen mit allen Leuten, nur weil du eine andere Meinung hast? Jetzt komm, ja, beruhig dich. Apropos Krieg, die Katholiken mögen das Facebook nicht mehr, weil Werbung, die sie geschaltet haben, nicht durchgekommen ist. Und Herr Zuckerberg stand in der Kritik deswegen. Und also es trifft auch immer wieder viele verschiedene Gruppen. Also. Aber ja, Zensur auf allen Kanälen. Also. Zensur ist keine Lösung. Hass ist keine Meinung. Ja, und das hier gehört eigentlich zu dem Tweet von der Antonio Adorno Stiftung. Genau. Ja, dieses ganz Berlin hasst die AfD-Ding. Genau. Und da hat da jemand von ZDF halt einen Tweet. Das ist einer der Moderatoren von der Sendung Heute Plus. Betrifft ganz Berlin hasst die AfD. Mir ist der Rant dazu etwas daneben geraten und einige Tweets dann gleich mit. Ich habe einiges gelöscht und damit zurückgenommen und möchte bei allen um Entschuldigung bitten, die ich damit verletzt habe. Bin jetzt erstmal raus. Danke. Von dem, was ich da gelesen habe, also so einige Tweets von ihm, bevor er sie entfernt hat, die waren doch eigentlich ganz okay. Da war doch eigentlich nichts Kritisches. Ich glaube, ja, der wurde einfach unter Druck gesetzt. Was? Ja, genau, ja, unter Falschdenk halt wurde er jetzt da zensiert oder hat sich selbst zensiert, was eigentlich nicht besser ist. Ja, auch, also es zeigt halt wieder, dass die Wagenburg schon ordentlich geschlossen ist. Halt, wer was Falsches sagt, wird freundlich dazu aufgefordert, sich doch bitte zu entschuldigen und das zu überdenken, weil das könnte Konsequenzen haben. Ja, toll. Wir haben euch ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Also da hast du so eine Gruppe von Leuten, die auf einem hohen Ross sitzen, und wenn du mal absteigen willst und irgendwie mal ganz normal so laufen möchtest und nicht auf deinem hohen Ross sitzen, dann heißt es, nein, nein, nein, du hast jetzt auch auf dem hohen Ross zu sitzen und wehe, du gehst runter, weil es könnte sein, dass du dann ja besser bist als wir und das können wir nicht abhaben. So. Ja, toll. Also, und genau das sind die Auswirkungen, wenn Leute meinen, hier, ja, du darfst ja eigentlich alles sagen, nur nicht überall. So, ja, cool. Ja, danke. Ja, macht schon so ein bisschen Eindruck, als wenn man den Leuten beim Erwachsenwerden zuguckt, ne? Ja, und sie es schaffen. Es gibt keine Steuerung durch irgendwas, schon gar nicht durch sozialen Druck der anderen Damen und Herren im Journalismusberuf. Das gibt's nicht. Ja. Ja, Sprache ist so fürchterlich schlimm, dass wenn irgendeinem Journalisten irgendwie geschrieben wird, lösch dich und geh sterben, so, dass es dann heißt, hier Aufschrei, aber dann eigene Leute aus den eigenen Reihen zu drängsalieren, das ist schnell gemacht. Das muss man einfach machen, das sind so Züchtigungen halt. Passt. Jetzt sind doch alle professionell. Bitte nicht die Journalisten von der ARD kritisieren. Das hatten wir doch aber Donnerstagstunde. Da ging es doch auch, einer auf der Bühne, da hat er doch gesagt, dass man nicht irgendwie Kollegen in die Pfanne haut oder so. Ja, cool. Wenn Kollegen doch große Scheiße bauen, muss man es heute öffentlich machen, so wie der Fischer das gemacht hat oder so zum Beispiel. Ne? So, aber jetzt ein Video zu Hetze im Netze. Die perfide Strategie der AfD. Weil natürlich, die Hetze im Netze geht nur von der AfD aus. Vor der AfD, vor dem Internet gab es keine Hetze im Netze. Es gab gar keine Hetze. Die wurde von den Rechten erfunden und jetzt kriegt man sie auf Teufel komm raus nicht weg. Ja, genau. Das ist jetzt dieses Video, das hatten wir schon mal kurz angesprochen am Donnerstag und das fahre ich jetzt mal ab. Irgendetwas in die Welt setzen und sich bei Gegenwind ganz schnell wieder davon distanzieren, so lässt sich im Kern die politische Strategie oder besser gesagt die Masche der AfD zusammenfassen. Zu beobachten war das wieder am vergangenen Wochenende auf der AfD-Demo in Berlin, aber auch in noch viel krasserer Form während einer Demonstration von Asylbewerbern in Deggendorf. Oliver Bendixen und Markus Rosch. Vergangener Sonntag, Berlin-Mitte. Es soll um die Zukunft Deutschlands gehen. Die AfD hat zu ihrer Großdemo geladen. Nach Polizeiangaben sind rund 5000 Anhänger gekommen. Die Themen sind nicht neu. Gegen Merkel, gegen Flüchtlinge, gegen den Islam. Man habe die Faxen dicke. Der Extremismusforscher Hajo Funke will sich vor Ort ein Bild machen. Er hat auch keine Scheu, mit AfD-Anhängern zu diskutieren. Seine Meinung über die... Was ist das denn schon für eine beschissene Einordnung? Ja, und vor allen Dingen auch Extremismus, ne? Man meldet eine Demonstration an, man geht da irgendwo marschieren, man möchte die Merkel nicht, man möchte den Islam nicht. Extremismus. Ich weiß noch, dass die Caro Kebekus den Typen da aber mal als Politikwissenschaftler bezeichnet hat. Das sind die Öffentlich-Rechtlichen so, ja, warum werden wir denn nicht ernst genommen von den AfD-Leuten, so von den Protestierenden da, warum beschreien die uns immer und sagen, wir seien Lügenpresse? Ja, ich weiß nicht, vielleicht weil ihr so mit Framing halt arbeitet und das überhaupt nicht vertuscht. So. Apropos Framing, also der Chris, der hat gerade marschieren gesagt, die flanieren dort, die marschieren nicht, das hört sich so militaristisch an. Nein, Quatsch. Ja gut, ich meine... Ja, ist ja eine richtige, ja, also finde ich okay, das anzumerken. Ne, also im Prinzip stimmt ja, es sind halt solche Begriffe, ne? Also ich meine, vor allen Dingen auch von den Leuten, die ja sonst immer meinen, dass, ne, wie war das am Donnerstag, das trieft dann da irgendwie überall raus, dass man die doof finden soll und so. Und dass es halt auch so wichtig ist, worüber man redet oder so. Ich denke mir einfach nichts bei. Für mich ist es eher metaphorisch gemeint mit dem Marschieren und nicht wörtlich. Dass sie da im Gleichschritt irgendwie laufen oder so. Aber ja, also, ja, ich spiele mal was ab. Diese Partei ist eindeutig. Wir wollen ja eine andere Republik. Das schreiben sie, das sagen sie. Und da brauchen sie alle Öffentlichkeiten und die nicht öffentlichen Internetmobilisierung. Das ist eine Bewegungspartei, wie Höcke sagt. Die auch gezielt provoziert, um am rechten Rand zu fischen. Zum Beispiel mit einem AfD-Banner, Titel: Stoppt den Genozid an den Deutschen. Ein gefährliches Spiel. Ich werde jetzt gerade von der Polizei. Das auch diese Frau spielt: Katrin Ebner-Steiner, Vorsitzende der AfD in Deggendorf. Im September 2017 posiert sie bei einer Wahlveranstaltung von Angela Merkel in einer Burka, um für die Freiheit muslimischer Frauen zu demonstrieren. Ein weiteres Beispiel: Dezember 2017. Asylbewerber demonstrieren gegen die Zustände im Deggendorfer Transitzentrum. Eine angemeldete Kundgebung. Die AfD schaltet im Internet einen Livestream. Auch hier wieder aktiv: Katrin Ebner-Steiner, auch stellvertretende bayerische AfD-Landesvorsitzende. Hallo, liebe Freunde, wir sind heute hier in Deggendorf bei der Asyldemo. Das ist Scheiß einfach. Ich habe hier zwei nette junge Frauen getroffen. Und dann demonstrieren sie auf Englisch, die sollen erst genau. Mal Deutsch lernen. Da können wir vielleicht einmal drüber reden, genau. In der deutschen Sprache, in Deutschland. Aber nicht so. Also sie meinen auch, dass wenn es wirklich Schutzbedürftige sind, dass sie die dann anders bei uns auf. Ja, es ist schon ein bisschen verwirrt, aber ich meine, ja. Aber irgendwie dieses hier Anarchiesymbol so, ne, das ist kein Grund, um irgendwie zu sagen, die wollen ein anderes Land oder so. Weil, soweit ich weiß, ist Anarchie eine andere Staatsform als die, wir hier haben. Also. Ja, auch das Plakat mit dem Genozid an den Deutschen, da fällt mir immer dieser Spruch ein: Warum gibt es in Star Trek keine Deutschen? Na? Weil wir in der Zukunft ausgestorben sind. Aha. Nee, das liegt allerdings ja daran, weil die Leute, die das gemacht haben damals, entweder die waren Juden oder die sind irgendwie in der Normandie gelandet oder so. Also das war schon so ein bisschen so, dass die ein bisschen antideutsch eingestellt waren, denke ich mal schon. Aber das mit dem Plakat ist halt schon dieses White Genocide. Ich keine Ahnung, Alter. Einfach hingehen und sagen so, Hans, bitte ein bisschen leiser, okay, ein bisschen ruhiger. So, komm, lass mal irgendwie nicht Genozid auf dem Banner schreiben. Ja, weil halt Genozid ist halt irgendwie was anderes wie die Leute vögeln zu wenig. So. Also, weißt du, ja. Genozid ist eher so. Wenn man Deutsch lernen soll, die kratz normal, nicht daherreden wie wir. Weil technisch gesehen kann man das schon so klassifizieren, denn es gibt verschiedene Arten an Genoziden, okay? Aber das ist wirklich nur eine semantische Diskussion und das kennen die Leute gar nicht, um da wirklich sinnvoll mit umzugehen. Das heißt, man macht aus seinen eigenen Argumenten einen Strohmann und dann präsentiert man ihn voll stolz auf dem Banner. So. Mann. Ja, genau, wenn es wirklich einen Schutz gibt, dann nicht so. Die Deutschen juckern auf der Straße, die kriegen keine Unterkunft nicht und Asylanten, die haben einen warmen Arsch, denen wird Scheiß ausputzt, denen wird Mietezeit und dann demonstrieren selber nur, weil sie eine Scheiße geht. Im Netz bricht daraufhin die Hölle los. Hetze und Drohungen. User lassen über 1,5 Stunden Dampf ab. Abschaum. Afrika für Affen. 1, 2, 3, 4, alle bleiben in Auschwitz hier. Tränengas, rein in die Menge. Illegale Mörder. Was sagt Extremismusforscher Funke dazu? Findet er es falsch? Ich glaube, er findet es falsch. Nein. Vielleicht sagt er, es ist genau mein Ding. Ich finde es auch falsch. Ich bin jetzt auch ein guter Mensch. Wir zeigen ihm die Aufnahmen. Ja, das ist organisierte Wut, strategisch eingerichtet von der Vorsitzenden. Organisierte Wut! Das ist der Tag des Hasses! Hass, Tod! Ja, also darf sich die Wut überhaupt organisieren? Also und ab wann greift die Wut zum Hass über? Und wie kann man das mit einem Tetanmeter messen? Also. Tetanmeter! Alter, was ist da los? Ja, organisierter Hass. Das ist nur pure Abweisung, Abwertung. Man muss Deutsch reden, sonst wird man nicht geachtet. Die Demonstration und den Livestream verfolgt ja, aber warte. Man muss Deutsch reden, sonst wird man nicht geachtet. Es gibt eine Studie von einem belgischen oder niederländischen Migrationsforscher, die europaweit durchgeführt worden ist. Und die heißt Migration Works. Und in der wird festgestellt, dass der eheste Faktor, dass du in deinem Land, wo du hinmigriert bist, ankommst und sozusagen einen Job findest, ist Sprache lernen. Und dass es halt verdammt wichtig ist, das zu können. So. Also du kommst halt nicht unbedingt an in einem Land, wenn du die Sprache halt nicht sprichst. Das ist halt schon irgendwo wichtig, so. Also um halt auch arbeiten gehen zu können. Und nochmal zu der Aussage hier, das ist organisierte Wut, ne? So, das ist eine Demo. Jede Demo ist eine Gruppe von Leuten, die mit was unzufrieden sind. Du wirst niemals eine Demo finden, wo Leute voll zufrieden sind mit allem und sind so voll happy. Ja, also organisierte Liebe ist dann schon irgendwie auch dann eine Demo, wenn sie dann gegen rechts ist. Also so, das ist dann auch organisierte Wut. Aber das, keine Ahnung, Alter. Demos sind immer gegen irgendwas. Ja, von wegen der Sprache. Also die beiden Mädels habe ich aber auch nicht verstanden. Da. Der Kontakt zu den rund 600 Asylbewerbern ist eigentlich gut. Bei der Demonstration aber droht die Lage zu kippen. Als immer mehr Hasskommentare kommen, fordert Giegler die AfD auf, den Livestream abzuschalten, was die Partei auch macht. Das war uns eigentlich wichtig, frühzeitig auch das dann zu beenden. Die Staatsanwaltschaft analysiert und registriert die Kommentare, versucht, die Urheber zu identifizieren. Ergebnis? 266 Verfahren wegen Volksverhetzung. Wir wollen schon auch mit diesen Verfahren natürlich deutlich machen, dass der Rechtsstaat nicht vor dem Internet Halt macht oder gar kapituliert, sondern wir wollen diese Verfahren mit Nachdruck verfolgen. Und die AfD und ihre Frontfrau Katrin Ebner-Steiner, hier 2017 bei einer Wahlveranstaltung mit Alexander Gauland? Über Wochen fragt Report München sie um ein Interview an. Erfolglos. Zeitprobleme. Als wir Ebner-Steiner um schriftliche Antworten bitten, reagiert sie schnell. Sie sei über die Kommentierungen entsetzt. Es sei ein nicht akzeptables Niveau und man hätte die schlimmsten Beiträge schnellstmöglich gelöscht. Fakt ist aber, monatelang waren die von Report München gezeigten Kommentare im Netz. Boah, dieses Bedauern ist nicht glaubwürdig. Punkt. Wenn sie sozusagen das doppelte Spiel spielt, auch auf dieser Demonstration, wie man gesehen hat, nämlich irgendwie die Ängste aufzugreifen, die man haben kann, und dann diesen Hetz daraus, diese Hetze daraus macht, dann ist das nicht glaubwürdig, das Gegenteil. Ingrid Brodnik beobachtet Hass im Netz schon lange. In ihrem Buch schildert die Journalistin, wie rechtspopulistische Parteien wie die AfD das Internet konsequent und effizient nutzen. Es war schon Moment immer mal, die kennen wir doch, die Dame, hä? Ja. Die kennen wir doch. Von Rechtspopulisten, dass sie Tabus gebrochen haben, dass sie gezielt provoziert haben. Rechtspopulisten treiben User auf die Palme. Die treiben das eigene Lager an und sie profitieren auch davon, dass sie dann sehr stark Menschen zum Klicken, zum Kommentieren verleiten. Macht niemand sonst, macht nicht diese ganzen TikTok. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ne? Die sagt es so, als würden Rechtspopulisten das anders machen als alle anderen Populisten. So. Keine Ahnung. Eggendorfer Deutsch-Türkin Nermin Jenetzke hat den Bayerischen Integrationspreis bekommen. Die Demo und der AfD-Livestream mit dem darauffolgenden Hass haben ihre Arbeit erschwert. Also es heißt, seitdem jetzt AfD wirklich auch im Spiel ist, gibt es auch so Kommentare meinen Kindern gegenüber. Die sollen doch dahin gehen, wo die Mutter herkommt. Das gab es noch nie. Also ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Habe ich noch nie erlebt. Und meine Kinder, also mein Sohn ist blonder als blond. Also würde man nicht sagen Türke oder sowas. Der wird ständig jetzt getriezt. Das politische Klima in Deutschland wird rauer. Was sagt eigentlich die AfD-Spitze zu einem Plakat wie... Darf ich mal kurz einhaken? Also ich fand es jetzt ziemlich frech, wie zuerst der Frau von der AfD... Irgendwie von diesem Forscher wird ja abgesprochen, da rechtschaffene Absichten gehabt zu haben bei ihrer Aussage und bei der Löschung der Tweets und so. Und da werden uns nacheinander drei Leute, also mit diesem Forscher zusammen, werden uns drei Leute präsentiert, wo ich doch auch überhaupt nicht weiß, irgendwie, was haben die für hinter. Ich weiß zum Beispiel bei der Brodnik, dass sie Geld verdienen will. Ich weiß nicht, wie das mit diesem Forscher ist. Und was diese Tante da jetzt erzählt, kann ich auch nicht nachprüfen. Das ist alles im Endeffekt ohne jegliche Substanz, ja, was sie da so angeführt hat. Ihre Arbeit erschwert. Ich meine, ja gut, also ob man das jetzt so direkt sagen kann und selbst wenn, ob das jetzt sich daraus ergibt, irgendwie aus dieser einen Begebenheit, das halte ich auch für ziemlich weit hergeholt. Aber ich meine, Hauptsache irgendwie ja, 266 Strafverfahren einleiten, weil das macht das Land auch besser, weißt du, wenn die Leute fühlen, dass sie sich mehr in eine Ecke gedrückt werden, so, dann hören die auch irgendwann mal auf, weißt du, die werden nicht radikaler, das, ja. Nee. Ja, die finden das dann gut, dann plötzlich. Ja. Die finden das dann gut, die verstehen dann die Grenzen und sagen dann, ah, okay, gut, ja. Ja, aber es ist doch was anderes, also ich meine, diese Verkleidungsnummer, die ist doch eindeutig eine Täuschung, sozusagen, diese mit der Burka, das ist so eine Schweinerei. Und wenn man davon ausgeht, dass das wirklich nur dazu da ist, um die Leute aufzuhetzen, ja, dann. Also ja, gut, aber das war jetzt auch eine andere Sache. Das war ja eine von den Sachen, die sie jetzt mit genannt hatten. Es ging ihnen ja jetzt gerade um dieses Ding, wo sie mit diesen beiden Verwirrten da gestanden hat, die man kaum verstanden hat. Ich habe mir irgendwas von Scheiße aus verstanden. Das andere habe ich. Ja, und es ging ja auch um Netz ein bisschen, ne, um Internet, wenn ich das richtig verstanden habe. Und auch da würde ich sagen, ja, okay, von mir aus gefühlt gebe ich denen ein bisschen recht. Ich finde schon auch, dass da teilweise die Härte im Dialog ein bisschen zugenommen hat. Ja, na und? Ist eben so. Ne? Die Härte sozusagen der allgemeinen Lage hat ja auch zugenommen. Ja, also aber ich meine, das ist lernt man damit umzugehen und sagt nicht, wir bauen jetzt einen Staatsapparat aus, der das alles verfolgen lässt. Ja, weil mit einer Vorzensur und so. Das hilft, Alter, das hilft. Stopp den Genozid an den Deutschen. Ich stehe hinter allen Transparenten, die AfD-Transparente sind. Und ich finde es falsch, dass dieses Volk aufgelöst wird. Und das wird da ausgedrückt. Ich würde den Begriff nicht verwenden. Das doppelte Spiel der AfD zwischen Provokation und Zurückrudern. Es wird nicht nur im Netz gespielt. Wir sind eins. Oh mein Gott, das war gerade richtig gruselig. Oh nein, ich will diese Stimme nie wieder hören mit dem Satz, wir sind eins. Alter, nein. Du willst, wir nein. Nehmen Meinungen aus dem Netz raus und wir sind eins. Das Alter, das ist richtig hart gruselig gewesen gerade. Meine Fresse, Alter. Wow. Meinefresse.org. Ja, und ich muss dazu eine Sache noch sagen, wurde ja schon mehrmals erwähnt, 266 Anzeigen wegen Paragraph 130 Strafgesetzbuch, Volksverhetzung, wurden aufgrund von dieser einen Aktion eingeleitet, 266, zum Vergleich aus der PKS 2016, 6514 Fälle im Gesamtjahr. Also da kann man sich schon vorstellen, warum diese Statistik immer weiter aufbläht. 4.513 im Jahr 2015, ja, und so weiter. Da kommt dieser Trend her. Ich meine, ist das wirklich wert, 266 Verfahren dafür einzuleiten? Ich finde das wirklich fragwürdig. Ja, es ist es absolut wert. Es ist es absolut wert, weil es zeigt, dass der Staat was macht und damit zeigt er Präsenz und Kontrolle und das ist ja genau das, was wichtig und richtig ist. Ja. Oh, Alter, das ist echt schlimm. Wir sind eins. Ja, und jetzt lernen wir hier nochmal, dass das alles vollkommen okay war, was mit dem Polizisten und seiner Familie, wo die da bedrängt worden sind. Dieses Ding, wo wir vor ein paar Wochen schon drüber gesprochen hatten, weil letzte Woche sogar, ich weiß schon nicht mehr, aber das erklärt uns jetzt Zapp. Wo Jezel und Elbe aufeinandertreffen, liegt das malerische Örtchen Hitzacker. Von heimtückischen Fluten wurde es in den vorigen Jahren verschont. Dafür sollen Pfingsten brutale Randalierer im Ort gewütet haben. Im Privatfernsehen wurde es aufgeregt vermeldet. Es waren unvorstellbare Szenen am Freitagabend in Hitzacker. 55 teils vermummte Chaoten belagern das Haus eines Polizeibeamten. Die Welt twitterte dramatisch. 60 Vermummte stürmen Privatgrundstück eines Polizisten. Auf dem Foto fliegen Steine und Baumstämme. Auch im Deutschlandfunk war ein gruseliger Typ im Bild. Eine linke Gruppe bedrängt Polizistenfamilie. Was ist hier am Pfingstwochenende geschehen? Sicher ist nur, am Rande des Ortes sind am Freitag vor Pfingsten etwa 60 Demonstranten aufgetaucht, in der Wohnstraße eines Polizisten. Die Aktivisten haben davon ein Video gedreht und ins Netz gestellt. Es zeigt nur einen Ausschnitt der Aktion. Sie haben eine verbotene kurdische Freiheitsflagge an den Carport des Polizisten getackert und dabei sein Grundstück betreten. Und ist auch überhaupt nicht bedrohlich, ne? Also. ist es mir auch scheißegal, was die Propagandaabteilung der Antifa zappt für ein Material zur Verfügung stellt. Ich weiß doch nicht, was da noch passiert ist. Ich meine, das ist ja, als würde ich irgendwie dem Assad ein Video abnehmen, wo er mir zeigt, dass in Syrien total alles in Ordnung ist. Guck mal, wir haben jetzt hier Aufnahmen. Wir haben Aufnahmen von nordkoreanischen hier Lagern. Ja, guck mal, da ist alles sauber. Da ist alles toll. Guck mal, die haben einfach nur ein bisschen was verzapft. Ja, jetzt das finde ich vielleicht ein bisschen übertrieben, diesen Vergleich. Aber ich meine, selbst wenn, okay, wie das schon wieder verharmlost wird. So, ich meine, wenn jetzt irgendwelche Leute losgehen würden, irgendwie mit Thor Steiner-Pullovern oder so und einen Polizisten irgendwie ein Hakenkreuz irgendwo hintackern, dann würden die garantiert nicht irgendwie sagen, so, ja, die haben ja nichts weiter gemacht, als so ein verbotenes Symbol da irgendwie hinzutackern. Also. Ja, also da fehlt irgendwie der Vergleich. Also, die haben nur irgendwelche Lieder gesungen. Das ist ja, weißt du, das ist zwar irgendwie die Privatsphäre und bei der Familie zu Hause zu sein und so, es war irgendwie merkwürdig so, die Leute im Real Life belagern, aber das ist ja total friedlich. Die haben nur gesungen und haben sich lange nicht gewaschen. Haben ein bisschen. Guck mal, ist das aber nicht organisierte Wut? Nee, das ist, glaube ich, organisierte Liebe. Ah, da, okay, ja, gut, ja, das ist natürlich was ganz anderes. Also, ja, okay. Organisierte Liebe, Privatvideo, kriegen wir aber hoffentlich keinen Streik für. Wir sind eins. Und sie haben Lieder gesungen. Erinnert euch meiner Geschichte. Bild Online schrieb am nächsten Tag: 60 Vermummte stürmen Grundstück eines Polizisten. Wir fragen den Polizeisprecher: War es wirklich eine Erstürmung? Nein, das haben wir auch, wurde auch nie so dargestellt. Wir haben sehr detailliert diese Dinge und die Vorkommnisse und den Informationsstand, den wir an dem Abend und auch in der Nacht hatten, im Rahmen von Ermittlungen dann auch weitergegeben. Die Polizei hat in derselben Nacht noch eine Pressemitteilung herausgegeben, die von einer neuen Qualität der Gewalt spricht und nicht definiert, was damit gemeint ist. Und das finde ich super geil. Ja, weißt du, sich da hinstellen, das lesen, den Kontext kennen, sich das Ding durchlesen und dann sagen, jetzt habe ich aber Fragezeichen auf meiner Stirn, weil ich keinen Bias in meinem Kopf habe. Ja, ja. Ja, und vor allen Dingen von den gleichen Leuten, die jeden anderen Scheiß immer schon als Gewalt hinstellen wollen. Ja. Jedes Wort von irgendwem auf Twitter oder so ein Dreck. Wenn es die richtig machen. Im Interview erklärt uns der Pressesprecher, es ginge um psychische Gewalt, nicht um physische. Und das versteht ihr oder nicht oder was? Das ist doch euer Standardausrede. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich die Leute gefragt habe, was das soll, irgendwas, was behauptet hatten mit Gewalt, also jetzt vom ZAP speziell. Und sind mir dann irgendwelche philosophischen Sachen da irgendwie verlinkt haben, hier von der Hannah Arendt oder so, als Beleg. Das ist für uns Kameramann eine neue Qualität, dass hier... Sag nochmal. Ja, der hatte vorhin einen schönen Shot, der Kameramann. Polizei, der Herr Richter von der Polizei. Ja. Zum Wohnhaus einer Privatperson, eines privaten Polizeibeamten gezogen wird und eben insbesondere der Beamte und wie auch die Familie so stark mit politischen Dingen konfrontiert werden. Und das ist für uns ganz einfach eine neue Qualität der Gewalt in diesem Sinne. Ja, das kann ich auch verstehen, dass man das so bezeichnet. Also ich meine, gut, kann man sich natürlich schon dran stören an diesem Gewaltbegriff dann, finde ich schon okay. Aber so prinzipiell, ich meine, so wie er es erklärt, kann man ja mal so hinnehmen. Nach der Pressemitteilung der Polizei gibt es kein Halten mehr. Online-Dienste und Zeitungen übernehmen diese Pressemitteilung. Die andere Seite bleibt zunächst ohne Stimme. Garniert werden die Berichte mit Fotos, sogenannten Symbolbildern, die alle nicht vor Ort entstanden sind. Ja, die Abschreibepresse, ne? Ja, und vor allen Dingen, das ist natürlich richtig, aber ich sage mal so, also wenn irgendwo irgendwas mit, ich sag mal, der identitären Bewegung oder so ist, wenn sie da vom Justizministerium irgendwie kampieren oder so, dann gibt's auch irgendwelche Zeitungen, die dann irgendwas von der NPD-Demo oder so daneben und darunter schreiben, so ein Symbolbild. Von der Erstürmung der Staatsmacht und so Kram. Ja. Genau, und die Bilder, die vorhin gezeigt wurden, das ist ja auch schon gesagt worden, das ist Propagandamaterial auf der einen Seite. Man sieht nicht alle Teilnehmer, es waren ja 60 Leute, die werden wahrscheinlich nicht die ganze Zeit gesungen haben. Und was halt auch noch wichtig zu sagen ist, die waren vorher noch auf einer anderen Demo, auf einer Gorleben-Demonstration, die auch in der Nähe dort stattgefunden hat. Und Ja, wenn man die Leute sich visuell vor Augen führt, die bei so Gorleben-Demonstrationen dabei sind, dann hat man vielleicht ein gutes Bild vor Augen. Es sind vielleicht nicht die schwarzen Blockleute direkt, aber auch nicht unbedingt Omas und Opas, wie bei Stuttgart 21. Also was ich gerne hätte, ist ein Interview mit dem Polizisten, bei dessen Grundstück das passiert ist. Vor seinem Grundstück, mit Adresse eingeblendet. Der Polizist, dem die Aktion galt, war an dem Abend gar nicht zu Hause. Nur seine Frau mit den Kindern. Genau. Und Frauen sind uns ja egal mittlerweile plötzlich auf einmal, oder was? Verängstigt sollen sie sich auf den Boden des Hauses geworfen haben. Und das ist ja auch egal, weil ich höre ja auch nicht die ganze Zeit immer, dass man Frauen alles glauben soll, wenn ihre Fifis ihnen irgendwas sagen. Ich finde das auch mies, wie das hier so verächtlich dargestellt wird. Verängstigt haben sie sich auf den Boden geworfen. Also das kann man journalistisch auch ein bisschen neutraler ausdrücken. Ja. Ja. Dass sie der Frau Angst gemacht haben, das bedauern manche Aktivisten. Hans-Erich Sauerteig zum Beispiel. Er ist 74 Jahre alt und war an dem Abend in Hitzacker dabei. Leid tut es mir für die Frau und für die Kinder, wo wir vielleicht nicht genügend überlegt haben, vor allem wo es so viele Leute nachher waren, was da an Ängsten hochkommt. Dafür habe ich mich persönlich mit einem Brief bei ihr entschuldigt. Nachdem die Aktivisten 20 Minuten gesungen haben, sind sie wieder abgezogen. Warte, weißt du, du bist Teil einer Demonstration, die sich gegen eine Einzelperson vor ihrem Haus richtet. Und dann merkst du, dass die Leute eingeschüchtert waren. Und dann fängst du an, ihnen Briefe zu schreiben. Finde ich gut. In dem Beitrag davor, okay? In dem Beitrag davor hieß es, AfD provoziert und rudert danach zurück, okay? Hier ist eine direkte Provokation, okay? Das ist direkt beabsichtigt, zu provozieren und einzuschüchtern. Und dann schaffen die es. Und dann ist es, ja, okay, wir haben die Falschen getroffen. Jetzt habe ich einen Brief geschrieben. Naja, Moment, also das haben sie jetzt so noch nicht behauptet, dass das jetzt zur zur Einschüchterung wirklich gedacht war. Aber ja, aber komm, auf das Grundstück von einem Polizisten hingehen und da halt eben so verbotenes Zeug halt dran tackern und dann irgendwie belästigen. Ja, aber wenigstens ist das jetzt nur was wir da jetzt, unsere Einschätzung jetzt der Sache, aber nichts, wo sie sich jetzt hingestellt haben, breitbeinig und das so behauptet haben oder so. Also, ja, okay. Also die Einschüchterung nicht, aber Bedrohung, also ich kann ja mal ganz kurz hier zitieren, Landfriedensbruch, Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, es war ja keine angemeldete Demonstration, Hausfriedensbruch, Bedrohung, Beleidigung, Diebstahl und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte. Ja, und bis auf den letzten Punkt, der wird ja hier auch dargestellt, oh, die Polizei war so gewaltsam. Ja, es kann ja immer mal was passieren, aber alle anderen Punkte, die stehen ja nicht einfach so im luftleeren Raum. Ja, Landfriedensbruch, Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, Hausfriedensbruch, Bedrohung, Beleidigung, Diebstahl. So, ja, also das sind Straftaten und da können die so viel singen, wie sie wollen. Ja, das sind trotzdem Straftaten. Ja, eine Sache, die kritisierenswert ist, dass die Leute kamen ja vorher von einer anderen Demo, deswegen sind die teilweise auch schon polizeibekannt gewesen. Und nach diesem Verfahren sind, ich weiß jetzt nicht wie viele, aber ein paar von diesen Demonstranten auch quasi aufgrund einer individuellen Gefahrenprognose in Gewahrsam genommen worden. Ja, und nicht nur aufgrund von diesen Sachen, die zur Last gelegt werden. Das finde ich auch kritikwürdig. Wir haben ja über die neuen Polizeigesetzgebungen schon gesprochen. Und also das möchte ich an der Stelle auch mal kritisieren. Also ich glaube... Man muss es auch nicht übertreiben mit der Kritik. Ich glaube, ich werde den Extremismusforscher aus dem vorherigen Beitrag anschreiben und ihn fragen, ob er mir das Video hier kommentieren möchte. Ist das Extremismus? Ich weiß es nicht. Bitte, und dann gucke ich mal, was bei rumkommt, ja, ob das organisierte Wut ist. Ja, ich glaube, ich würde den erstmal anschreiben und ihn fragen, was er von dem Anarchiesymbol da bei der Flüchtlingsdemo hält. Ja. Zum Bahnhof. Am Bahndamm 500 Meter weiter kam ein Großaufgebot der Polizei und setzte die Gruppe fest. Wie sanft oder unsanft, auch darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Also das mit der neuen Qualität der Gewalt würde ich tatsächlich unterstützen. Also die Art und Weise der Festnahme war für diesen Landkreis eine neue Qualität der Gewalt, die von der Polizei ausgeübt wurde. Der Illustrator Wolf-Rüdiger Marunde lebt schon seit Jahrzehnten im Wendland und engagiert sich in der Anti-Atom-Bewegung. Die Aktion der Autonomen, vor das Privathaus eines Polizisten zu ziehen, fand er ziemlich daneben. Das haben früher Nazis gemacht und machen heute noch Neonazis. Also wer sich links nennt und autonom, darf sowas nicht übernehmen, solche Methoden. Trotzdem, Kritik am Einsatz der Polizei. Das Gleiche habe ich ja letzte Woche auch gesagt. Wir haben über den Fall letzte Woche ja auch kurz besprochen. Absolut richtig, das sind Nazi-Methoden. Die verstehen das selber nicht in ihrem Kopf. Das ist unglaublich, wie man so dämlich sein kann. Die Polizei wäre auch angebracht und fand in der Presse zunächst nicht statt. Wenn es dann auch Kritik gibt, berechtigte Kritik, so finde ich, muss man die auch auf den Polizeieinsatz beziehen, den ich für überzogen halte, völlig überzogen. Zumal der Polizist, dessen Familie da betroffen war, dann noch selber im Einsatz war. Also sowas darf überhaupt nicht gehen, finde ich. Stimmt das? War der Polizist, vor dessen Haus demonstriert wurde, bei der Festnahme der Aktivisten dabei? Das kann ich Ihnen so nicht direkt bestätigen. Als solches, da dauern die Ermittlungen noch zu an. Der Kollege war im Einsatz, wie ganz viele Polizeibeamten, wie ich selber auch in Gorleben als solches. Und ist dann, nachdem die Meldung auch kam, dass sein Wohnhaus belagert wird, in die Richtung des Wohnhauses gefahren, war dort als solches unterwegs und war dann auch kurzzeitig mit am Ort oder Aufgriffsort dieser Personengruppe als solches und ist dann durch die Einsatzleiterin aber auch sofort aus dem Einsatz entlassen worden. Er war also dort als Betroffener. Ja, hier, der stürmt, ich muss nach Hause. Und dann kommt der Kollege, aber hey, nein, du darfst nicht. Hier, wir übernehmen das. Du bist zu persönlich vorbelastet. Das ist ja wie in so einem schlechten Film. Als solches, ja. Die arme Frau und das arme Kind oder die Kinder, ist echt schlimm. Die Armen. Und als Polizist eine besondere Gemengelage. In den Medien aber hauptsächlich Fotos eines finsteren schwarzen Blocks. Focus Online schreibt Zapp auf Anfrage, man habe das Bild des schwarzen Blocks als Symbolbild gekennzeichnet. Und die Welt schreibt uns, sie habe das Symbolbild maskierte Angreifer genommen, ob es passt oder nicht. Nur ein Reporter war vor Ort in Hitzacker, Ruven Groß von der Elbe-Jezel-Zeitung aus Dannenberg. Auch er las am nächsten Tag die Online-Artikel seiner Kollegen. Ich habe mich sehr gewundert über die Auswahl der Motive. Nämlich Steine werfende, vermummte, aggressiv nach vorne gehende Teilnehmer. Die meisten dieser Aufnahmen sind entstanden, soweit ich das weiß, beim G20 und bei vorhergegangenen Castor-Demonstrationen, die da genommen wurden. Am Bahndamm blieb er der einzige Reporter. Nach Hannover sind es von hier 1,5 Stunden, nach Hamburg auch. Und es war Pfingsten. Haben andere Kollegen versucht, sie mal anzurufen und zu fragen, wie war es denn wirklich oder so? Nein. Die Anrufe, die passiert sind, sind gewesen mit Frage nach Fotos. Ein ereignisarmes Wochenende. Eine wirklich blöde Idee einiger Autonomer. Und schon ist die Medienaufwallung groß. Ich habe da zumindest eine vermummte Person gesehen, muss ich jetzt schon mal sagen, ne? Also vorhin auf dem Video habe ich zumindest eine vermummte Person gesehen. Also ist die Aussage wohl nicht so ganz an den Haaren herbeigezogen. Ne? Tja, das war eine dumme Idee, Leute. Habt ihr es gehört? Fake tausendfach geteilt. Hetze mit Foto von Dreharbeiten. Da wurde ein Bild von einem Seriendreh Dogs of Berlin mit Unterschriften, Überschriften wie 11-jähriger Flüchtling stellt sich mutig Polizisten entgegen. In sozialen Medien geteilt. Zum Beispiel hier, 16-jähriger Flüchtling stellt sich mutig einem Abschiebepolizisten entgegen, 2018 koloriert. Und der Faktenfinder hat sich der Sache angenommen und hat festgestellt, es ist gar kein 16-jähriger Flüchtling, sondern eben eine Szene aus Dogs of Berlin und das ist tatsächlich ein professioneller Bodybuilder. Und das hat der Faktenfinder rausgefunden und dann haben sie gesagt, da schreibt man Artikel drüber, weil wenn wir Satirebildchen sehen, erklären wir die. Weil das ja und jeder vorher sich auch gedacht hat, vor allen Dingen mit diesem 2018 koloriert, das war kein Anzeichen dafür. Ja, aber das wurde 8000 Mal geteilt und solche Fake News werden nochmal die Demokratie zu Grabe tragen, weil wenn so Bilder zu oft geteilt werden, wenn da 2 am Tag in den sozialen Netzwerken rumgehen, sind die Faktenfinder überlastet und dann geht die Demokratie zugrunde und das müssen wir verhindern. Hashtag kein Hass im Netz. Die haben einfach das Meme total nicht verstanden, das absolut Offensichtliche. Und ich muss dazu sogar sagen, ich habe das Meme zuerst im englischsprachigen Raum kursieren sehen. Halt auch German Immigration Officer, bla bla bla, 2018 colorized. Halt wie dieses Meme nochmal ist. Und 8000, finde ich, ist gar nicht mal viel für so ein Meme. Ne? Ist ja Ironie. Ja, ja, außerdem, ich weiß auch noch, dass ursprünglich, das konnte ich leider nicht wiederherstellen. Ursprünglich ist mir das durch meine Facebook-Timeline gerauscht und da war irgendwie die Überschrift von wegen so, ja, die Leute behaupten, das sei ein Minderjähriger, aber es ist gar kein Minderjähriger. Also. Ja, aber das zeigt eigentlich ganz schön hier Post-Gesetz, ne? So, das, ne, nee, Godwins Gesetz, sorry, Godwin's Law, genau. Das eine, das Sative, wenn sie so formuliert ist, wie sie halt so ist, ne, dann wird es schwieriger, sie zu entlarven. Popex, Po war richtig. Godwin ist der mit dem, mit dem Nazi hier. Also das. Ach ja, Godwin war das mit dem Nazi-Ding. Wenn man ein Gespräch lang genug geht, dann kommt man auf Nazis raus. Ja, stimmt. Po, ja, genau, Poe's Law, stimmt. Ja, ja. Aber selbst da, ne? Fake News. Und null haben die Petition unterschrieben. Die Partition, ja. Nee, es war irgendwie bei fast 600.000, so 570 oder so. Free Tommy Robinson. Der Grund, warum das bei null ist, ist, weil es ein Archivlink ist, also nicht wundern. Scheinbar hat ja auch der Typ, der mit dem LKW in der Moschee reingefahren ist, die Berichterstattung zu Rotherham als ein Motiv, Beweggrund angegeben, warum er das gemacht hat. Und deswegen waren die Gesetzeshüter in Großbritannien so dahinter, eine Mediensperre für den Rotherham-Scandal zu verhängen. Na, top. Allerdings muss ich halt auch sagen, ja, da ich, was willst du denn bitte machen? Du kannst doch da nicht was verschleppt worden ist, dann unter Lockdown stellen, also dass niemand mehr Bericht erstatten darf. Wo das Pikante doch gerade ist, dass sich das über 10 Jahre hingezogen hat und die Leute das nicht aufgeklärt haben. So, du musst da ein Verbrechen, die im Land ablaufen, unter Mediensperren setzen, weil die Leute sonst zu wütend werden. Also und die Ironie ist, dass genau dieses, dass die Leute dazu wütend werden, ne? Die Ironie ist, genau das wollte man verhindern. Man hat nämlich dann gesagt, hier um den öffentlichen Frieden zu wahren, ja, darf da keiner drüber berichten. Und da wurden auch Artikel zu dem Thema auch entfernt oder abgeändert und natürlich kamen welche durch, ja, okay, aber es ist halt schon echt krass. Was ich halt auch irgendwo lächerlich finde. Also, so. Und man hätte ihm nicht 13 Monate Gefängnisstrafe geben sollen dürfen. Das geht absolut nicht. Nein. Übrigens sind es 150.000 Unterschriften momentan. Okay. Aber also, dieses Tommy Robinson-Ding ist ja auch wirklich so, dass ihm im Knast ja auch schon, ich habe schon ein Bild gesehen, wo der verprügelt wurde. So. Nee, Entschuldigung, ich muss mich verbessern. 102.000. Das nächste Ziel sind 150.000. Naja, also okay. Noch nicht so richtig viele Unterschriften, würde ich sagen. Wenn man das jetzt mal mit der britischen Bevölkerung... Gab es da nicht auch noch, ich meine, das ist change.org, denen gebe ich meine Daten auch nicht. Aber gab es da nicht auch noch eine Petition direkt bei dem, also hier fürs Parlament? Ja, Petition-Dings, ja. Okay. Ja, gab es auch, ich weiß noch nicht, wie viel da schon ist, ich kann mal nachschauen. Im Chat steht gerade 582.000 plus Unterschriften. Ja, also der Press-Media-Ban über Tommy Robinson ist jetzt aber auch aufgehoben worden, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist das britische System bei der Aufklärung bei solchen Fällen einfach, ja, man wird den Eindruck nicht los, dass man da einfach gegen Widerstände kämpft und jede administrative Hürde, die in den Weg gelegt werden kann, wird in den Weg gelegt. Mir ist da unter anderem auch die Aussage von so einem Anwalt aufgefallen, der halt in einem von diesen Fällen versucht hat, für die Opfer Gerechtigkeit vor Gericht herzubekommen und der halt gesagt hat, so ja, es gab halt oftmals dann die Verteidigeranwälte haben halt die Presseberichterstattung von irgendwelchen Rechtsaktivisten genutzt, um vor dem Gericht zu argumentieren, dass die Jury nicht objektiv entscheiden kann deswegen und dass der Presse, also dass das System ist einfach so komisch, ja, dass das tatsächlich so ist, dass der Presseban sogar eher den Opfern hilft, wenn man an Aufklärung wirklich Interesse hat. Ja, und dass der Tommy Robinson die 13 Monate bekommen hat in diesem Schnellverfahren, das lag halt daran, dass er auf Bewährung war. Und das ist alles nicht gut. Und die Gesetze sind halt wirklich sehr seltsam. Ja, kann man nicht anders sagen. Ja, und es weil wurde halt, alles weil halt schon die Verfahrensregeln für die Gerichtsprozesse auch so seltsam sind. Ja. Daran liegt das auch. Ja, aber es ist so, natürlich, es gibt halt da verschiedene Meinungen dazu, so wie das jetzt war und in welcher Reihenfolge die Sachen abgelaufen sind und was im Endeffekt dazu geführt hat. Aber 13 Monate einem Typen an Gefängnisstrafe zu geben und dann nicht mal darüber berichten erlauben, als er schon im Knast war, was mit ihm da passiert. Weißt du, so, der Typ könnte wirklich im Knast umkommen und man würde das nicht irgendwie offiziell groß erfahren, sondern halt wirklich über diesen Ban durch, so dran vorbei. Ja, das ist halt das Krasse. So, über einen Fall berichten, während der läuft, ja, okay, das ist halt schwierig so. Aber warum geht man da hin und sagt hier über das Leben von dem Typen im Knast, da darf auch keiner was wissen. Das ist echt nicht gut. Ja, wobei das Märtyrergeschrei finde ich halt auch überzogen. So. Ja, der ist schon notorisch und so, aber ich mag vielleicht meine eigenen Worte fressen, eventuell, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er so ein Staatsfeind Nummer eins ist. Also. Und es gilt eigentlich wie immer halt, also auch wenn ich den Typen eigentlich nicht mag, dann spreche ich immer noch dafür, dass er frei seine Meinung sagen kann und eben auch frei über Dinge berichten kann, die um ihn herum passieren. Punkt. Ja, ich hätte ihm im schlimmsten Fall eine Geldstrafe angesetzt, so, aber was soll das? Apropos frei berichten dürfen. Schüler sollen frei berichten, welche Lehrer böse sind. AfD will eine Meldeplattform für die Schule einrichten. Und das verstehe ich nicht, okay? Das irritiert mich wirklich, ich verstehe das nicht, okay? Warum will die AfD jetzt dasselbe machen, so was andere Parteien schon wollen? So. Ich finde das ungut. Ja, also die AfD hat halt in Hamburg eine große Anfrage an das Landesparlament eingereicht, dass halt das ganze System mal überprüft werden muss, weil es halt tatsächlich in der Vergangenheit jetzt sehr viele Fälle gegeben hat, wo das Schulamt einschreiten musste, weil wirklich objektiv gesehen die Lehrer Einfluss auf die Schüler genommen haben, auf eine politische Art und Weise. Und da kann man sich ja denken, worum es ging, und zwar Demonstrationen gegen die AfD zum Beispiel mit Beteiligung von Schulklassen und sowas organisieren und andere Aufrufe zu Projekten, was einfach so nicht gestattet ist. Ja, egal wie man denkt, das ist einfach einem Lehrer nicht gestattet, politisch die Schüler zu beeinflussen, zumindest auf dem Papier. Und hat halt teilweise solche Ausmaße angenommen, dass die Schulbehörde wirklich tatsächlich schon in einigen Fällen einschreiten musste. Und die AfD macht jetzt halt als Propagandamaßnahme halt sowas, ob die das jetzt wirklich machen oder nicht, sei mal dahingestellt. Allerdings gibt es doch andere Plattformen schon, sowas wie, also meinprof.de kenne ich zum Beispiel, das war ja auch kontrovers. Oder ja, aber wir waren uns doch alle einig, dass die Listen vom Böhmermann keine gute Idee sind. Nee, Deswegen bin ich auch der Meinung, nur es ist ja auch nichts Neues. Ich meine, es gibt doch auch. Ja, aber die sind ja nicht politisch. Das ist ja nicht mein Schüler und mein Nazi-Professor oder mein Kommunisten-Professor, sondern da werden alle Dienstleistenden sozusagen der Bildungsbranche bewertet. Das ist was anderes, als wenn ich Leute auffordere, mir politische Ansichten von Leuten mitzuteilen. Auf der anderen Seite finde ich natürlich auch Schwachsinn, dass Lehrer sich als Aktivisten und sozusagen Anheizer für Schüler betätigen. Das finde ich genauso idiotisch. Aber ich finde es auch dumm. Listen von politischen Feinden sind immer scheiße. Gerade in Deutschland würde ich sowas halt einfach nicht machen. Also ich unterstütze das natürlich nicht. Ich wollte nur darauf hinweisen, was da der Hintergrund ist und dass es da halt wirklich ein tatsächliches Problem in Hamburg zu geben scheint. Und blödsinnig. Aber mal meine Frage jetzt in den Raum gestellt. Gibt es nicht schon so einfach so allgemeine Plattformen von Schüler-Rating, Lehrer-Rating, Professor-Rating-Sachen? Ja. Gibt es doch schon. Was soll der Scheiß? Die schießen sich damit selbst nur ins Knie. Ja, die Idioten. Naja, das kriegen sie ja im Moment relativ konstant hin. Ich sag nur Vogelschiss. Oh, das ist schlecht zu lesen. Ich mitgebracht. Und zwar, ja, sieht man ja, geht es darum, dass der wissenschaftliche Dienst behauptet, dass das Familienministerium Linksextremismus finanziert. Das habe ich da selber noch nicht so viel drin gelesen. Aber Ja. Wo sind denn die scheiß Zahlen? Achso, ja, es geht natürlich um das Programm Demokratie leben, ne? Das daraus bezahlt wird vom Ministerium. Und dass da eben auch so Antifa-Gruppen bei sind, auch nicht, sagen wir mal, konforme oder demokratiekonforme. Ja, es wird nicht so spektakulär in dem Fall. Naja, es wäre ja schon spektakulär, weil ja das auch eins der Argumente ist, mit dem Konservative immer wieder ins Reich der Fantasie verwiesen werden, wenn die sagen, es gibt da Kanäle, über die Geld an die Antifa fließt. Und wenn man jetzt hier schwarz auf weiß hätte, dass das durchaus sogar direkt passiert über Demokratie leben, naja, da hat man was, worauf man zeigen kann und sagen kann, nee, ist kein Hirngespinst, guck's dir doch bitte hier an. Ja, mir ging es aber auch darum, dass sie eine Frage beantworten sollten. Also, dass sie, glaube ich, Kommunikation miteinander hatten. Einerseits wollten sie sich um die Fragestellung drücken, dass die Antifa eine kriminelle oder gar terroristische Vereinigung wäre. Andererseits wollten sie nicht ausschließen, dass die Antifa eine kriminelle oder terroristische Vereinigung wäre. Das war sozusagen dann der Effekt von der Antwort. Also sie können es nicht wirklich ausschließen. Das war so der Punkt dabei. Das Ministerium kann das nicht wirklich verneinen, dass es das tun würde. Und der wissenschaftliche Dienst bestätigt das ja auch. Wie sollen sie das auch machen? Wie sollen sie das auch machen? Ich meine, die Antifa oder ihr anhängende Gruppierungen sind für Sachen wie die Riga oder G20 oder so verantwortlich. Wie will man da auch komplett ausschließen, dass diese Leute eventuell auch noch, zumal es in Deutschland ja auch schon mal so einen Punkt gab, an dem eine außerparlamentarische Opposition zum kleinen Teil umgekippt ist und dann zur Roten Armee-Fraktion. Ja, hier ist es ja in der Mitte nochmal drin. Also überraschender, wenn der wissenschaftliche Dienst in der aktuellen Ausarbeitung feststellt, das ist halt der Punkt, dass es aktuelle Überarbeitung ist, dass im Rahmen des Programms Demokratie leben Linksextremisten durch das Bundesministerium gefördert werden, so als wollte man im Ministerium seinen Beitrag dazu leisten, die parlamentarische Demokratie zu zerstören. Ne? Das haben wir beim Familienministerium schon häufiger gesehen, dass das so den Eindruck macht. Ja, als Lesetipp vielleicht noch. Die Herausbildung militanter rechtsextremistischer Strukturen wurde kaum gesehen bzw. nicht richtig bewertet und unterschätzt. Stattdessen gab es in Teilen der Gesellschaft, bei politischen Verantwortlichen sowie bei kommunalen und Landesbehörden eine verhängnisvolle Tendenz zur Verharmlosung und Entpolitisierung rechter Aktivitäten. Rechts und links wurden im Wege der ideologischen Extremismusdoktrin pauschal gleichgesetzt und zum Widerstand gegen rechte Umtriebe vielfach als Kehrseite derselben Medaille und Nestbeschmutzung diskreditiert. In den 1990er Jahren erfolgte eine Fokussierung auf Demonstrationen und Rechtsrockkonzerte, die man insbesondere auch wegen der Negativwirkung für das Ansehen Thürings zurückdrängen wollte. Die lokale Verankerung der neonazistischen Strukturen, die Konzeption zur Schaffung national befreiter Zonen sowie die hohe Gewaltbereitschaft bis hin zum Einsatz terroristischer Mittel blieben dagegen unterbelichtet. Im Bereich der Justiz erfolgten zwar Verurteilungen wegen rechtsgerichteter Straftaten. Tino Brandt entging jedoch trotz zahlreicher gegen ihn in geführter Strafverfahren eine Verurteilung. Die zunehmende Radikalisierung der rechtsextremen Strukturen wurde nicht erkannt. Folglich wurde er auch politisch nicht ausreichend gegengesteuert. Hä, und das war jetzt das. Das war ein Statement vom Thüringer Untersuchungsausschuss zum Thema Rechtsradikale. Also es ja, geht Thüringen hier drum, ist doch da, wo die Amadeo-Antonio-Stiftung diesen nicht ausgeschriebenen Ding da gegen Extremismusforschung irgendwie gekriegt hat. Ja, aber das steht denn hier irgendwo, dass das nur eine, wie hat Frau Schweseges genannt? Ach, jetzt ist es mir entfallen. aufgebauschtes Problem, genau. Steht das hier irgendwo jetzt? Oder hat die Frau Schwesig uns da Blödsinn erzählt? Warum steht in irgendwas über Linksextremismus eigentlich überall was über Rechtsextremismus? Können wir nicht mal beim Thema bleiben? Ja, irgendwie hatte ich das auch, das Gefühl, so, ich weiß nicht. Bei der sogenannten Antifa handelt es sich nach verbreitetem Verständnis nicht um eine bestimmte, klar umgrenzte Organisation oder Vereinigung, sondern um den Oberbegriff für verschiedene, im Regelfall eher locker strukturierte, ephemere, autonome Strömungen. Man versucht sich hier sehr viel Mühe zu geben, um die nicht in die Nähe von einem Verein zu rücken. Also locker strukturiert, ephemer, also vergänglich, ja, autonom, deswegen nicht vernetzt und so. Damit man keinen Wikimedia, Indie-Media-Problem kriegt. Ja, also hier schon mal sehr schön vom Verein Antifa Abstand genommen. Der linken bis linksextremen Szene. Vor allem auf lokaler Ebene können auch schärfer umrissene und verstetigte Organisationsstrukturen in Gestalt einzelner Gruppierungen vorhanden sein. Eine Subsumption solcher Antifa-Gruppen unter den strafrechtlichen Vereinigungsbegriff kann nicht pauschal, sondern nur im jeweiligen Einzelfall durch die zuständigen Ermittlungsbehörden unter Einbeziehung sämtlicher, insofern relevanter Umstände vorgenommen werden. Ja, da meinte jetzt die Science-Files zum Beispiel, dass eben das ein bisschen unwahrscheinlich wäre, dass so gut wie die organisiert sind in der Regel, dass die so auf die Beine stellen, dass die eben sich nicht organisieren würden in Netzwerken oder so. Ganz merkwürdig, wir haben es geschafft, die ganzen Leute nach Hamburg zu bringen. Oder die Rote Hilfe ist eine fiktive Organisation, die es nicht gibt. Ja, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil von dem ganzen Komplex. Das hat ja eigentlich nichts miteinander zu tun. Die wohnen nur gleichzeitig im gleichen Haus. Das ist super. Und weder im Aus- noch Inland wurde die Antifa bis jetzt als terroristische Vereinigung eingestuft. Moment mal, hatte Amerika die nicht als Domestic Terrorism Threat eingestuft? Ja, das schon, ja. Ja, aber hier, wo sie ja noch viel verbreiteter sind, da, hier sind sie keine Bedrohung. Das ist nur in den USA so. Weil die Frösche haben. Außerdem laufen die ja auch weltweit mit antifaschistischer Aktion, mit K rum. Aber das hat natürlich nichts damit zu tun. Also in Deutschland ist es auf jeden Fall kein Problem mit den SJWs und so. Das ist alles nur von außerhalb und hier bei uns ist alles friedlich. Es kommt höchstens irgendwann mal hierher, verirrt sich. Noch ein Satz aus dem Bericht. Dies verdeutlicht, dass im Rahmen des Antifa-Spektrums offenbar auch Gruppierungen bestehen, die aus staatlicher Sicht nicht einem kriminellen Betätigungsfeld zugerechnet werden. Also es gibt auch Gruppen, die nicht dem kriminellen Betätigungsfeld zugerechnet werden. Spitze. Andersrum wäre besser gewesen. Also Hashtag not all quasi, ja? Ja. Ja, genau. Ja, das Ding hier, warum neue Strategien gegen Frauenhass im Netz braucht, das ist mal wieder so ein Fall von, wir schreiben alles überall ab. Und Narrativbildung kann man hier mal ganz gut dran ablesen. Es fängt schon direkt damit an, dass hier auf die Autorin Ingrid Brodnik verwiesen wird, die wir ja heute auch schon wieder gesehen haben. Und das geht auch noch weiter mit Incels und diesem ganzen Kram, den man jetzt heute braucht, um da irgendwie draus zu flechten, dass ja das alles irgendwie verlinkt ist, wie ja hier auch schon steht, irgendwie 4chan und ja, Reddit. Ich habe schon Sorge, dass das bei 4chan so dann demnächst rausgefiltert wird mit den Upload-Sperren oder so. Wer weiß. Was jetzt? Ja, meine Videos zum Beispiel. Ach so, ja. Ja, könnte bezahlen oder unsere, ja. Ja. Ja, und was meinen Sie, warum braucht es das? Naja, weil das alles zusammenhängt und es ist halt alles Nazi und so und da muss man sich halt drum kümmern. Ja, wie geht das denn weiter? Ich finde es schon ein schwieriges Thema, weil diese Beschämungstaktik, die funktioniert ja offensichtlich ganz gut, ne? Da sagt ja keiner was dagegen. Ja, naja, bei den Leuten, die sich dafür interessieren für diesen Kram. Aber ja, es sind halt auch Entscheidungsträger und so. Das ist halt das Hauptproblem, ja. Also könnte schon sein, dass es halt so eine Stimmung erzeugt, dass dann irgendwie Upload-Filtern oder so irgendwas gemacht wird, ja. Die haben es mit Nein als Nein ja auch geschafft, so eine Stimmung zu erzeugen zum Beispiel. Ja. Das kannte doch vorher kein Mensch und irgendwie plötzlich erzählt einem jeder Zweite was davon, wie richtig er es findet oder so. Fand ich auch schräg. So ähnlich sehe ich das da auch, ne? Das kann gut sein, ja. Was kann gut sein? Dass wir tief drinnen alle Rassisten sind? Das auch, ja. Hier geht es um, weil doch jetzt Starbucks alle Filialen geschlossen hat, um ihre Mitarbeiter zu schulen. Und die machen da auch den implizierten Assoziationstest, den IAT, mit dem man unterbewusste Vorurteile in Menschen messen möchte. Und es gibt da eine Metastudie, also eine Metastudy, die 426 Studien mit 72.063 Subjekten sich angeschaut hat und dazu herausgefunden hat, dass es sehr, sehr wenig bis keine Beweise dafür gibt, dass halt dieser IAT, dieser implizierte Assoziationstest, halt irgendwas misst, was tatsächlich da ist oder nicht da ist. Und ja, und da gibt es noch mal eine Meta-Analyse, die kleiner war, die halt auch davon spricht, dass halt der IAT einfach Bullshit ist, das ist Tetan-Level-Messen. Und, ich wollte schon gerade sagen, Meta-Analyse, more like E-Meta-Analyse, right? Nee, aber halt, weißt du, auch die Sample-Size, also 72.000 Subjekte, ist jetzt nicht wenig oder so. Also, und der Test, man muss sich da halt auch fragen, so man möchte unbewusste Biase in Menschen wahrnehmen. Und ich würde behaupten, dass Rassismus halt noch am ehesten davon kommt, dass du deine eigene Rasse zur Überrasse erklärst, sondern aktiv auf andere runterschaust. Leute. Und dass, wenn du dich damit beschäftigst, dass Leute. Das Rassismus ist und Leute. Nicht, wenn du unbewusst mit einem merkwürdigen Test ein paar Punkte hast, weil du irgendwelche Assoziationsketten falsch zusammensetzt. Also einfach dieses unbewusste Dinge, die wir nicht beeinflussen können, machen irgendwas und daran soll die Gesellschaft zugrunde gehen, nicht an aktiven Dingen. Und dann guck mal, so dann hast du halt so ein Hirngespinst im Kopf, so ein Gefühl, eine Assoziation, aber das bedeutet noch lange nicht, dass du aktiv daraus handeln wirst, okay? So, was soll das denn? Ich meine, ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich assoziiere jetzt die Farbe Blau eher mit Himmel anstatt mit Donuts, aber das heißt nicht, dass ich einen gewissen Hass gegenüber Donuts habe, nur weil ich sie mit Himmel assoziiere. Also das sind dann hast du. Jede Menge Interpretationen, die da reingepackt werden, die nicht fundiert sind und dann entstehen halt, ja, logische Fehler und dann heißt es, wir werden das einfach mal auf Menschen loslassen und dann sind uns die Folgen scheißegal. Weißt du, manche Menschen können es auch vielleicht gar nicht aushalten, wenn man bei ihnen im Kopf rumgräbt, ne, so tief drin, ne. So, was ist damit, dass man Leute gaslighten kann? Haben da Wissenschaftler keine Probleme mit, die dann solche Tests verordnen? So. Also einen random nicht wissenschaftlichen Test machen, der so tut, als ob er wissenschaftlich ist und dann zufällige Ergebnisse haben und aufgrund diesen zufälligen Ergebnissen Menschen dann sagen, dass sie rassistisch sind. Also Leute kacken schon psychisch total ab, wenn sie eine Fehldiagnose bekommen, dass das heißt, so, sie haben Krebs, obwohl sie es nicht haben, aber das erfährt man erst bei einer zweiten, bei einem Nachtest, weißt du? So, aber das allein haut schon Leute richtig aus der Bahn, ja, und jetzt stell dir vor, dir wird gesagt, du bist tief drin in deinem Kopf, bist du krank und das kannst du selbst nicht lösen und du brauchst Hilfe und deswegen hier, wir sind da. Ja, dann gibt es wirklich Leute, die dann halt das glauben werden und dann verlieren sie sämtliche Formen an Autonomität und Menschenwürde. Also das ist je nachdem, wie alt die sind, ist es auch relativ wahrscheinlich, dass sie das glauben. Ja, genau, das meine ich ja mit Gaslighting, dass du Leuten das Gefühl gibst, sie seien verrückt und es gibt nichts Einfacheres, jemanden zu gaslighten damit, dass man hingeht und sagt, ja, guck mal, du hast da ganz tief drin, das kannst du nicht kontrollieren, aber das ist da, das habe ich gesehen, das sieht jeder in diesem Raum, du aber nicht. Und wenn du jetzt sagst, das stimmt so nicht, dann ist es wiederum ein Nachweis dafür, dass es so ist. Das ist eine Kafka-Falle und eine Gaslighting-Taktik und das fuckt Leute richtig hart ab. Und das ist auch immer ein gutes Rekrutierungstool gewesen von, ja, Religionen und wenn es hart auf hart kommt, auch Sekten, ne? Hier, du bist, ja. so ein schlechter Mensch, nur wir können dir vielleicht helfen, wieder ein besserer Mensch zu sein. Ja, du greifst halt richtig tief in das Urverstehen von Menschen rein, wo es hieß, guck mal, irgendwie, ich habe schon so ein Verständnis von dem, was um mich herum passiert und ich habe ein Bild davon, aber ich habe immer Selbstzweifel darin mitschwingend so, damit ich mich auch anpassen kann, wenn was Neues rauskommt. Und wenn dann jemand hinkommt und dir halt voll profimäßig sagt, guck mal hier und da und so und das muss man ausbessern, dann wirst du dem eher glauben. Es ist so, zumindest für eine Sekunde. Weißt du? Und manche Menschen kommen davon nicht weg. Manche Menschen bleiben darauf hängen. Ja, ich muss aber an diese Asperger- oder ADHS-Kinder denken oder so, die Diagnose kriegen. Ja, und dann sind die nicht krank oder behindert oder so. Ja, und dann heißt es ja, guck mal hier, wir wollten doch nur besser sein. Wir wollten doch nur Sachen verbessern. Ja, cool. Super. Richtig toll. Leuten einfach in Begriffen, die sie nicht verstehen, erklären, dass hier du bist rassistisch und das ist voll schlimm und du bist noch einen Handgriff davon entfernt, einen Schwarzen abzuknallen. Und das ist voll schlimm. Ja, das kann man auf alles beziehen. Apropos voll schlimm, die Missy. Ja, und die kann man auch auf alles beziehen, Alter. Ja, Caring is sharing, 10 und mehr Missy. Ja, ich sehe schon wieder vor allem diesen Kram dahinter. Herr Klärer, gibt es da irgendwas mit Herr Klärer? Und vor allen Dingen Rechtsruck, Angst vor Identitätspolitik, finde ich auch gut. Ich glaube, das muss ich mir nochmal durchlesen. Damit die jetzt plötzlich auf den Trichter kommen, dass Identitätspolitik nicht gut ist. Was ist doch sonst so mögen? Also. Ja, das ist auf jeden Fall mal wieder so ein Fundraiser. Wir hatten vor ein paar Jahren schon mal einen, da gab es irgendwie diesen, was gab es da, irgendwie Geschlechtsteile aus Filz oder so. Konnte man da kriegen, wenn man irgendwie was gespendet hat. Dieses Mal gibt es irgendwie eine Style-Beratung mit Hengame, hat mir schon einer unseren Zuschauern die Woche über geschickt. Das ist hier irgendwie mit 500 Euro oder so, war das irgendwie... Du hast eine Shopping hier, das ist mit Hengame irgendwie. Ach, geht sogar auf. Genau. Style-Beratung mit Fettaktivistin Hengame Yagobi Farah. Das ist cool, du gehst total normal angezogen irgendwie in so einen Laden rein und kommst raus wie ein Clown. Das ist super lustig. Mit Sachen nur für Dicke. Und so großen Schuhen. Ja. Und eine roten Nase. Aber die kommt vom Schweben. Und vom Alkohol. Vom Pep kommt die doch da in Berlin. Das wissen wir doch alle, dass die da Drogen nehmen. Ja, auf jeden Fall. Sie wollen unser Geld haben und sie werden es wahrscheinlich auch, denke ich mal, kriegen. Weil wenn ich hier unten sowas sehe wie eine Anzeigenseite, also es gibt bestimmt genug... Wollen wir ein GoFundMe machen für eine Anzeigenseite in der Missy? Nee, lieber nicht. Damit finanziere ich die ja nachher noch. Aber ich sehe ja schon kommen, dass die FDP-Bundestagsfraktion da 5.000 Euro auf den Tisch legt oder irgend so eine Scheiße. Würde mich mittlerweile echt nicht mehr wundern. Einen Workshop mit Missy wäre eine Sache für 500 Euro. Ja. Leute, stell dir einfach vor, ihr bucht dieses Ding von Durch die Nacht mit Missy, das ist so weiter unten gewesen. Ne? Was ist da drin? Was zählt da dazu? Scroll mal runter, da ist so Durch die Nacht. Wir sind jetzt erstmal bei diesem hier, weil Fett Empowerment und Antirassismus. Da brauche ich auch die für, dass die mir das erzählen können. Ja, genau. Ja, weil die wissen ja aus erster Hand Bescheid, wie es ist. Fett ja, aber die Reisekosten für Hengame, das kann ja keiner bezahlen bei den Kilopreisen. Reisekosten. Scroll mal runter hier, dieses Durch die Nacht mit Missy. Was ist damit gemeint? Egal, ob du feiern gehen willst, Netflix gucken oder feministische Präsenz auf deiner Veranstaltung haben willst, für 1.000 Euro verbringen die Missys eine Nacht mit dir in Berlin. Ja gut, okay. Aber Bob, lass uns einen Grillplatz am Rand von Berlin mieten. Wir machen Euro, das die haben wollen, oder müssen die bei uns auf der Grillfeier rumhängen. Wir machen einfach Folgendes, okay? Also. Wir zahlen diese 1.000 Euro, okay? Und dann redpillen wir die Missys, okay? Ja, ich glaube, in der Nacht wird dann noch das wird für uns im Gefängnis landen. Spätestens wenn man dann sagt, ich dachte, ihr wärt sex-positive und für Sexworker. Also. Oh, ja. Das erinnert mich ein bisschen an Nita Sarkisien. Die hat hier für 1.000 Euro kannst du uns in Sexsklaverei verkaufen. Weil das so empowering ist. Nita Sarkisien hat das dran geschrieben, Discretion is advised. Ich mache hier ein Abendessen mit dir, verbringe die Nacht mit dir und erzähle auch kaum was davon. Ne? Was ist mit Kurzgeschichte gemeint? Keine kurze Geschichte. Hier, ne, ja, da ist halt ein Paket Kurzgeschichte. Hengame schreibt doch auch. Du wolltest dich schon immer mal aus Missys Feder beschrieben wissen. Oh Gott. Wenn du uns mit 1000 Euro unterstützt, bedanken wir uns mit einem absoluten Unikat, einer Missy-Kurzgeschichte, in der du oder eine Person deiner Wahl als Protagonist vorkommt. Oh, eine Person meiner Wahl. Sicher sieht ihr jetzt. Betrachtet seine neue Vagina noch etwas vorsichtig. Weißt du was, die sollen mir eine Geschichte über Adolf Hitler schreiben oder Mohammed, der dann trans ist und so. Das will ich sehen. Adolf Hitler, der trans Mohammed ist. Also, ja, ist Adolf Mohammed, Hitler Er ist im Körper von oh Mann, krass. Jetzt werden wir erschossen. Ist ja mal echt lustig, weißt du, die glauben die ganze Zeit daran, dass alles soziale Konstrukte sind, aber wenn es um Euros geht, dann heißt es, nein, das ist kein soziales Konstrukt, das brauche ich auf dem Tisch. Was sind denn die DJ-Sets? Das ist Hangar-Mail. Hangar-Mail legt auch auf. Die neueste pakistanische Popmusik legt hier auf. Du willst Missy's Sound auf deinem Firmenjubiläum? Ja, genau. Ja, will ich. Genau. Deiner Hochzeit. Deiner Hochzeit. Der Hochzeit deiner Nachbar oder dem Geburtstag? Leute, Hochzeit, das ist doch die Keimzelle des Faschismus. Also. Guck mal, das soll eigentlich eine schöne Zeit werden, oder? Aber es sind ja Nachbarsternchen innen, deswegen das... cancelt das mit dem Faschismus aus. Guck mal, ich finde es noch so geil. Du kannst 8 Euro spenden, wenn du irgendwo in Hessen wohnst. Ne? So nach Frankfurt kommen die nicht. Okay, für 800 Euro bekommst du von uns ein DJ-Set in Berlin oder Wien. Oder, wie gesagt, an einen anderen Ort, wenn du die Reisekosten trägst. Das heißt, zu den 800 dann noch mehr. Geil. Und dann haben die eiskalt noch ihre Mixtapes verlinkt. Ja, cool. Daraus könnten wir dann auch mal was machen. So einfach Cosmic Quandy ist übrigens Hangar-Mail für die, die es interessiert und schon immer mal aber irgendwie da einhören. Was jetzt noch fehlt, ist wirklich so eine Live-Hotline. Ruf Missy an. Genau, wir sagen dir, dass du aufhören sollst zu herklären. Das wäre eigentlich cool, dass du als weißer Mann spendest du 5 Euro. Und dann kriegst du einen Anruf, wenn du deine Nummer angibst und sie sagen dir, dass du ein Stück Scheiße bist. Das finde ich eigentlich eine gute Idee. Aber die Ohrringe sind schon ausverkauft hier. Ja, aber das funktioniert doch bei denen so, dass die anderen alle scheiße sind und du, wenn du sie unterstützt, dann zu dem erleuchteten Kreis der richtigen guten Menschen gehörst. Also, aber leider sind die schon bei 10 von 15.000. Was machen wir da? Komm, wir können ja irgendwie bei Startnext anrufen und sagen, die wären bei Gamergate dabei gewesen oder so. Damit sie sich sperren. Das wäre fies. 20 Tage. Oh mein Gott, wenn die es nicht hinbekommen, dann muss ja Hengame arbeiten gehen. Oh nein, dann wird sie ja... Wird sie du ja vergisst, dass wir hier ein System haben, das nicht nötig macht. Dann wird sie ja hier in der Gesellschaft irgendwie existieren und sich verbreiten und vermehren und nein. Verbreiten? Nein. Verbreiten vor allem. Verbreiten schon, vermehren nein. Oh Gott, sind wir böse heute. Das ist nur für den wir gesperrt werden. Das ist der Hass. Das ist der Hass. Ja, das ist, ich meine, jeder Stream von uns ist eigentlich organisierte Wut. Also, das kann man nicht ändern. Julia Hackober hat uns erklärt, was sie nicht will, ja, diesen Sommer, nämlich Flipflops, ja, auch nicht bei 30 Grad. Ja, aber nur an Männern, okay. Warum man von Männern durchaus verlangen kann, dass sie auch im Sommer richtige Schuhe tragen, ja, ihr Arschgeigen. Nein, ich trage Flipflops. Ist bei dir, das müssen mindestens sein. Ich find das so unsagbar. Es ist ja sowieso oft in diesem Programm hier, dass man sagt, stellt man sich das einfach mal andersrum vor. Ja? Weiber, hört auf, eure Nägel zu lackieren. Der Marsaffe mag das nicht. Nein. Weiber, bitte tut euch so einkleiden. Also für den Körper, den ihr habt, nicht für den Körper, den ihr wollt. Ja. Weißt du. Bitte keine Gender Studies Degrees, Frauen. Und natürlich sind Männerfüße... Auch nicht bei Feminist Agenda, ja, hier. Außerdem sind Männerfüße natürlich hässlich und ungepflegt. Das wird hier dann auch später noch erklärt. Also, ja, man, hier der Chat rastet auch schon aus, ob das jetzt gut ist oder nicht. Das ist mir scheißegal. Was ich halt nicht mag, ist, wenn eine Frau einen Artikel schreibt, den ein Mann so nicht schreiben könnte... ohne gevierteilt zu werden. Und wenn das dann auch noch irgendwie in einer größeren, auf einer größeren Plattform erscheint. Und dann habe ich die gute Frau gefragt, weil da steht natürlich drin, dass Frauen so wie, also wenn man Frauen das auch aufbürsten wollte, dann ist die Rückfrage von der Frau Hackober, leiden Frauen denn nicht schon genug unter Geburt und Menstruation und all diesen anderen Sachen? Und dann habe ich sie gefragt auf Twitter, das sind doch alles nur soziale Konstrukte, warum gewöhnen sich Frauen das Menstruieren und Gebären und so nicht einfach ab? Weil das wäre ja dann auch eine Möglichkeit, dem zu entkommen. Und daraufhin habe ich einen Smiley mit hochgezogenen Augenbrauen und fragendem Blick bekommen. Und das war alles. Trainiert ihr doch einfach das Schwangersein ab, Frau, was soll das denn? Ach du meine Güte, was ist das denn hier? Die Geisterbahn. Hier wird jetzt als Unterdrückte gecosplayt, die es in Deutschland so nicht gegeben hat. Indem wir sagen, es ist eine Fiktion, dass die Männer zeitgleich die Interessen der Frauen waren. Nee, ja. Zugleich die Interessen der Frauen waren. Ja, zugleich, zeitgleich, ist doch egal. Nein, das ist sehr wichtig. Und außerdem, ja, also ich meine... Antisemantiker. Ja, ich bin Antisemant. Ich meine, die spielt ja wahrscheinlich eine Suffragette, aber das ist nun mal England gewesen, liebe Dame. Und außerdem, zeitgleich die Interessen der Frauen waren, ja. Und deswegen haben wir ja auch einstimmig Istanbul-Konvention, deswegen haben wir ja auch einstimmig Nein-heißt-Nein-Kram, weil die Männer im Bundestag, die da die Mehrheit sind, sich ja nur ihre eigenen Interessen waren. Und eigentlich früher, das wissen die wenigsten, aber früher haben Frauen eigentlich immer in den Ställen schlafen müssen oder draußen auf dem Feld, weil die Männer gesagt haben, nö, Haus ist für mich, kommst hier nicht rein und so. Gab's also eigentlich die haben auch nie die Häuser gebaut, damit die Frauen zusammen mit ihnen da drin wohnen können. Gab es auch eigentlich vor dem Internet schon Frauen? Ja, die sahen so aus. Und immer wenn die Jäger in den Wald gegangen sind, haben sie gesagt, boah, ich schieße heute einen schönen Hirsch, die Frauen kriegen aber nichts ab. Ja, genau, und dann habe ich einen richtig geilen, fetten Hirsch, Alter, alles mal. Ja, und heutzutage ist es ja auch so, dass die Frauen nicht die größte Kaufkraft haben. Mhm. Obwohl sie im Durchschnitt weniger arbeiten. Also weniger von ihrer Zeit opfern müssen. Boah, aber echt, also Franziska steigt bei mir auf der Abneigungsskala echt kometenhaft mit jedem Foto nach oben. Wie kann man? Ach, ich darf das wahrscheinlich alles gar nicht sagen, was ich gerade denke. Aber das ist keine Ministerin. Also nicht, weil sie eine Frau ist, das nochmal für alle Zweifler da draußen. Nicht, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie ein Kind ist im Endeffekt. Ein Kind, das mit großen Augen die Welt entdeckt. Ich erinnere nur an, das war die Bildungsministerin, die gesagt hat, ich schaue mir mal an, wie der Hase läuft. Ja. Oder war sie das? Nee, das war, nee, das war die Bildungsministerin, ja. Sie soll ja angeblich so eine taffe Law and Order-Frau sein. Also. Wer? Die Giffe. Die Giffe, ja. Ja, die war Bezirksbürgermeisterin in Neukölln, deswegen hat sie den Ruf, aber... Ich meine, tough bedeutet doch auch nur, dass du als Bezirksbürgermeisterin dann dem Polizisten sagst, irgendwie greif mal mehr durch. Also tough bedeutet doch da in dem Bereich auch gar nichts eigentlich. Ich meine einfach, dass das dann, dass wir Frauen die Möglichkeit geben, solche Fotos zu machen, wo drauf steht, hier Männer waren nicht die Interessen von Frauen, ist eigentlich schon einfach ein Oxymoron. So. Du kannst das nur schreiben, weil wir deine Interessen wahren und respektieren und dir Platz geben für deinen Humbug. So, was willst du eigentlich? Woman 20 set up the murder of her on-off boyfriend, then posted a video of him dying on Snapchat with the caption, that's what happens when you fuck with me. Ja, das war nur mal wieder so ein Fundstück. Es ist Mail Online, also Vorsicht. Ja, das ist richtig schön Yellow Press. Aber die Geschichte allein, ne, dass jemand mit ihrem On-Off-Freund ins Café geht, wohl wissend, dass sie einen Killer bestellt hat, der dann auch irgendwie auftaucht und einen kurzen Streit faked und den Typen dann halt umbringt mit ein paar Messerstichen. Und sie filmt das Ding. Also, ja. Und dann verneint sie es. Und dann verneint sie es. Zerstört den Planeten, ne? Der hat den Bruder losgehetzt oder was? Zumindest haben die den gleichen Nachnamen, ja? Sind sehr ähnlich alt. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, also das stand, glaube ich, nicht im Artikel. Wenn du mal, scroll mal runter, weil da ist noch ein Foto von der Dame, weil dass sich da zwei streiten, das verstehe ich auch volle Kanne. Also dass da irgendwie... Ne? Ja, es sieht für mich aus wie eine fromme Person, die nie im Leben was Schlechtes machen könnte. Ja. Aber auch, also... Ja. Uff, Alter, uff. Okay, das ist anstrengend, okay. Das ist anstrengend. Ist das Kleid jetzt gold oder und blau oder... Oh ja, die hat auch noch einen Kopftuch an, ups. Oh, und sie hat auch jemanden bestellt, damit er dann den Freund von ihr tötet. Ja, also, Aber währenddessen, sitzen ein Haufen weißer Leute da und lassen sich erklären, wie sie ganz tief innen drin doch Schwarze hassen. So, hier, wer länger zuhört, kennt meinen Fetisch für Rollenspiele, also nicht die, sondern die mit den Würfeln. Der Gen-Con ist den Leuten, die wiederum Rollenspiele kennen, ein Begriff. Das ist nämlich der erste, im Endeffekt, die erste Fantasy-Rollenspiel-Convention, die jemals irgendwie entstanden ist. Die hat nämlich der damalige Erfinder und Herausgeber von Dungeons & Dragons, Gary Gygax, ins Leben gerufen. Und die findet immer noch statt, seit, keine Ahnung, irgendwann in den 70ern. Und inzwischen gibt es auch Ehrengäste. Und mein Gott, was ist das? Der Ehrengast beim diesjährigen Gen Con ist Anita Sarkeesian. Und ich meine, ich habe Wizards of the Coast, Dungeons & Dragons und den ganzen Ding schon länger beim Sterben zugeguckt und habe auch schon mehrmals feststellen müssen, bei euch kaufe ich nichts mehr. Ob das jetzt irgendwie dieser aufgezwungene Transgenderismus der Magic-Elfen ist, die sich je nach Stimmung verwandeln können in das eine oder das andere. Und wo auch oft die Helden Transgender sind bei den Elfen, weil das die mutigsten Kreaturen unter ihnen sind. Und so bla bla bla, dieser ganze Mist hat mich eh schon abgefuckt. Aber diese Frau einzuladen und den Fans den Stiefel ins Gesicht zu treten, mit der Hundescheiße unten dran, finde ich schon echt einen harten Brocken. Also, was ich interessant finde, ist sie will halt eine Conversation angeblich haben und eine Q&A-Session, also Frage-Antwort-Session. Das ist ja was viele Leute schon lange von Anita Sarkeesian verlangen, dass sie sich einfach mit ihren Theorien und ihrem Geschwätz mal den Fragen von anderen Leuten stellt. Aber ich habe halt Angst, dass bei dem Klima, was momentan gerade bei offensichtlich bei Wizards Hasbro herrscht, den Herausgebern von Dungeons & Dragons, dass das keine echte Q&A. Ach komm, so wie das immer abläuft, ist, dass die Leute dann auf Zeit spielen, okay? Du stellst ihnen eine Frage und dann erzählen sie dir erstmal eine Geschichte und dann ist die Frage irgendwie dann nicht so wichtig und dann erinnert man sich nicht dran. Dann kommt schon die nächste Frage. Bei ihr wird das so, ja, dass du eine Frage stellst und dann heißt es von wegen, nee, der nächste bitte oder Jure Garbage oder so. Ja. Und dann kommen die ganzen Artikel raus, die dann sagen, guck mal, da haben dann irgendwelche White Boys da hier, der unserem Patron da, Anita Sarkeesian, ernste Fragen gestellt und sie hat sie richtig königlich einfach abserviert. Yes, girl, slay. Alter, ja, das ist alles so vorhersehbar. Man, es ist so vorhersehbar. Kann man sich auch echt nicht erklären mehr. Es gibt da echt keine Entschuldigung auch mehr für diese Person einzuladen, weil spätestens nach diesem Videoausschnitt, wo sie da irgendwie rumsitzt und meint so, ja, es ging mir nie um Computerspiele, so, es ging irgendwie um meine Agenda. Also spätestens seitdem ist doch Ende, ist doch Spiel vorbei. Also vor allem, ja, das stimmt schon, aber vor allem zusätzlich, als sie dann gesagt hat, everything is racist, everything is sexist, everything is homophobic and you've got to point it all out, da weiß man doch schon ganz klar, wie sie positioniert ist. Was muss man da noch nachfragen? Ja, das war doch dieses Ding, wo sie irgendwie darüber geredet hat, dass sie früher mal so irgendwie programmiert war und alle Leute genervt hat damit. Ja. Das ist wie jemand, der Verschwörungstheorien entdeckt hat und plötzlich dir die ganze Zeit erzählen muss, dass alles NWO ist. And you have to point it all out. Ja, und dann Jahre später macht er ein Video, wo er darüber redet und sagt, aber das habe ich alles hinter mir, nur das mit der flachen Erde und den Mondnazis. Das würde ich dir jetzt nochmal genau erklären. Naja, egal. Und auch zum Vorwort. Diese Woche, weil die hat sie so einen kleinen Rant über den neuen Star Wars Film Solo abgelassen, hat sich auch ziemlich negativ drüber geäußert. Ja, und so nach dem Motto, ja, you have to point it all out, hat sie sich halt auch über so einige Elemente des Films beschwert. Ich habe ja letzte Woche auch schon ein bisschen drüber gerantet. Ich habe den Film jetzt nochmal auf Deutsch gesehen und ich muss sagen, in der Übersetzung wird sehr viel von dieser SJW-Sprache ja, entkräftet. Viele Witze gehen ja auch normalerweise bei der Übersetzung verloren und das tut dem Film tatsächlich gut, weil sehr viele so cringe-worthy sind, wie auf Englisch. Also, ja, das ist auf jeden Fall das Schlimmste, was ich je über einen Film gehört habe, dass er auf Deutsch besser ist als auf Englisch. Da kannst du gleich sagen, es ist der allerletzte Müll. Ja, aber wirklich so, gerade mit diesem komischen Roboter, wo sie sagt, der wäre eine Parodie auf das Behavior von SJW-Leuten. Ja, ich finde, das ist relativ akkurat dargestellt. Ja. Es wirkt natürlich ein bisschen komödiantisch, wenn man die Leute nicht kennt, wie sie normalerweise drauf sind. Ja, da haben wir wieder unseren Po. Aber halt, ne? Im Film wird ja impliziert, dass der Roboter und Lando eine sexuelle Beziehung haben. Ja. Und das kommt auf der deutschen Übersetzung halt zum Glück überhaupt nicht durch. Und das alleine deswegen ist es viel besser. Da habe ich mal bei Futurama einen Warnfilm gesehen, dass Robosexualität nicht gut ist und dass es dazu führt, dass die Menschen aussterben. Abel, ich möchte dir sagen, dass es Sexbotter gibt, okay? Und bitte jetzt, das wird vielleicht wehtun, aber Feministen haben Angst vor Sexbottern, weil die sind nämlich wirklich realistisch diese ganzen nervigen Frauen aus den Leben von Männern da rausnehmen könnten. So, und deswegen gehen Feministen auch auf die Barrikaden und das heißt, hier, ihr könnt uns nicht ersetzen. Legitim, einfach die ganze Zeit Artikel schreiben darüber, wie fürchterlich alle Männer sind und das ist so voll schlimm und Männer, ihr müsst euch ändern und dann heißt es, hey, Moment, bitte nicht weggehen, bitte nicht da, bitte, ihr braucht mich. Nochmal kurz zu den Rollenspiel-Dingen, ja. Ich hatte auch mal die Idee, ob man nicht eine Rollenspielfigur Feministin erfinden kann. Gibt es sowas oder so, Mars? Wie ist das da in dem Bereich? Du könntest sicherlich so jemanden spielen, wenn du das in der entsprechenden, also du kannst. Ich habe mich gefragt, was sie wohl für Eigenschaften haben oder so, oder ob es das womöglich schon gibt oder so. Ja gut, klar, kann man sich natürlich ausdenken. Das ja, aber es ist ja was weniger auf Werten und mehr auf also es wäre möglich, wenn es ruhig genug gespielt wird, weißt du, wenn es nur ein Character-Trait ist. Wenn du wirklich Full-on-Feminism machen willst, dann ist Feminismus einfach viel zu zersetzend für sämtliche Strukturen. Das heißt, ja, es gibt aber das ganze Spiel wird einfach zerfallen. Es gibt Umfelder, in denen das funktionieren kann, zum Beispiel ja. Paranoia von Westland Games. Da könntest du das spielen, würde ich sagen. Da geht es um einen Staat, der von einem Computer geleitet wird und alle haben eben zu gehorchen und so. Ja. Da könntest du sehr gut spielen sogar. Call of Cthulhu, ich meine, ne? Feministischer Kult. Ja, ich habe da eher an Dungeons & Dragons gedacht gehabt. So, da ist es halt nicht wirklich ein Ding, weil das dann halt auch eigentlich... Ja, da würde das halt aufstoßen, weil das passt da halt nicht hin, so ähnlich wie in einem Star Wars Film. Ja. Um mal wieder zurück zum Anfang zu kommen. Ja. Hier in diesem Artikel geht es darum, dass Frauen nicht eure Videospiele ruinieren, weil Battlefield hat sich entschlossen, in ein Zweite Weltkriegsszenario Frauen mit aufzunehmen als Soldatinnen. Und in dem Artikel stellt die Reporterin fest, dass die Videospielbranche woman-dominated ist, female-dominated, if you go by the raw numbers, also dass Videospiele weiblich sind. Und dass die Benutzer, die Userbase, also die Benutzer hauptsächlich weiblich sind und dass auch im Zweiten Weltkrieg ja sehr, sehr viele Frauen gekämpft haben und dass sich die Battlefield-Menschen am Riemen reißen sollen. Und ich finde das gut und ich mag Frau Hartmann. Ja. Das war's auch schon. Ja, es geht aber, du hast es auch wieder ein bisschen verkürzt dargestellt und spielst der Presse praktisch in die Hände, weil es geht ja nicht darum, dass das Frauen sind in dem Sinne, sondern es geht ja insgesamt darum, dass das so eine Mischung aus einer Street-Gang und World War II-Soldaten ist, also mit bunten Haaren und Tattoos und irgendwie Armprothesen und so, also die ganzen Sachen, die diese ganzen Leute, also sie haben sich eigentlich ein Denkmal geschaffen, also die ganzen Minderheiten und Disabled People und Bunthaarigen, die können jetzt alle auch im Zweiten Weltkrieg mitgekämpft haben. Ich glaube, das stößt den Leuten auf, weil das ist wieder mal halt so eine SJW-Nummer, wir nehmen was irgendwie existiert und schrauben uns drauf, um euch mit dicker, fetter Propagandasoße zu überschütten. Ja, Frauen schulden dem Staat ca. 400 Milliarden Dollar mehr in Studentenschulden als Männer. Und das könnt ihr auf das Patriarchat zurückführen. Das ist immerhin schon mal ein Hinweis auf die Kreditwürdigkeit des Patriarchats. Das stimmt eigentlich. Nein, hier in dem Artikel geht es darum, dass Frauen in der Regel mehr Studienschulden anhäufen wie Männer und dass daran natürlich das Patriarchat schuld ist und der Wage Gap. Und dass das nicht sein kann und dass Studiengebühren endlich abgeschafft gehören in den USA. Weil Frauen halt ja 400 Milliarden Schulden mehr haben. Das ist kein Argument, weil du nämlich nicht gezwungen wirst, was Bestimmtes zu studieren, was dir dann die Schulden weniger gut abbezahlt. Ja, also überhaupt. Das System mit den Universitäten in Amerika, mit dem privatisierten Universitätssystem, ist ganz schlimm. Ja. Ich möchte die Zahlen hier mal ein bisschen in einen Kontext setzen. Ja? Insgesamt 1.400 Milliarden Euro Student Loans in Amerika, ja, und durchschnittlich Frauen 21.000 beziehungsweise ungefähr 22.000, Männer 21.500 für Bachelor Degrees und daraus erklärt sich diese Lücke, ja, je nach verschiedenen Abschlüssen ergibt sich halt im Median ein Unterschied von 2.700 US-Dollar, die Frauen mehr Schulden haben durchschnittlich als Männer. Und da mehr Frauen studieren, haben die insgesamt einen höheren Anteil an der Gesamtstudentenschuldenlast. So ergeben sich die Zahlen. Also ich meine, das ist eigentlich ein No-Brainer und da irgendwas draus zu konstruieren, ist Blödsinn. Da sollte man wirklich am System kritisieren, warum ist ein Studium in Amerika so teuer? Das war früher nicht so und das hat bestimmte Gründe. Da möchte ich jetzt gar nicht zu tief reingehen. Aber die Antwort ist das Patriarchat. Die Antwort ist halt, dass die Universitäten private Unternehmen sind. Apropos Universitäten, das Social Justice Courses gehen deutlich zurück in der Anzahl an Studenten, die sich einschreiben. Und generell haben Universitäten, die viel SJWs auf dem Campus haben, Probleme, genügend neue Einschreibungen zu erhalten. Und Evergreen State ist das Hauptexemplar in diesem Artikel. Allerdings wurde der auf Bezahlen umgeschaltet. Deswegen schade. Ja, aber auch, ich meine, ist ja auch irgendwie klar, weil welche Eltern wollen denn ihr Kind auf eine Schule schicken, wo die nichts beigebracht bekommen, außer rumzujammern, wie schlimm es ihnen geht. Oder wenn sie weiß sind, zusammengefaltet zu werden an jeder Straße. Ey, was soll das denn? Ist doch völlig klar, dass da keiner bei den Preisen und den Kosten, die so ein Student Loan mit sich bringt, dass erst recht keiner dieses Geld aufbringt, um an so eine Schule zu gehen. Es sei denn, er ist halt bekloppt und möchte gern Gender Studies studieren. Ja, aber guck mal, da entscheiden sich die Leute ganz aktiv, nicht ihr Geld in sowas reinzustecken und dann geht der Bereich zurück. Wow, erstaunlich. Und Frauen an Oxford-Universitäten erhalten mehr Zeit. Also nicht aber nur, das ist doch alt. Das war schon. Ja, ne? Ist nicht neu. War bei Cambridge aber auch. Vielleicht war das Alte bei Cambridge und jetzt auch bei Oxford. Ja, auf jeden Fall. Nee, ich hab schon mal eigentlich genau dieselbe Überschrift mit demselben Bild da gesehen gehabt. Das ist ein ziemlich krasser Zufall dann. Aber ja, sie ja bekommen halt ein bisschen mehr Zeit. So, ja, aber auch da, keine Ahnung. Warum alle Medien gendern sollten. Am 8. Juni bespricht der Rat der deutschen Rechtschreibung erstmals geschlechtergerechtes Schreiben. Die Gender-Diskussion unter JournalistInnen ist längst überfällig. Ein Kommentar von Marieke Reimann. Ja, die sollten alle gendern wegen Kulturmarxismus. Danke, Chris. Guter Kommentar. Weiter geht's. Warum die Medien alle machen sollten, was mir gerade durch den Kopf geht. Genau. Also die arme, unterdrückte Frau, die wird ja immer, die ist ja immer nur mitgemeint und deswegen. Denkt doch jemand an die Frauen und Kinder. Ja, weil wir dringend dann in den Köpfen der Leute wohnen müssen, um alles zu ändern. Ich finde aber auch, dass so ein Sternchen so ein bisschen einen Eindruck macht wie Glitzer. Und Glitzer ist ja auch für Mädchen, von daher passt. Aber weißt du, das Lustige wäre ja eigentlich, wenn Feministen so voll krass Interesse haben daran, Patriarchat aufzulösen, ne? Dann wäre eigentlich der größte Schritt derjenige, dass man sagt, wir bevormunden jetzt Frauen nicht mehr, Frauen sollen vollkommen frei entscheiden und nicht mehr irgendwie einen speziellen Sonderstatus bekommen, wie das im Patriarchat der Fall ist. So, also selbst eine Gesellschaft, in der Frauen einfach einen höheren Wert gesetzt bekommen, so über Männern, so was Leben angeht, ne, ist schon ein Ding, was vielleicht Feministen nicht so gefällt. Und da könnte man da dazwischen gehen und dann sagen, weißt du was, I'm not your, hier, na, wie heißt's? Bist bescheid, ne? Ja, genau. Ja, sag das nochmal ganz laut ins Mikro, bitte. Ja, not your shield halt, aber Anspielung auf was anderes gewesen gerade. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Journalismus, auf jeden Fall, ja. Halt eben, ja, also es ist grauenvoll, weil klar, wenn das natürlich jetzt irgendwie sozusagen den allgemeinen Kanon übergeht, dann gibt es halt keinen Entrinnen dem Ganzen mehr. Also. Ich finde das auch unheimlich sexistisch. Warum sollen nur die Mädchen gegendert werden, nicht auch die Jungs? Was ich auch noch meinte, also eigentlich bedeuteten diese Sterne ja immer, dass man irgendwelche Buchstaben auslässt, damit man das, damit das Schimpfwort nur noch für Eingeweihte lesbar ist. Aber dann wird es Leute geben wieder, die sich nicht dran halten wollen und das Ganze sorgt für was? Natürlich für Ärger. Ich möchte die Debatte sehen. Ich möchte die Debatte sehen, wo Leute wirklich einfach nur um ein Zeichen in der Kette debattieren. Ja, das wird überhaupt nichts ändern. Das ist Wortschöpfung. Das bringt nichts. Niemand wird sich dran halten. Meine Fresse. Und das ist auch erstmal so ein Ding, ne? Hashtag Muslim Girl. Prophet Muhammad was an intersectional feminist. Ja, so. Hier, inshallah, weißt Bescheid. Klar, was sonst? Ja, eben wie jeder vernünftige Mensch, oder? Ja, auf jeden Fall, ja, weil zu dem Zeitpunkt gab es ja auch schon die Theorie, die da irgendwie in den 70ern, 80ern da begründet wurde, ne? Geil. Ende der 80er. Du bist ja nicht auch jünger oder so? Wann war ich ja dann trans oder was? Vor allem Prophet Mohammed trans, ja, was soll das? Wo steht das bitte? Woher nehmt ihr diese Information? Ja, scroll mal ein bisschen runter da. Aber hat er nicht gesagt, dass es nur ein Geschlecht gibt und es sind Männer und Frauen sind Eigentum? Ja. Times were different in... Nee, ich kann keinen arabischen Akzent. Arabisch, Englisch. Times were different in 7th century Arabia. Prophet Muhammad revealed ideals of gender equality that were considered revolutionarily feminist in the historical context of his time, regardless of what others may have thought. He spent much of his life protesting against female infanticide that was commonplace in that society, telling other fathers that having daughters was a blessing, and that if their daughters spoke well of them on the Day of Judgment, their word alone would be enough to get them into paradise. Ja? So einer war der Mohammed nämlich eigentlich. Das war eigentlich kein... Ja, alle denken, ja, das war gar kein Sklaventreiber. Nein. Das ist alles Fake. Das ist alles Kolonialismus. Examples of the Prophet Muhammad engaging in intersectional feminism come into play when we discuss his actions against social oppression. Ja, genau. Prophet Mohammed promoted the right for all women to vote, gain inheritance regardless of their class status, get an education and have a political role in society. Ja, das ist ja nicht so ganz falsch. Also der Hamed Abdessamad hat das in seinem Buch über den Koran, war das, glaube ich, das von ihm. Da hat er das auf jeden Fall auch zusammengefasst mit diesen Sachen. Und das war halt so, dass damals, als er mit seiner ersten Frau halt verheiratet war, die hatte halt eben das Geschäft von ihrem ersten Mann geerbt. Also das war nicht ihre erste Ehe sozusagen. Und da das ja vorteilhaft für ihn war, war er natürlich dafür, dass Frauen sowas machen können. Oh mein Gott, all of this is just a brief summary of how Prophet Muhammad, peace be upon him, was not only a feminist for his time, but also an intersectional feminist who wanted to generate as much inclusivity as possible. Alter, der wollte alles ausschließen, was nicht bei drei in seinem Harem ist, okay? And with that I leave you with the prophet's final words. All mankind is from Adam and Eve. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor a non-Arab has any superiority over an Arab. Also, a white has no superiority over a black, nor a black has any superiority over a white, except for piety and good action. Ja, also der Prophet Mohammed war richtig vogue, Alter. Der war richtig wach. Richtig wach? Und hat all diese Morde eigentlich im Namen des Herrn gemacht. Das heißt, wir sollten trotzdem den Islam verhassen, aber jetzt ist da noch Intersektionalismus mit dran, was eigentlich nicht gut ist. Also ich denke, der wäre auch beim Million Women March gewesen, wenn der heute leben würde. Ja, ja, oder beim G20. Ja. Der wollte also damit nur ausdrücken, dass er hier sozusagen expansionsbereit ist. Also dieser Artikel sollte mal an die Geistlichen von ISIS da mal geschickt werden, weil die haben das Zeug ja alles studiert gehabt. Ne? Sind ja das ist ein Trugschluss, OPEX. Was da denn? Steht, dass man in Piety auf jeden Fall superior zu allen anderen werden kann. Und die haben es für die Frömmsten und deswegen. Ach so, ja, genau, daher ist das ist ja genau das Nadelöhr, ne? So, ja. Und die Claudia Roth, ja, die. Nein, das ist doch Fake, oder? Nein. Ja, doch, das ist ein Fake, ja. Nein, das ist kein Fake, das steht im Internet. Niemand würde im Internet lügen. Aber das ist auch schon wieder einer von diesen Posts. Der scheint wohl so viral gegangen zu sein. Und ich dachte mir jetzt, wenn das Netz.dg in dem Fall nicht greift, gegen was für Fake News will man denn vorgehen? Weil der Artikel ist halt auch nicht wirklich satirisch geschrieben, sondern halt wortwörtlich so geschrieben, dass er hoffentlich von irgendwem aufgegriffen wird und verbreitet wird als echt. Also ich weiß nicht, ich fand den jetzt nicht so satirisch. So und nicht nur, weil ich der... Ja, aber glauben konnte ich das trotzdem irgendwie auch nicht. Ja, aber wie kamt ihr denn darauf überhaupt, also auf den Artikel, wie habt ihr den gefunden? Irgendwie Social Media, ne? Ja, okay, bei Schlagzeilen unten rechts wie Mann bis Hund, jetzt wird er eingeschläfert, würde ich dann vielleicht doch... Schmuh, Genetiker schaffen Schweinefleisch vom Rind. Das sieht aus, das sieht komisch aus, das Ding. Ja, dieser Artikel von Cicero, warum unser Wertefundament nicht christlich ist, ja, ist von mir. Wer hätte das gedacht? Und ist mal eine ziemlich gute Zusammenfassung, was ich vom Cicero eigentlich gar nicht erwartet hätte, weil das war damals so die erste Zeitung, wo diese unsagbaren es ist Ostern und das hat euch gefälligst alle zu interessieren, weil Christentum bla bla bla blub und wagt es ja nicht irgendwie feiern gehen zu wollen oder so, Artikel irgendwie erschienen sind, aber die scheinen hier zumindest mit diesem Autoren hier mal ein bisschen andere Töne anzuschlagen. Und hier steht halt eben drin so die Geschichte von den Erklärungen der Menschenrechte und wo halt unsere aktuellen Werte herkommen und auch schön mit schönen Beispielen dafür, wie die Kirche halt eben gegen Selbstverwirklichung und sowas eintritt. Ja. Und vor allem ist das, was mich halt immer noch wirklich frustriert und fertig macht mit diesem ganzen Religionsquatsch, ist, dass religiöse Leute halt wirklich nicht verstehen können, wie man Moral haben kann, wie man wie man eine gute Handlung machen kann, ne, und gut von schlecht und unterscheiden kann, ja, wenn man nicht religiös ist. Dass das für sie echt unmöglich ist. So, du kannst nicht gut sein, wenn du nicht religiös bist. Ja, und das Gute kommt von dem Abraham-Typen, der angefangen hat, Stimmen zu hören, sein Kind umbringen wollte und danach seine Genitalien verstümmelt hat. Und der erklärt uns jetzt, was gut und schlecht ist. Ja. Aber hör auf, das so zu interpretieren, okay? Das ist Whataboutism. Ja. What about your prophet? Apropos Whataboutism. Also, hormonell gesehen sind Atheisten die Chats, die einen hohen Testosteronwert haben und die Virgin Believers, das sind die, die in die Kirche gehen und sich an die Regeln halten und sich darum kümmern, was die Konvention denn ihnen so vorschreibt. Und man kann tatsächlich Testosteron und DHEA, was auch ein Hormon ist, kann man, also mit diesen Hormonen hat man einen anderen Spiegel, wenn man sich an Regeln hält oder nicht an Regeln hält. Und demnach ist es so, dass wenn man einen hohen Testosteronwert hat, man von Religion eher abgeneigt ist, weil das einfach nur viele Regeln beinhaltet. Ich bin viel zu männlich. Genau. Oh. Ja, der Chat Atheist ist confirmed. Ja, nichts mit Soy keine Boys, Religion, um moralisch gut zu sein. So. Das ist keine Soy Boys, das sind jetzt Faith Boys. Ja. Alter, das ist so doof, Alter. Aber ja, hier wissenschaftliches Zeug, ne? Seit ich nicht mehr an Gott glaube, kann ich doppelt so lang. Boah, man könnte ja dann eigentlich so diesen Leuten, die weniger Testosteron haben, mehr Testosteron geben und die werden dann alle Atheisten. Das heißt, die Aufklärung findet dort statt, wo Testosteron in die Männer reingepumpt wird. Das ist das, was wir brauchen. Das hat gefehlt. So, Aufklärung durch Testosteron. Oh nein, das ist nicht lustig. Da steht, schlag dieser Schlampe den Kopf ab. Imamin Seyran Ates über die Hasstiraden ihrer Gegner, die Burka und die falsche Toleranz des Westens. Der Artikel, wenn ihr euch den durchlest, der macht euch einfach nur traurig oder der stimmt euch. Ja, einfach unglücklich. Sie redet halt davon, dass der überwiegende Anteil der Moscheen in Deutschland, dass da halt der streng konservative Islam gepredigt wird, wie viele Probleme sie hat mit ihrer liberalen Moschee, dass sie kaum Unterstützung bekommt, dass sie halt Polizeischutz braucht. Und generell ist das einfach so ein Artikel, wo du dir denkst, ah, das sind wirklich keine guten Zustände und das wird in der Zukunft sehr viele Probleme mit sich bringen, wenn man nicht irgendwann mal was macht und diese falsche Toleranz mit wegschauen, wenn die Sachen im Argen liegen. Das kann auf Dauer nicht gut gehen und es wird sich ziemlich rächen und der Artikel ist halt sehr gut. Aber Abel, das passt doch überhaupt nicht ins Bild. Guck doch mal, die Seyran Ates ist ja eine Frauenrechtlerin und sie ist so irgendwie, hat eine Moschee, so liberale Moschee halt gegründet und ist da halt und setzt sich dafür ein. So, warum gibt es da keinen Aufschrei von den Feministen her? Ja, das ist eine gute Frage. Warum gibt es nicht einen Aufschrei von all diesen ganzen Feministinnen, die dann meinen, hier, wir brauchen mehr Islam? Da habt ihr doch Islam. Von der Frauenrechtlerin, bitteschön, hier. Nein, aber Muslime sind immer unterdrückt, egal wo sie sind, weil Gründe. Ja, aber das ist doch ein direktes Gegenbeispiel, Mann. Solltet ihr das doch nicht feiern? Wollt ihr das ignorieren? So, das sieht also die Art ist, aus. Die Art ist, braucht Rückenwind. Genauso braucht der Abdessamat Rückenwind. Also. Und Dänemark beschließt Verhüllungsverbot. Da habt ihr's. Das ist eine Sache, die man tun kann. Das heutige vom Parlament beschlossene Verbot soll vor allem gegen Gesichtsverschleier, die Burka und Niqab wirken, bezieht aber auch Hüte, Hauben, Schals, Masken, Helme und künstliche Bärte ein, die das Gesicht stark verdecken. Ja, das hat es ja vollgebracht, das Gesetz. Hüte, Hauben, Schals, Helme. Wie wollen die das denn überhaupt durchsetzen? Okay, sie haben Helmpflicht, wenn sie auf dem Motorrad fahren. Ah, fahren sie mal rechts ran. Sie haben gegen das Vermummungsverbot verstoßen oder was? Er nannte mich Hutschlampe. Ja. Laufen dann so Muslime einfach mit so künstlichen Bärten rum. Ist hier Weibsvolk anwesend? NRW geht auf Distanz zu DTIP. Es gibt auch gute Nachrichten. Ja, die haben irgendwie entschieden, keine offiziellen Kooperationen mehr mit denen zu machen. Was? Nein. Oh. Ja, also gut, das passiert, wenn die SPD ihre Mehrheit verliert. Ja, würde man meinen, aber tatsächlich ist es so gewesen, dass es da einen Skandal gab, auch wo Geld veruntreut wurde im Zusammenhang mit ausländischen ja, Beamten aus der Türkei, und da hat schon die rot-grüne Regierung ihre Kooperation in manchen Teilbereichen beendet. Da ging es hauptsächlich um Kooperationen bei Planung von Religionsunterricht und bei der Gefängnisseelsorge und andere Kooperationsprojekte. Und tatsächlich ist es so, dass sie das da eher widerwillig gemacht haben, aber die Faktenlage war einfach so erdrückend, dass sie es machen mussten. Und die Nachfolgeregierung, die hat jetzt halt gesagt, so ja, wir werden das nicht wieder einführen, weil das war schon gerechtfertigt. Und wir brauchen jetzt erstmal ja, handfeste Nachweise, dass DTIP sich nicht von staatlichen Akteuren aus der Türkei beeinflussen lässt. Und, wir brauchen auch handfeste Beweise für Leben im Weltall. Also, ja, und ich meine, das ist natürlich eine Forderung, die jetzt im Raum steht. Und ja, also von mir gibt es dazu noch zu sagen, dass ich das schon ziemlich bemerkenswert finde, weil wir hatten ja hier gerade vor 2 Wochen den Ministerpräsidenten, wie er sich gerechtfertigt hat dafür, dass er dabei so einer Einweihung da zugegen war mit sämtlichen Leuten, die irgendwo aus von der katholischen Kirche und was der Teufel nicht wie was. Also insofern finde ich das schon ziemlich bemerkenswert, dass das jetzt so mal eben in die andere Richtung läuft. Der Artikel, also der Laschet hält sich da tatsächlich so ein bisschen mehr zurück. Ja, der Stamp, der ist da so ein bisschen federführend eher aktiv, habe ich den Eindruck. Der okay, ist ja das ist hier vom Ende Mai, ja, okay. Ja, also das ist, ich habe da jetzt keine aktuelleren Sachen gefunden. Ich habe noch einen anderen interessanten Artikel dazu gefunden, den verlinke ich auch noch, aber sonst gibt es da nichts Neues. Die Kooperationen sind halt nicht Bestandteil und also der Landesfinanzierung in diesen Förderprogrammen, die ich genannt habe. Aber privat finanziert kann das natürlich immer noch weiterlaufen, wobei Gefängnisseelsorge natürlich auf Kooperation angewiesen ist. Ja, da kann man ja nicht als Privatperson einfach so rein, zum Beispiel. Ja. Grundrechte-Report. Ja, das ist der Grundrechte-Report der Humanistischen Union. Ja, und die waren vor dem sogenannten Gefährderstaat. Das Thema mit der Einstufung als Gefährder hatten wir ja auch, wie es ja im Polizeiaufgabengesetz beispielsweise drinsteht, kann man mehr oder weniger permanent interniert werden, wenn ein Richter festsetzt, dass man ein Gefährder ist. Und da ist eben die schwammige Bezeichnung, was ist denn eine Gefährdung vom Staatswohl für die Bundesrepublik Deutschland? Das kann halt sehr weit ausgelegt werden. Und das wird kritisiert. Das ist im Endeffekt ein umfassender Bericht. Den habe ich leider jetzt noch nicht irgendwo downloadbar gefunden. Den sende ich nochmal nach. Die Zusammenfassung kann ich jetzt nur wiedergeben, dass es halt darum geht, dass der Begriff der Gefährder sehr weit ausgelegt wird, um halt Rechtsstaatlichkeit mehr oder weniger auszuhebeln. Es gibt immer mehr Überwachungstools, gerade die Quellen-TKÜ oder der Staatstrojaner, wie er auch genannt wird. Ja, die Vorratsdatenspeicherung ist immer wieder ein Thema, was da genannt wird. Und generell, was ein sehr großes Thema auch im Bericht sein soll, wie gesagt, ich habe noch nicht gelesen, ist aber auch der Einfluss von Algorithmen und von anderen Datenbanktools und Auswertungsweisen, wie Verhalten eingeschätzt werden soll, um halt einzustufen, wer Gefährder ist und wer nicht. Selbst wenn noch keine Straftaten vorhanden sind. Und auf den Teil bin ich besonders gespannt, weil das wird hier beschrieben als eine Art von Kritik an einem transhumanistischen Denken und einer Technikgläubigkeit. Und wenn die Humanistische Union wirklich tatsächlich das kritisiert, fände ich das schon bemerkenswert. So. Ja gut, aber die Transhumanisten sind auch spooky. Wobei ich mir sicher bin, dass das auf Transhumanismus hinauslaufen wird. Über irgendwelche illegalen Untergrundlabors Gen-Editing anbieten. Aber ja. BAMF. An dem Thema kommt man ja nicht vorbei. Wir hatten es schon in Bremen, wir hatten es in Düsseldorf und ja, dass es ein systemisches Problem ist, ist ja klar mittlerweile. Auch wenn anhand der sehr hohen Fallzahl die Sachen, die nachweisbar schiefgelaufen sind, jetzt noch nicht so hoch sind, laufen die Ermittlungen ja noch. Und mal gucken, was da noch zutage gefördert wird. Im Moment schieben sie halt alle den schwarzen Peter irgendwo hin, weil keiner der Schuldige sein will. Ja, also hier, da geht es vor allem um den Brief vom Personalrat vom Anfang der Woche. Weil halt der Druck wird halt immer höher in dem Dampfkessel und die Leute unten wollen das halt, oder unten in den unteren Ebenen wollen das halt auch nicht auf sich sitzen lassen, dass sie da im Verdacht sind, ja, und haben deswegen diesen Brief, den irgendwie nur 2 Quellen komplett abgedruckt haben in Deutschland. Das finde ich auch bemerkenswert. Also so ein eigentlich wichtiges Dokument, das nur von hier Achgut und noch irgendjemand anderem komplett abgedruckt wird. Vielleicht, ja. Also, und die sagen halt ganz klar, wir sind alle von oben angewiesen worden, schnell zu machen, ein Auge zuzudrücken, etc. pp. Also, ja. Genau, es wurden halt auch für die Entscheiderpositionen ungeschulte Leute eingestellt, die einfach schnell die Sachen durchrastern sollten. Es gab da wohl ein Gutachten von McKinsey, was meinte, 7 Fälle pro Sachbearbeiter pro Tag sollten irgendwie bearbeitet werden. Und was halt in der Arbeitsfülle wohl schwer darstellbar war. Und da hat man sich dann je nach Bundesland dafür entschieden, die Sachen einfach eher abzulehnen oder eher zuzustimmen. Und da, wo man eher zugestimmt hat, da gab es dann wohl halt auch so irgendwelche, ja, Leute, die mit Anwälten zusammengearbeitet haben, um da halt vielleicht den ein oder anderen Euro an der Seite bei zu verdienen. Ja, und hier auch noch ein interessanter Fakt, steht ja jetzt hier unten in dem Absatz. Aus dem Brief geht hervor, dass es blablabla, in der Düsseldorfer Außenstelle keine ernsthaften Bemühungen zur Identitätsfeststellung und wenn nötig Einleitung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren geben soll. Also keine ernsthaften Bemühungen zur Identitätsfeststellung. Die Anweisung hierfür soll direkt aus Nürnberg stammen. Also, sie haben uns doch erzählt, dass jetzt alles gut ist und dass sie von allen Fingerabdrücke nehmen und so. Sie haben uns angelogen, im Endeffekt. Mal wieder. Ich meine, ist ja auch nicht jeder von den Leuten, die jetzt hier einen Bescheid haben, jemand, der das irgendwie missbraucht hat oder sonst irgendwas, aber das Ausmaß, in dem hier anscheinend von oben gesagt worden ist, lasst mal 5 gerade sein und zwar bitte bei möglichst vielen, ist schon erschreckend. Apropos Migrationsskandal. Hier gibt es einen weiteren Skandal und diesmal geht es um Berlin und man hat einen Nigerianer eingestellt, der anderen Nigerianern halt, ja, Papiere gefälscht hat und 200 Mal falsche Dokumente ausgestellt hat und ja, wieder ein Skandal. Und ich habe den aber irgendwie nur in englischer Sprache gesehen. Ich habe es irgendwie nirgendwo anders gesehen. Also sehr merkwürdig. Aber ja, nochmal ein Skandal. Ach so, und ja, die Polizei sagt natürlich, dass das eher ungut ist, wenn man die Identität nicht richtig feststellt, wenn Gefährder akzeptiert werden, dass das eher schlecht für die innere Sicherheit ist und die ganzen Leute, die irgendwie was mit Justiz und Polizei zu tun haben, die wissen ja alle nicht, wovon sie reden und da hätte ich gerne einen echten Experten gehört, der auch Intersektionalität studiert hat und hier nicht so eine rassistische Hetze von sich gibt, dass das bei Asylunregelmäßigkeiten, dass da Sicherheit bedroht werden könnte. Das hat erstmal seine Privilegien schenken. Also der Experte und der Journalist und die Publikation. Also Assa, organisierter Faschismus. Also direkt von oben herab. Also so werden wir unterdrückt. Also ich nutze das gerade hier mal kurz für eine kurze Tangente. Ich hatte das ja mal, glaube ich, erzählt. Ich hatte die Tage Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, der in Malmö wohnt. Und da ist es ja schon angeblich laut Mainstream-Medien ist es da friedlich. Laut eher rechten Medien ist da Bürgerkrieg. Und ich habe halt mal nachgefragt, wie das da wirklich ist mit der Polizei und diesen Vierteln und so. Und also, was da meine Quelle gesagt hat, ist, dass das durchaus, also das mit den Schießereien und den Handgranaten und so, das stimmt alles. Aber das findet halt in den Vierteln dieser Leute statt, die das machen, ne? Also in den Einwanderervierteln. Und deswegen hat die Polizei da inzwischen einfach so den Stand, solange sie sich gegenseitig irgendwie behaken mit Waffen und Granaten, ist denen das wohl relativ egal. Also so viel zu dem Thema, was passiert in Deutschland, wenn sich die Strukturen weiter ausbreiten. Und also ich fand es sehr interessant, dass er gleich gesagt hat, ja, das mit den Schießereien und so stimmt. Also das ist keine Frage. Und das Dass sozusagen die Einschränkung nur ist, dass es auf bestimmte Viertel beschränkt. Genau, und meine Quelle wohnt da auch in einem sehr behüteten Viertel und so. Er meint, er kriegt das im Endeffekt und auch seine Kinder so haben damit keine Berührung, aber er weiß halt, dass das in der gleichen Stadt, ein paar Stadtteile weiter halt, dass er da halt nicht hingeht. Also so ein bisschen, stell dich mir vor, wie in Amerika früher war das ja immer so für uns so exotisch, wenn Leute mit dem Leihwagen irgendwie in Miami die falsche Abfahrt genommen haben und sind dann nicht wieder rausgekommen oder so. Mhm. Ja, das nur so mal als kurzen Exkurs zu dem Thema Polizei und was die so leisten kann. Ja, Polizei und Leistung und ja, deutscher Pass. Also wenn du eine zweite Frau geheiratet hast und einen deutschen Pass erhalten hast, die Staatsbürgerschaft angenommen hast, ist es kein Grund, dass dir deine Staatsbürgerschaft aberkannt wird aufgrund der Mehrfachehe. Wie hier ein Syrer, der schon in den 90ern eingewandert ist nach Deutschland, da rechtlich hat feststellen lassen. Und gerichtliche Entscheidung wird natürlich nochmal angefochten, aber ich fand es einfach klasse. So. Zweitfrau geheiratet und alles ist in Ordnung. So. Ja. Soll man dazu sagen? Das ist einer von zwei Artikeln. Der eine ist bei Welt erschienen. Kriminalität an Bahnhöfen steigt und steigt deutlich. Und NTV, Kriminalität an Bahnhöfen sinkt weiter. Und da sieht man, dass man halt je nachdem, wie man sich halt irgendwie eine Statistik zurechtdrehen möchte, halt das eine oder das andere behauptet, je nachdem, wie einem gerade die Hutschnur steht. Und beide tun sich auch auf dieselbe Statistik beziehen. Ist auch interessant mit dem sinkt wieder. Wann haben die angefangen mit den Durchsagen in Zügen und Bahnhöfen? Man soll wegen Taschendieben und diesem und jenem und Gepäck stehen lassen und so. Das gab's, ich kann mich genau erinnern, dass es das noch gar nicht so vielen Jahren nicht gab. Und jetzt wollen sie uns erzählen, die Kriminalität sinkt. Hier bei mir in der Stadt haben sie gerade mal durchgegriffen und haben irgendwie allein bei einer Razzia am Bahnhof zig Leute wegen Drogenhandels hochgenommen. Also erzähl mir nicht, dass die Kriminalität am Bahnhöfen sinkt, weil die waren nämlich mal so weit, dass sie keine Drogenumschlagplätze mehr waren. Das waren sie noch in den 80ern und dann irgendwann haben wir es geschafft, das von den Bahnhöfen wegzubringen und Bahnhöfe für alle Leute attraktiv zu machen sozusagen. Und jetzt steigt es wieder. Und in Sachen Sexualdelikten hat man eine Steigerung um 30%. Also das ist gut. Ja, das habe ich nochmal eingereicht. Und zwar ist das ein Artikel über eben die Lungenbeschneidung und die neuesten Erkenntnisse darüber. Die kommen vor allen Dingen von dem Herrn Matthias Franz, Professor Doktor, glaube ich, aus Düsseldorf. Und da wird nochmal richtig aufgearbeitet und unter anderem eben gesagt, man soll es lassen sozusagen. Es ist nur in 1,5% der Fälle wirklich nötig. Ja, aber ja, kann man sich nochmal informieren über die ganze Sache. Ich reiche es nochmal ein, weil das eine neue Empfehlung ist, die rausgegeben haben. Ja, also praktisch eine neue wissenschaftliche Übersicht rausgegeben. Und die stellen sie da eben vor. Und hier haben viele Empfehlungen vor allen Dingen geändert und gehen da auf die medizinischen Dinge nochmal ein. Also da gibt es praktisch eine neue Richtlinie, nach denen die Ärzte das auch machen. Denke ich mal, die meisten. Und die heißt vor allen Dingen, irgendwie den Leuten abraten. Ne? Immerhin. Das ist ja auch nicht selbstverständlich gewesen in den letzten Jahren. Die letztjährige Expertise, kann ich mich erinnern, klang noch ganz anders. Die war aber dann eben auch nicht von diesem Franz. Der ist in der Beziehung die Koryphäe aus Düsseldorf eben. Ja, wollte ich auch nur darauf hingewiesen haben, eigentlich auf diese Broschüre sozusagen. Ja, ich verlinke dazu nochmal einen Artikel, den ich so ein bisschen ekelhaft fand, ohne ins Detail zu gehen. Es gibt einen industriellen Nutzen für das Human Waste Product, was dabei anfällt. Ja, kenne ich die Sachen aus Korea, da werden die Jungs alle standardmäßig beschnitten, ne? Also jeder. Und in Amerika werden dann die irgendwie Sachen importiert und dann werden da aus den paar irgendwie Stoffen aus der Vorhaut dann so Facials gemacht für Hollywood-Stars. Sandra Bullock hat sich so ein Ding mal machen lassen und war dann bei der Ellen-Show dabei und die haben herzlichst drüber gelacht, wie absurd das doch ist. Ha, ha, ha, ha. Ja, Alter, das ist einfach so bizarr, das zu sehen. Also nein, nein, das, nein. Das kann man doch nicht machen. Das kann man doch nicht machen. Sich hingehen und da irgendwie $500 für zahlen, dass man da so eine Maske bekommt, mit Nadeln ein bisschen so Protein injiziert aus der Vorhaut von koreanischen Neugeborenen. Was ist da los? Googelt mal irgendwie oder nicht, ja, Penis Facial, ja. Da wisst ihr schon alles drüber Bescheid, aber hier. EU seeks unity as trade war with US begins. Das klingt wie so der erste Satz aus so einem Title Crawl von Star Wars. So. Nein. EU sucht Unterstützung während hier Einigung. Sie sucht Einigung während der Verhandlungskrieg mit der US anfängt. Echt? Ich weiß generell mit dem Trade War auch nicht, inwieweit das herbeigeschrieben wird. Ja, es wird ein bisschen hin und her Stellschraube mit Zöllen gemacht, aber die USA wollen noch halt auch ihr Gas auf den europäischen Markt bringen. Und ich frage mich, inwieweit jetzt da tatsächlich irgendwas Namenhaftes bei rumkommt. Vielleicht unterschätze ich das auch, aber ich weiß nicht. Ich glaube, du liegst da ganz richtig. Vor allem der Knackpunkt ist, dass die Amerikaner ihr Gas nach Europa exportieren wollen. Und allein der ganze Druck, der auf die ganzen Pipeline-Angelegenheiten mit der Ukraine ausgeübt wird, zeigt mir, das wollen die immer noch. Mhm. Ja, und diese ganzen Tarifsachen, ich weiß nicht, ob wir gleich nochmal drauf kommen, aber ich kann es ja schon mal ansprechen. Die Sachen, die jetzt implementiert werden, die haben so einen geringen Impact auf Europa, dass das eigentlich nicht nennenswert ist. Und das, was Europa ja quasi androht, irgendwelche US-amerikanischen Firmen mit Sondertarifen zu belasten, die dann tatsächlich sogar politisch ausgewählt sind, weil das sind alles Firmen, die irgendwie mehr Republikaner nahestehen als Demokraten. Das hat ein Geschmäckle, aber das nur dazu. Das ist alles, also ein großer Trade War ist das nicht. Das ist alles große Rhetorik bei der Verhandlung. Ja, das Schlimmste, was passiert, ist, dass in Europa es innereuropäisch so ein paar Probleme gibt, weil Tarifstrukturen angepasst werden. Ja, wenn beispielsweise die Türkei oder China oder Russland auf einmal weniger Stahl nach Amerika und mehr Stahl nach Europa exportiert und den europäischen Stahlmarkt damit kaputt macht. Das könnte ein Risiko sein, aber das ist, ich weiß es nicht. Ja, das wird befürchtet. Ich halte es nicht für wahrscheinlich. Trade War, das ist kein Trade War. Und die ganzen Tarifänderungen, die von Amerika herkommen, das sind ja auch nur in den Sektoren Änderungen, wo der Donald Trump einfach das allein entscheiden kann, weil Stahl ist National Security und deswegen darf der Präsident das machen. Der dürfte die ganzen anderen Trade Deals gar nicht so beeinflussen, das machen ja immer andere Instanzen. Also was mich nachts immer wach hält, ist das Plastikgeschirr. Nur gut, dass die EU-Kommission da jetzt endlich mal was macht. Also Strohhelme und scheinbar tut jeder EU-Bürger 71 Strohhelme pro Jahr konsumieren. Essen, Alter. Ich mir auch dachte, 71 Strohhelme ist wirklich so, keine Ahnung, das hört sich voll hoch an. Naja, wenn du überlegst, wie viel in so einem Club nachts durchgehauen werden. Den multiplizierst du mal auf Großstädte und so. Also ich glaube, das ist... Weißt du was, wir müssen einfach Clubs gesetzlich regulieren, so staatlich. Nee, zumachen. Ist doch eh, diese laute Musik ist nicht gut für die Ohren. Dann könnte da R. Kelly laufen. Ja. Ja. Ist so laut, dass du nicht hören kannst, ob dein Nebenmann vielleicht gerade rassistische Bemerkungen macht. Ja. Und dann, du weißt, wie das mit dem Lokismus ist in Diskotheken. Ganz schlimm. Und die Wehrmacht ist noch nicht ausgebildet. Also. Nee. Die Wehrmacht. Also ich finde ja, erstmal halt gibt es diesen großen Elefanten im Raum, dass irgendwie 95% des Plastikabfalls in den Weltmeeren halt nicht aus Europa stammen. Ja, ist der Artikel darauf. Also. Und dann halt die Sache, wegen mir versucht es zu reduzieren, aber so ein Verbot an sich finde ich auch schon wieder. Und ja, hier. gibt Steuern, haut Steuern drauf, dass es sich nicht mehr lohnt, den Kram zu kaufen. Ja, okay. Dass es günstiger ist, halt eine umweltfreundliche Alternative zu wählen. Was weiß ich, was ihr macht, aber verbieten ist immer so EU halt. Ja, also. Und hier auf der Karte der Yangtze ist auch mit Abstand der krasseste in der Verschmutzung. Also der hängt alle bei weitem ab, aber die Dinger hier auf der Karte, das 95% des Plastikmülls auf den Meeren. Und ja, in Deutschland muss man jetzt auf Strohhelme verzichten, weil im Nil, Niger und Indus und Ganges und Yangtze Plastikteilchen ins Meer schwimmen. Wow. Ja, ich meine, ich kenne das noch von früher, als wir das erste Mal in Griechenland waren, in den 80ern, 1980, um genau zu sein. Da war ich echt ziemlich bestürzt darüber, wie das da aussah. Weil überall an den Straßenrändern, in Bachläufen, überall lagen Plastikflaschen, Plastiktüten und so. Und ich glaube, das ist in ganz vielen Ländern, die halt so den Schritt praktisch von der Agrar- zur Industriegesellschaft machen. Und viele von denen, die wir hier sehen, haben das in den letzten Jahrzehnten getan oder versuchen es, ja, dass die halt auch mit Plastik ganz anders umgehen eine Zeit lang. Völlig verschwenderisch, weil das halt, das kannst es immer nachproduzieren, ist überhaupt kein Ding, es kostet nichts, la la la la la. Bis halt sowas eintritt, wie es bei uns auch schon eingetreten ist. Wir haben ja schon viel Plastik auch verbannt, nicht zuletzt die Plastiktüte vor ein paar Monaten. Das ist halt so ein, man weiß nicht, wie man das den Leuten beibringen, man müsste es den Leuten beibringen, die Plastik gerade kennenlernen, sozusagen. Oder gerade kennengelernt haben. Ich weiß es nicht. Ja, EU kürzt Förderungen. Bundesländer sollen 20% weniger Geld bekommen. Ja, es laufen jetzt die Verhandlungen über das nächste EU-Budget, was ab 2020 gelten soll. Ja, die Verhandlungen sind dementsprechend seltsam, weil ja Brexit ja im Raum steht und deswegen nicht so ganz klar ist, wie damit so gerechnet werden kann. Und deswegen gibt es verschiedene Rechenstrukturen. Ja, das muss man immer dazu sagen. Das ist jetzt gibt noch keinen konkreten Plan. Die müssen sich halt noch irgendwas zusammenfrickeln. Aber so grobe Leitlinien, die eingeführt wurden, sind beispielsweise was neu ist, dass die Aufnahme von Flüchtlingen eine Rolle spielt für die Zumessung von Kohäsionsfondzuweisungen aus dem europäischen Budget. Alle Länder zahlen ja in das europäische Budget ein und Länder bekommen dann für verschiedene Sachen zweckgebunden Gelder aus den EU-Töpfen und insbesondere die Kohäsionsfonds, die halt die sogenannten Bedingungen angleichen sollen in den verschiedenen Regionen in Europa, die sind davon besonders betroffen. Und da England ausscheidet, gibt es weniger Geld, was umverteilt werden kann. Deswegen müssen manche Länder mehr zahlen. Italien soll beispielsweise 6% mehr zahlen, wobei sie selber schon angekündigt haben, sie werden sehr viel weniger zahlen wollen. Das nur am Rande. Also das ist eine sehr komplexe Angelegenheit, die da gerade läuft. Und vor allem Polen und Ungarn werden gerade abgestraft, weil die weniger Flüchtlinge aufnehmen wollen und andere EU-Richtlinien verletzt haben sollen die über 20% weniger bekommen, was signifikant ist. Aber hier komme ich mal zu der Webseite, die hier gerade gezeigt wird. Das ist eine ganz schöne Übersicht-Webseite von der EU, wo man jedes Land anklicken kann und dann sieht man direkt, wie viel wird eingezahlt in den EU-Topf. Und wie viel wird wieder ausgeschüttet an die Länder in den verschiedenen Kategorien, zum Beispiel Agrarförderung oder Kohäsionsfonds und so weiter und so fort. Besonders interessant fand ich in dem Zusammenhang einmal Polen mir anzugucken und Ungarn, weil die ja so krasse, also ein Viertel weniger Gelder insgesamt bekommen sollen, was ziemlich krass ist. Und Großbritannien. Einerseits interessant wegen dem Britenrabatt, den die ja bekommen, das insgesamt 5 Milliarden mittlerweile sind. Und um einfach mal im Kopf mir vorzustellen, was da so wegfällt, weil konkrete Zahlen gibt es ja nicht. Also hier, da kann man im Endeffekt die Länder anklicken und dann sieht man die Sachen direkt. Ja, und da das, was da rot im Bild zu sehen ist, das ist quasi der sogenannte Britenrabatt, den Margaret Thatcher ausgehandelt hat. I want my money back. Ja, ja. Also die Webseite kann man sich mal ein bisschen einfach mal durchklicken. Ganz interessant, sich das alles so anzugucken. Es gibt ja auch so interessante Länder wie Malta und so. Einfach mal gucken, was da so abgeht. Man hört ja so wenig von Malta. Ja. Da stehen die Kulissen aus dem Popeye-Film mit Robin Williams. Auf Malta. Was du alles weißt. Tja, also das EU-Budget läuft ja immer für so ein paar Jahre. Ja, so. Na, aber gut. Im Endeffekt bis 2020 ist der EU-Haushalt ja schon quasi ausverhandelt worden. Deswegen ist das halt auch alles sehr kompliziert mit Brexit und so. Und worüber jetzt gesprochen wird, ist halt der Haushalt ab 2020. Und ja, insbesondere die politischen Maßnahmen, die gegen einige osteuropäische Staaten gefahren werden, sind schon sehr, ja, also wenn die, ja, also wenn die euroskeptischer werden, ist das nachvollziehbar, wobei das ja eigentlich immer die eurofreundlichsten Leute früher waren, ja, gerade um sich auch von Russland abzugrenzen, wollten die ja alle in die EU. Aber wenn sich das ändert, ist das natürlich, ja. Kannst du da auch zurechtklicken? Kannst du da auch rausklicken, was für Gender ausgegeben wird? Aus den Statistiken da? Also die EU hat überraschend interessante Informationswebseiten für die ganzen Budgets und für die ganzen Programme. Okay. Da findest du bestimmt was, aber ich habe mich da noch nicht reingegraben. Ja, Fördergelder. Wir hatten ja letztlich schon über Fördergelder gesprochen und da habe ich immer wieder gesagt, ja, Fördergelder werden zur Verfügung gestellt, aber sie können nur ausgenutzt werden, wenn bestimmte Rahmenbedingungen eingehalten werden. Da ging es insbesondere auch um Schulförderung, glaube ich. In diesem Beispiel hier vom Deutschlandfunk, da geht es mehr um den Breitbandausbau, also die Verbesserung der Internetleitungen auf dem Land und auch die Infrastruktur allgemein, Stadt, Land und überall. Und man könnte das einfach exemplarisch nehmen für sehr viele Fördergelder, weil halt sehr viele Fördergelder von, ja, mittlerweile an Bedingungen geknüpft sind, die nicht überall eingehalten werden können. Wenn man eine kleine Behörde ist oder eine kleine Kommune und keinen Spezialisten für EU-Recht für irgendwas hat, ja, der sich damit auskennt, dann können bestimmte Anträge nicht eingereicht werden, einfach vom administrativen Aufwand her. Ich habe ja auch mal das Beispiel gebracht, dass es in Berlin irgendwie nur fünf oder sechs Leute gibt, die Fachkompetenz haben, um europäische Ausschreibungsprojekte auf kommunaler Ebene überhaupt bearbeiten zu können. Und dass deswegen ein Stau besteht, weil einfach ganz viele Projekte anstehen und die einfach nicht alle bearbeiten können, weil einfach keine Leute da sind, die Qualifikation dafür haben. Und das ist halt überall so. Jede kleine Behörde und jedes kleine Unternehmen muss halt so einen Fachmann theoretisch da sitzen haben und die Leute gibt es nicht. Ja, es gibt einfach nicht so viele Leute, die das können. Im Ausland, im Vergleich zu Deutschland, hat man das besser gelöst. Da sind die Leute tatsächlich besser für diese Einhaltung der EU-Regeln geschult worden. Und deswegen hat man jetzt die paradoxe Situation, dass die strengen, in Anführungszeichen strengen deutschen Regeln, die die Deutschen auf die EU übertragen haben, jetzt im Ausland besser eingehalten werden können als in Deutschland selber. Von manchen Staaten. In manchen Branchen. Ja. Die ungenutzten Millionen. Meist ist es halt so, dass ein staatlicher Träger noch ein privates Unternehmen suchen muss. Und dann muss sich das Projekt auch erst wirtschaftlich lohnen, sonst findet man keinen privaten Partner. Und allein deswegen findet das Unternehmen auch nicht statt. Ja. In Italien geht's ab. Gibt eventuell Neuwahlen und man will mit dem IMF zusammenarbeiten und da alles ist Chaos. Wenn es euch im Detail interessiert in dem Artikel, beschäftigen sie sich oberflächlich mit den Problemen, nicht tiefgründig mit den strukturellen Problemen, die Italien hat, aber ganz gut, was denn gerade so aktuell da los ist. Also, mal gucken, ob Italien regierbar wird oder nicht. Die alles entscheidende Frage, kommt Berlusconi zurück oder nicht? Ja. Die Aluhüte reden ja auch davon, dass praktisch so ein bisschen die transatlantischen Muskeln gespielt haben, um diese Regierung aus Lega und Cinque Stelle zu Fall zu bringen, über den Staatspräsidenten, der die halt an der Nase durch die Arena geführt hat im Endeffekt. Und soweit ich das verstanden habe, kommt jetzt eine Technokratenregierung für die Übergangszeit noch. Also es ist so, dass im Endeffekt ein Kompromisskandidat, der sogenannte Comte, gefunden wurde, also der Herr Comte. Und also vielleicht kommt das gleich auch noch im Artikel, den hatte ich eingereicht. Kann ich ja auch kurz nochmal vorgreifen. Also der Staatspräsident, ich will den immer Mozzarella nennen, weil der heißt irgendwie so ähnlich und ich kann mir den Namen nicht nennen. Irgendwie Mozzarella, Präsident Mozzarella hat halt gesagt, ja, der Finanzminister, den diese Regierung aus Cinque Stelle, komisch links und Lega Nord, komisch rechter Regierungskoalition vorgeschlagen hat, der ist gegen den Euro und deswegen können wir den nicht machen, sonst sinken direkt unsere Anleihenwerte und bla. Und deswegen kann ich das nicht machen. Da haben die jetzt einen Ersatz gefunden und deswegen wurde der Comte jetzt eingesetzt als Ministerpräsident. Und das ist jetzt der letzte Stand. Und alle Leute, die üblichen EU-Leute, haben auch gratuliert. Also haben die das jetzt anscheinend erstmal akzeptiert. Es gibt ja immer noch diese extreme Liste, was die Forderungen an die EU angeht, was weniger Zahlungen bedeutet und was das Dublin-Verfahren angeht, bedeutet und was das EU-System angeht und die Staatsschulden, Refinanzierungssachen. Also Italien ist wirklich Chaos, obwohl die eine Regierung haben. Das Chaos besteht weiterhin. Ja gut, aber das, also ich habe dann wohl nicht mehr den letzten Stand gesehen, aber das, also diese Woche vor 2 oder 3 Tagen war eigentlich noch halt, die Regierung findet nicht statt. Ne? Das ist auch echt typisch Italien, wenn man ja, die Regierung, an früher der, denkt. Ja genau, der Mozzarella, nenne ich ihn jetzt einfach immer weiter, der hat halt gesagt, der Vorschlag für den Finanzminister, der ist ein Eurokritiker, den akzeptiere ich nicht. Und das war quasi der Vorwand, dass er sagen konnte, die Regierung kann nicht zustande kommen. Hm. Das ist jetzt mittlerweile geklärt. Na dann Italien. Forza und so. Falls ich was falsch verstanden habe, also ich meine, das ist jetzt der letzte Stand von gestern. Falls heute wieder was passiert ist, Italien. Ne? Also wie gesagt, Chaos besteht weiterhin, obwohl eine Regierung gebildet ist. Technikkonzerne zerstören Amerikas Image. Da frage ich jetzt mal ganz kurz, welches Image? Ja, also der Artikel, der geht davon aus, dass in den 90ern, also nach dem Mauerfall, dass sozusagen das Hauptexportprodukt kulturell gesehen halt so Filme, Serien von USA, die überall angespült worden sind, die jetzt aber mittlerweile abgelöst werden von mehr und mehr lokalen Produktionen und dass sozusagen die Tech-Companies das neue Image von den USA weltweit sind. Und in dem Artikel geht man aber darauf ein, dass die Beeinflussung von Wahlen und Hass und Charlottesville, der sich in den Tech-Companies organisiert, also auf den Plattformen, dass das halt dem Image der USA Schaden zufügt. Und ich würde schon sagen, dass da ein Stück weit was dran ist, aber halt an der Einschränkung der Meinungsfreiheit in den Plattformen, das schadet dem Image der USA. Nicht, was in Charlottesville, Schaden Rosamunde Pilcher Bücher dem Herrn Gutenberg, ist halt die Frage. Ja. Trump hat erweiterte Kriegsführung in Afghanistan freigegeben. Wir schreiben das Jahr 17 im Konflikt zwischen dem Imperium und den Afghanen. Und nein, die USA, so nach einer Trump-Weisung, sind jetzt in Afghanistan erweiterte Luftschläge, erweiterte Kriegsführung freigegeben worden. Und man geht jetzt vermehrt gegen Produktionsstätten für Opium vor. Und man will somit die Taliban versuchen auszutrocknen, während man gleichzeitig vermehrt das Gespräch mit der Taliban selber sucht. Und man hat in der Vergangenheit eher sich weniger um die Opiumfelder gekümmert und jetzt macht man das mehr. Und das Problem mit dem vierten Generation Kriegsführung, also mit der vierten Generation Kriegsführung, also mit lokaler Population, ist, dass halt oftmals viele Leute töten, halt einfach nur die den Widerstand stärker macht und das oftmals ein militärischer Sieg sehr einfach herbeigeführt werden kann, aber halt ein Sieg on the ground, also vor Ort, halt auch dadurch verhindert werden kann, da man halt militärisch absolut überlegen ist. Und das ist jetzt halt die Frage, inwieweit das im Endeffekt wirklich dazu führt, dass die Taliban zurückgedrängt wird. Und in Libyen haben wir 179.000 internally displaced people. Und mal halt gucken, ob das in Libyen, wenn sich der Konflikt weiter verschlimmert, dann können wir uns auf eine weitere Flüchtlingswelle gefasst machen. Und ich wollte einfach nur anhand dieses Tweets aufzeigen, dass jetzt sozusagen es sehr einfach wäre, den Menschen vor Ort zu helfen, die Rechnung zu bezahlen, weil 71% der Leute, die auf der Flucht sind innerhalb von Libyen, auf eigene Kosten in Hotels unterkommen. Und ähnlich kann man halt ja helfen, sozusagen, dass die Leute jetzt nicht unbedingt ja, das Mittelmeer überkreuzen. Da sollten doch eigentlich die Befürworter für Flüchtlinge doch da selbstständig das recherchieren und selbst irgendwie verbreiten. Warum findet man das auf irgendwelchen so, keine Ahnung, ganz tief, weit entfernten aus der deutschen so Sphäre Informationen? Warum findet man das da? Warum wird das nicht von den Linken einfach mal umworben? Tief und weit, das ist die UN, du Bob, Alter. Das ist nicht tief und weit. Das ist tief und weit. Das ist die UN. Das ist sehr tief und sehr weit. Warum wird das nicht im Bundestag beworben? Warum heißt es nicht, guck mal, wir können einfach Geld drüber geben? Und hier in der Meldung geht es darum, dass eventuell Trump die Anerkennung der Golanhöhen zu Israels Territorium anerkennen möchte. Wobei ich halt auch sagen muss, der Artikel ist eine merkwürdige Quelle. Der Autor schreibt auf anderen merkwürdigen Seiten auch. Also das alles so mit ein paar Prisen Salz nehmen. Aber ich, ja, da habt ihr es. Da bewegt sich was mit den Golanhöhen. Die Golanhöhen sind ja besonders interessant, nicht nur wegen der militärischen Strategie, sondern auch wegen den Wasserreservoirs da. Genau. Aber dass Herr Trump da sagen würde, Israel darf das haben. Ja, ich meine, dass Israel vielleicht sich die irgendwann versucht, irgendwie offiziell einzuverleiben. Aber dass es vom Trump ausgeht, naja. Ja, Spekulation. Es ist halt auch eine spezielle Quelle, aber ich fand es ganz interessant. Ja, Whitney Web klingt ein bisschen künstlich, ne? Ja, hier haben wir das nochmal, das Thema, was wir gerade hatten in Italien. Im Endeffekt wurde jetzt nicht vom Mozzarella, sondern vom Mattarella der neue Ministerpräsident vereidigt. Ich denke mal, da haben wir eigentlich das meiste schon zu gesagt. Ein paar zusätzliche Artikel Informationen kann man sich in dem Artikel noch angucken. Aber ja, Italien ist halt vor allem, was die Teilnahme an allen EU-Strategien, wo man so immer in eine Richtung gehen will, angeht, nicht mehr so ein berechenbarer Partner wie früher. Und Spanien auch nicht mehr. Ich habe es ja schon angedeutet im vorigen Stream, dass die ein bisschen von der EU, vom EU-Konsens abschwenken und auch vom EU-Finanzkonsens ein bisschen ausscheren, mit Italien zusammen. Und weil Italien das teilweise auch macht. Und da hat der Rajoy jetzt, so wie ich das sehe, einfach auch innerhalb von seiner eigenen Fraktion den Rückhalt verloren von den Hardlinern. Ja, und deswegen ist er jetzt über so ein 275.000-Euro-Skandälchen gestolpert. Ja. Ich sage das jetzt mal so lapidar, aber wir reden ja hier über Staatschef, ja. Und jetzt wurde ein Kompromisskandidat wieder auch gefunden, der eine etwas linkere Prägung hat, der von der Podemos unterstützt wird, der Herr Sanchez. Und der fährt auch nicht mehr den normalen EU-Konsenskurs. Und ja, Italien, Spanien, mal gucken, was jetzt als nächstes passiert. Auf jeden Fall schöne politische Umbrüche in Spanien. Der Rajoy hatte ja jetzt gerade, nachdem die Katalonien-Sache sich ein bisschen beruhigt hat, nachdem die jetzt auch wieder ein handlungsfähiges Parlament haben in Katalonien selber, der hatte ja im Endeffekt damit gerechnet, dass der Kompromisskandidat aus Katalonien quasi für ihn stimmen wird, dass er über diesen Skandal jetzt nicht stolpert, in Anführungszeichen. Ja, das ist wohl nicht so gewesen. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Ja, Apple, Steuernachzahlung. Das wollte ich nur einmal ganz kurz im Kontrast sagen zu der Sache, die letzte Woche stattgefunden hat mit Facebook. Facebook hat ja im Endeffekt vor der EU hat an einer EU-Veranstaltung teilgenommen, die vorher halt, wo vorher ausverhandelt wurde, was passiert hier. Keine Anhörung oder sowas. Aber Apple verweigert sich sogar überhaupt sowas. Ja, also Facebook wollte keine Anhörung haben und deswegen haben die sich auf so eine Kompromisslösung geeinigt. Und Apple sagt einfach nö. Ja, nur bei Facebook ging es halt um Datenschutz und bei Apple geht es halt mehr um Steuersachen. Ja, vielleicht gibt es da auch bald so eine Anhörung. Ich weiß jetzt nicht. Apple hat natürlich, ich weiß es gar nicht, hat Apple irgendwie so einen charismatischen, in Anführungszeichen, Sprecher wie Mark Zuckerberg? Mir fällt der gerade nicht ein, wer gerade für Apple der Frontmann ist. Tim Cook, das ist doch der CEO, ja. Da. Okay. Ja, ich glaube, also der ist, glaube ich, nicht so eine Rampensau. Ja, der kommt ab und zu mal raus und das war's. Ja, Handelsdiplomatie ist immer Spieltheorie. Das ist ein Artikel, der die ganze Situation mit den Zöllen um Trump und den Zöllen der EU gegen Trump mal ein bisschen aus schweizerischer Perspektive darstellt. Die Zölle auf Stahl, die jetzt seit 2 Tagen, seit dem 1.6. auch die EU betreffen, die betreffen die Schweiz wohl schon seit März. Und deswegen hatte die Schweiz schon einige Erfahrungen mit Marktrekonfigurierungen und die werden hier in diesem Interview ein bisschen dargestellt von dem Herrn. Und es wird ja auch nochmal ganz gut aufgezeigt, wie jetzt die Strategie ist der EU beispielsweise, ja, dass die EU jetzt eine Produktliste erstellt hat, wie ich ja schon mal gesagt habe, da stehen Whisky und Traktorhersteller und Motorradhersteller und sowas drauf, in Klammern politisch eher Republikaner zuneigende Firmen, Klammer zu. Ja, dann versucht die EU vor der WTO eine Streitschlichtung zu arrangieren, dass halt Amerika diese Zölle wieder zurücknimmt, was aber nicht passieren wird. Das wissen sie auch selber. Sie machen es einfach nur, weil sie, ja, Aktionismus halt. Und dann wollen sie halt überlegen, ob es halt EU, ob die EU dann nicht selber gegenüber anderen Ländern Strafzölle auf die gleichen Sachen ausüben will, damit eben der Markt nicht aus der Türkei, Russland oder China mit Stahl überschwemmt wird, den Amerika nicht mehr kauft. Und dementsprechend der dann noch günstiger nach Europa geliefert werden kann. Es geht so eine negative Spirale los, ne? Ja, also ich habe das ja in Ansätzen vorhin schon mal gesagt, aber hier wird es nochmal alles aufgedröselt und hier wird auch nochmal aufgedröselt, warum der Trump genau das macht, was er macht, weil er eben nur auf diese beiden Sektoren, ohne irgendwie darüber abstimmen zu lassen, das beeinflussen kann. Ja, der darf halt Handelsverträge nicht selber direkt machen, aber weil Stahl halt National Security ist, darf der das machen beispielsweise. Ja, interessantes Interview. Der Herr hat ein sogenanntes White Paper geschrieben zu der ganzen Sache, ein Weißbuch, Schweiz. Ich habe ja schon gesagt, die sind ja schon etwas länger von diesen Sanktionen betroffen jetzt, ein paar Monate zwar nur, aber die haben halt schon ein paar Monate Vorsprung, sich Überlegungen zu machen, wie man sich global positionieren kann, um mit dem neuen globalen Umfeld, was halt außerhalb der WTO stattfindet und mehr in den Handelsverbünden wie NAFTA und wenn es erneuert wird und TPP und solchen Sachen stattfinden wird als über die WTO. Interessant, kann man sich mal angucken. Leseempfehlung für alle Leute, die sich so für internationale Handel und Tarife und so interessieren und wie sich die Schweiz positionieren kann. Allerdings mit einer kleinen Warnung, es hat auf jeden Fall eine von den Empfehlungen, die da drin ist, beziehungsweise es werden 6 Szenarien aufgemacht, wie man sich grob anpassen könnte der Situation. Und ein Szenario davon ist halt, dass die Schweiz der EU beitritt und der Autor ist sehr dafür, dass die Schweiz der EU beitritt. Und nicht alle Argumente sind falsch, die er sagt, aber das ist halt ein Bias, der sich auch ein bisschen da durchzieht. Muss man im Hinterkopf haben. So. Aber sehr interessant, fand ich eine sehr interessante Sache. Mal auf Deutsch was über diese ganzen Sachen, sonst nur englische Quellen dazu. Mal was Deutsches, wenn es auch aus der Schweiz ist. Wir haben vor kurzem ein Gen entdeckt, was an Autismus, Schizophrenie und die Anzahl der Neuronen im Gehirn sozusagen ja, andockt, mitbestimmt, wie sich die Sache entwickelt. Und das wurde vor kurzem isoliert. Und es ist halt ganz interessant, dass dieses Gen in der Wachstumsphase von uns als Menschen das Volumen, Anzahl der Neuronen im Gehirn beeinflusst. Und das ist schon ein ziemlicher Durchbruch in der Richtung, weil es halt sich hier um eine der wenigen Gene, so tun ja mit den Affen knapp 99% der Gene teilen, und man versucht zurzeit, das 1% besser zu erklären, um nachvollziehen zu können, wieso wir sind, wie wir sind. Und da hat man jetzt halt dieses eine Gen halt isolieren können. Und es ist ganz interessant, dass halt in einer anderen Publikation, die auch erst neulich erschienen ist, dieses Gen zu Schizophrenie und Autismus also gelinkt worden ist. Und hier haben wir halt das Gen zur Anzahl der Neuronen im Kopf gelinkt. Und das ist halt ganz interessant. So, das ist latest news Neurologie. Da Aber das ist nur eins von drei gewesen. Also es gibt drei, die gefunden wurden. Es gibt bestimmt noch mehr, vielleicht. Ja, und das mehr, das geht hier dieser Artikel drauf ein. Also wir haben etwa 700 Gene mittlerweile isoliert. Etwas weiter unten im Abstract ist die genaue Zahl, die man mit kognitiver Funktion in Verbindung bringt. Und wir werden langsam ziemlich gut darin zu erkennen, was uns denn klug macht. Und es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass wir nicht in der Zukunft noch weitere Gene finden in die Richtung, aber wir haben jetzt etwa 700 isoliert, und halt diese 700, die tun oftmals halt miteinander ihre Funktion ausüben, sodass wir sozusagen 148 verschiedene genetische Plätze haben, Loki, also wo Gene miteinander arbeiten, um uns intelligent zu machen. Und weißt du was, da genau könnte man ja jetzt andocken und die nächste Generation von Starbucks-Mitarbeitern hinschicken zur genetischen Neuprogrammierung. Genau. Ja. Und hier hat man eine Studie, in der man sich Facebook-Profile angeschaut hat mit ein paar Teilnehmern, waren glaube ich 1000, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und man hat festgestellt, dass auf Facebook sozusagen die Mating Strategy, also das Paarungsverhalten der Menschen auf Facebook, dem Paarungsverhalten von Höhlenmenschen entspricht. Und Männer wollen Ressourcen, Reichtum und Stärke signalisieren, und Frauen wollen ihr Aussehen und halt Möglichkeit, schwanger zu werden, signalisieren, und flirtatious behavior, also rum die Flirte. Und das ist halt ganz interessant, weil man halt diese Strategien halt auch vom Höhlenmenschen kennt, und das halt auf Facebook dasselbe ist wie vor 50.000 Jahren irgendwo in der Höhle. So, ich find's cool. Ich würde jetzt gerne so die Artikel lesen, wie hier: die ersten Höhlenmenschen waren nicht so progressiv, wie wir dachten. So, so what you're saying is we are all Höhlenmenschen. Ja, genau. Ja, wir alle Höhlenmenschen. Hashtag Höhlenhumor. Wie sagt man ja, glaube ich, dass Menschen bis 200 Leute oder so können sie gerade noch überschauen. Alles darüber können keine richtigen Freunde mehr sein oder so. Nicht mehr so 150, aber die Zahl wurde auch schon nach oben korrigiert. Also 150 war es, und aber die Zahl wurde nach oben korrigiert. Okay, ja, genau, die war vorher bei 50 oder so. Ja, aber das würde ich für mich schon auch als realistisch einschätzen. Hier in diesem Artikel geht es um das Verhalten von über 1 Million Menschen, die ihre Daten an einen Datenheini gespendet hat. Und dieser Datenheini hat sich die Daten angeguckt und dann aus den Daten eine schöne Grafik gemacht, die man sieht, wenn man weit nach unten scrollt. Und dann sieht man, welche verschiedene Surfverhalten Männlein und Weiblein an den Tag legen. Also relativ weit unten, so im letzten Fünftel. Und dann sieht man die verschiedenen Bereiche, über die sich Männlein und Weiblein auf Facebook unterhalten. Und da geht es um Bücher, Karriere und Geld, Social Media, Fitness, Fashion, Health, Technology, Movies, Music. Politics zum Beispiel ist der Unterschied ziemlich groß. Und ich finde es halt ganz interessant, Das halt, also der obere Teil vom Artikel ist auch interessant, aber halt ganz unten sieht man halt die verschiedenen Interessensgebiete von Männlein und Weiblein auf Facebook und ja, Videospiele ist ein eklatanter Unterschied, Sport ist ziemlich extrem, Politik bei jungen Männern jetzt nicht so beliebt, aber wenn man älter wird, immer mehr beliebt und Unterschied ist halt auch eklatant und wenn ich mir zum Beispiel in der Politik angucke, dass halt wenig Frauen im Bundestag oder im Kongress hocken, dann erklärt sich das halt auch, dass ja, warum das so ist, wenn du dir hier anguckst, wie sie sich halt dafür interessieren, was in, ja, was halt auf Facebook gesprochen wird, wie sie sich an den Themen halt dran beißen oder nicht und wenn du noch etwas weiter runter scrollst, da ist die Übersicht. Noch etwas weiter runter. Größer das wollen. Genau, da haben wir es. So wunderschön. Und da hat man den Überblick. Bei Technologie sieht man es auch. Ja, warum gibt es mehr Männer, die in Bitcoin investieren, wie Frauen? Ja, da seht ihr den Interessensunterschied. Politik, ja, da siehst du, warum. Also, so what you're saying is, dass es einen Gap gibt in Politik und in Sport und in Videogames, aber der wurde jetzt kleiner. Aha, also willst du mir sagen, wir brauchen Feminismus in Politik und wir brauchen Feminismus in Sport und im Fernsehen, ja? Genau, das braucht genau. Ja. Moment mal, der wurde nicht kleiner, sondern das ist hier übers Alter, oder? Ja. Ach so. Ja, übers Alter hin wird er kleiner. Ja, so. Aha. Das heißt, alte weibliche Gamer sind eigentlich wie alte männliche Gamer. Nee, interessanterweise sagt das ja eigentlich, dass Frauen die treueren Gamer sind, oder? Ach nee, Moment, das sind ja beides, basiert ja auf der gleichen Nulllinie. Aber ja, guck mal, eine Frau, aber trotzdem eine Frau, die irgendwie mit Gaming anfängt, scheint dabei zu bleiben, während Männer ihren Peak in den 20er haben und dann, an was ja, erinnert? Das heißt das? Anfängt, also ich denke mal eher, dass das halt eben das Interesse dafür in allen Altersbereichen halt gleich groß ist, weil ich meine, im Endeffekt, du hast ja gut, 50-Jährige vielleicht schon mittlerweile, aber darüber hast du ja eigentlich keine Leute, die damit jetzt, als sie jung waren, schon zu tun hatten. Ja, gut. Ja. Aber ich finde es halt ganz interessant, weil Beweis Nummer 264, dass es Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein gibt und du deswegen in der Gesellschaft unterschiedliche statistische Daten für Berufe etc. hast. Also eigentlich könnte man sich lustige Sprechblasen ausdenken für jedes Einzelne. Bei Pets und Animals zum Beispiel könnte der Mann sagen, dann kauf dir doch einen Hund. Keine Ahnung, was man. Vielleicht findet man noch ein paar lustige. Ich habe sowas Ähnliches von YouTube auch mal gesehen und die Schwerpunkte waren die gleichen. Ja. Naja. Wir sind wir hier mit unserem Videogames ursprünglich und Politik. Erklärt sich das ja ganz gut, warum wir irgendwie nur unsere 5% Frauen hier haben. Nein. Aber dafür sind es die besten Frauen. Das sind die Top 5% der weiblichen Bevölkerung. Man kann sich aber auch nicht erklären, wieso die alle so auf diese Schminkkacke-Videos stehen und so. Ich kann mir das jetzt nicht so gut erklären. Das ist das Patriarchat. Das bringt denen das kommt ins Essen. Hast du dich nie gefragt, warum es Babynahrung extra gibt? Da ist das drin. Also. Ich dachte, das kommt aus dem Shampoo. Ja, das kann auch sein, das macht man in Russland häufig so. Ja, okay, gut, ja, macht Sinn. Gaming under Influence, an exploratory study. Hier geht es um die Studie, die sich 4000 tschechische Online-Gamer in Massive Multiple Online-Games angeschaut hat. Und man hat halt geguckt, ob sie Kaffee trinken oder Alkohol oder rauchen oder andere Substanzen benutzen, ob sie Marihuana rauchen, ob sie Aufputschmittel nehmen und es gibt ein kleines Subset von Gamern, die sich erhoffen, dass sie ihre ihre kognitive Funktion verbessern, lernen, spielen. Warte mal, ich muss erst noch einen rauchen, um meine Hand-Auge-Koordination zu verbessern. Jetzt kann ich besser klicken. Tauli, ne? Die nehmen dann auch andere, also die nehmen dann kein THC zu sich, sondern ich, keine Ahnung, so Wachmacher und sowas. Aber halt generell ist der Trend unter den Gamern, dass in der Regel eher nüchtern gespielt wird. Und das war so, das aha. Ja, also aha. Gamer sind nüchtern. Gamer sind nüchtern und Sexisten, die es wissen, auch, was sie tun. Es gab auch früher auch bei Videogames diesen ersten Screen, in den Arcades gab es das und manchmal auf den Konsolen irgendwie das FBI, der Direktor des FBI sagt, Winners don't use drugs. Das war dann immer so vorgeschaltet. Genau. Wenn wir da nicht bei Saufen können, dann ist das nicht Sport, ne? Bei Kokain. Bei einem League of Legends Player ist ja auch die Frage, ist das eventuell vielleicht das führt zu Selbstüberschätzung. Also. Das schon, aber du hast halt auch einen, du hast wahrscheinlich schon auch einen Ausschlag auf die Aktionen pro Minute. Ne? Ja, Reaktion. Also ich denke schon, dass die da auch testen. Wäre ja tun sie auch. Ja Sinn machen. Ne? Also in E-Sports tun sie testen. Also was ja auch so ein Marker für Professionalisierung im E-Sports ist, dass du eben wirklich auch Doping-Tests hast. Das war ja damals so lustig, als Snowboarding olympisch wurde und erstmal irgendwie ganz viele Leute Probleme hatten mit der Doping-Kontrolle, weil sie irgendwie das Kiffen nicht früh genug aufgehört haben. Ja, Kiffen ist sowieso total geiles Doping. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Er erregt den Stoffwechsel an. Also, so ein bisschen so, weißt du? Ja, also wenn du Stoffwechsel bist, eine Pizza. Wenn du Boxer bist, dann kiffst du einen und dann kannst du noch besser Nudeln und Kartoffeln ins Rennen drücken. Genau. Zum Carboloading. Ja, hier in dieser Studie hat man sich 18.000 Menschen angeschaut und ihren Bias zu bestimmten Themen. Und das waren halt Konservative und Liberale. Und man hat festgestellt, dass wenn sozusagen man eine politische Position hat, man ein Bias gegenüber wissenschaftlichen Veröffentlichungen hat. Also wenn die wissenschaftliche Publikation halt das negiert, was man als politischen Standpunkt vertritt, dass halt sozusagen beide Lager in etwa gleichem Maße versuchen, Realität zu vermeiden und dann einfach sagen, ja, der Wissenschaftler, der wurde bestimmt fremdfinanziert und Akademiker-Klick hier und tralala. Und das ist halt bei links und rechts, zumindest in den USA, sozusagen in gleichermaßen vorhanden ist, wie die Menschen sich halt das dann zurechtbiegen. Also spontane Gedanken würde ich sagen, da sind zwar ein bisschen selber schuld oder so, weil die Studien auch teilweise eben ganz schön doof waren oder unglaubwürdig waren im Endeffekt. Auch teilweise andere Dinge eben als Ergebnis mitgeteilt haben, als es wirklich drin stand oder als Ergebnis interpretierbar gewesen wären und so weiter. Das kennen wir ja so, ne? Vielleicht hat das auch einen Anteil, die sich da selbst unglaubwürdig gemacht haben. Ja, auf jeden Fall. Also gerade zum Beispiel Psychologie ist ja generell immer so ein Steckenpferd, wo du jede zweite Publikation kannst nicht reproduzieren und dir dann auch denkst, ja toll, wozu lese ich das dann, wenn es eh rumgerate ist, ob es stimmt oder nicht. Apropos rumgerate, ob es stimmt oder nicht. Hier geht es um verschüttelte Erinnerung, was so eine Therapie ist, die extrem umstritten ist, weil man in der Regel nur mit suggestiven Fragen Menschenerinnerungen eingibt. Und es war halt mal in den USA so, dass es einen Trend gab, dass es plötzlich hieß, jeder wurde als Kind missbraucht und man hat es nur verdrängt. Und jetzt kommt der Psychologe und hilft dir, die Erinnerungen wieder hervorzugraben. Und generell sind die menschlichen Erinnerungen furchtbar. Wir rekonstruieren unsere Erinnerungen permanent. Wir nehmen die Realität oft nicht richtig wahr. Plus, wenn wir gefragt werden, erinnern wir uns an alle möglichen merkwürdigen Details. Und es ist, ja, also eure Erinnerung ist nicht wirklich gut. Das fühlt sich nur so an. Aber so, wenn du rein wissenschaftlich dir anguckst, wie gut du dich an Details erinnern kannst, da ist es ziemlich schlecht. Aber du kannst durch suggestive Fragen, kannst du diese Details, an die du dich erinnerst, halt sehr stark beeinflussen. Und wenn du Menschen nur auf eine bestimmte Art und Weise fragst, kannst du ihnen halt Erinnerungen eingeben. Und dieses Recovered Memories of Abuse in Therapy ist halt ein Paradebeispiel dafür, wie Menschen halt Scheiße eingeredet wird, die nicht da ist. Und so, ja. Sowas wie Rassismus gegenüber Schwarzen strukturell im Unterbewusstsein bei allen Weißen. Sowas genau. In der Art? Ja, okay. Genau, nur halt mit, ja, mit Abuse, halt mit Belästigung. Ja. Aber ich wollte halt noch fragen, aber ich weiß schon, dass meine Erinnerungen meine sind, oder? Ja, nein. Dann ist was anderes als dieses mit der Sklaverei, ist ein paar Jahre her. Da kann ja keiner in seine Memories haben. Ja. Ja, aber was ist, wenn ich behaupte, ich kann mich dran erinnern? Ja, dann behauptest du das. Nein, dann ist das so, ja. Und hier mal wieder hervorragende Nachrichten aus Großbritannien. Guck mal, da hat jemand in meinem Unterbewusstsein rumgekramt, ne? Ban Cartoon Characters on Unhealthy Food. Also ich hat jetzt nur ein MP gesagt und es ist nichts in Sachen Gesetz irgendwie, was im Raum steht, aber Großbritannien verbietet so viel Quatsch, dass ich so bei so Nachrichten nervös werde, weil ich das schon kommen sehe. Ich hoffe, dass es Einbildung ist. Aber ja, Comic-Charaktere von Frühstücksflocken verbannen. So. Ja, und so ein MP, der kann ja auch viel sagen, wenn der Tag lang ist, ne? Ja. Also. Oh, apropos Nahrung, ne? So eine Schule in England, ja, hat einfach gesagt, weißt du was, wir servieren euch einfach Wasser und Halal-Fleisch und dann halt noch ein bisschen so anderes Essen, was aber auch alles vegan oder halt, ja, halt ist sehr mittelmäßig halt, schlechte Ernährung ist halt so, ganz wenig, aber du darfst keine eigenen Lunches mitbringen, das wird alles irgendwie entsorgt und konfisziert oder so, ja, und das ist ein ziemliches Drama da, weil so du hast halt ein Kind und dann heißt die, sagt die Schule hier, nein, aber das Kind darf das nicht essen, weil wir das jetzt so bestimmt haben. So, das hat Vorteile, wenn es um Junkfood geht, könnte man sagen, hätte Vorteile, aber weißt du, wenn da ein Kind da sitzt und eigentlich einfach mal so ein Sandwich essen will mit Fleisch drauf, so mit Wurst, ja, dann darf er das nicht, weil das ist nicht halal. Also es muss schon halales Essen sein. Du musst in einer Gruppe von Leuten essen und du darfst nur Wasser trinken. So, das ist irgendwie seltsam nah an irgendwie mehr und mehr so We don't need no education mäßig, Pink Floyd, The Wall. So, Overreach von Seiten der Schule her. Ja. In Ägypten wird man wegen Kleinigkeiten verhaftet. Und die Kleinigkeiten werden immer kleiner. Also du hast immer weniger Möglichkeit, das Regime zu kritisieren. Also auch nur einfache Sachen, also ohne sich zu organisieren, ohne Proteste zu machen, ohne irgendwie groß sich zu organisieren, sondern einfach nur mit Statements auf Social Media kannst du halt in den Knast kommen. Du wirst in der Nacht, bist dein Bett rausgezogen und dann verhört und gefoltert und so eine Scheiße. Echt nicht cool. Ja, der wurde quasi für das Verbreiten von Fake News verhaftet. Ja. Ja, kommen wir mal zu etwas Positivem aus dem Land China. Wir berichten ja immer so negativ über China. China hat im Endeffekt jetzt, also China fährt im Endeffekt ein neues Weltraumstationenprogramm, was im Jahr 2019 an den Start gehen soll. Die fahren das Konzept einer sogenannten Gateway-Station. Das ist sehr interessant. Das kann man auch mal bei YouTube oder so eingeben. Gateway Station, da findet man ganz viele interessante Computeranimationen zu. Das ist im Endeffekt eine modulare Weltraumstation, die immer weiter ausgebaut werden kann, theoretisch. Und das Konzept bietet sich halt auch an, dass halt ähnlich wie es bei der ISS war, dass verschiedene Länder nur bestimmte Teile der Station zur Verfügung stellen, weil die nur einen Teil der Technik überhaupt herstellen können. Und so eine modulare Raumstation bietet da ja noch viel mehr Raum für. Und China bietet halt die Kooperation vielen anderen Ländern an. Was bis jetzt, es gibt beispielsweise Direktiven, dass Amerika überhaupt gar nicht mit China zusammenarbeitet, was Raumfahrt angeht, und Russland auch nur eingeschränkt. Und China möchte das jetzt ändern. Und die ISS wird ja spätestens im Jahr 2025 nicht mehr in Dienst sein. Und wenn dann 2019 die mit ihrer modularen Raumstation daneben schweben, dann könnte das halt ein gutes internationales Projekt sein. Allerdings unter Chinas also die Chinesen hätten dann natürlich das Kommando da. Und das deswegen versteht man, dass da die Leute vielleicht nicht unbedingt mit dran teilnehmen wollen. Aber es ist ein wissenschaftlicher Durchbruch, wenn die Chinesen das hinbekommen mit dieser Gateway-Station. Wie gesagt, schaut euch das Konzept mal an. Ich verlinke auch noch mal ein Video dazu später in den Kommentaren. Diesmal, diese Woche denke ich dran. Und hier geht es wieder um einen Studenten, der dem sexueller Missbrauch vorgeworfen worden ist mit Beweisen, die absolut fragwürdig sind, und seine Karriere im Profisport wurde zerstört und er wurde in Abwesenheit verurteilt, nachdem er bereits freigesprochen worden ist von einem dieser Kangaroo Courts in der Universität, und das ist absolut eine absolute Frechheit. Es ist tatsächlich sogar so, dass er zweimal freigesprochen wurde und dann nochmal verurteilt wurde aufgrund von einer speziellen Regelung, die halt die halt so ein bisschen das rechtsstaatliche Prinzip aushöhlt, weil du darfst dich quasi nicht wirklich verteidigen, du darfst nicht wissen, wer dich überhaupt anklagt, und deswegen, weil es da ein besonderes Recht gibt bei sexuellen Missbrauchfällen, dass man immer noch mal einen Einspruch einlegen darf, auch wenn die Sachen abgewiesen wurden, weil, wie gesagt, zwei Verfahren sind schon durchlaufen, wo er quasi wo er einmal aus technischen Gründen und einmal aus Mangel an Beweisen freigesprochen wurde. Und dann durfte sie das dritte Mal doch nochmal nachhaken, und die Verfahrensregeln waren dann halt so komplex, dass er doch verurteilt wurde. Und das hat halt dann einen immensen finanziellen Schaden auch für ihn und einen Rufschaden. Und was ich interessant finde in dem Artikel, ungefähr bei 50% steht auch, dass das Ganze aus einer Direktive mündet, die der Barack Obama 2011 erlassen hat, wo halt... Dear Colleague Letter. Ja, genau, der Dear Colleagues Letter, wie er genannt wird. Und der hat im Endeffekt, Schulen bekommen nur noch staatliche Gelder, wenn die bestimmte Regeln im Umgang mit Sexualdelikten durchsetzen. Ja. Das hat auch dazu geführt, dass sehr oft die Polizei nicht unbedingt eingeschaltet wurde, sondern dass halt die Schulen intern so Systeme der Strafverfolgung in Anführungszeichen aufgebaut haben. Ja, und ich denke mal, es wird dem jetzt wahrscheinlich auch das Problem gewesen sein jetzt. Und ja, da hatten wir schon mehrfach drüber gesprochen, aber soweit ich weiß, sollte das ja auch eigentlich von der neuen Bildungsministerin irgendwie zurückgetrieben worden sein, diese Praktiken. Also hatte ich eigentlich so eine Erinnerung. Naja, vielleicht nicht in allen Staaten. Ja, die hat das, glaube ich, angesagt, und die Unis müssen das dann umsetzen oder so. Ja, die haben das halt zur Diskriminierung erklärt. Dieses ganze, Frauen werden diskriminiert, weil wir haben ja an den Unis keine Möglichkeiten irgendwie der Strafverfolgung sozusagen, was ja auch nicht deren Aufgabe ist, aber das haben sie dann halt so irgendwie... haben sie das halt sich überlegt, also dieser Titel 9. Das war ja ein bisschen das, was Obama ja auch wollte, sozusagen. Und jetzt, dieser Titel 9, da geht's ja eigentlich, das wurde mal eingeführt, um halt eben zu verhindern, dass du jetzt nur irgendwie Football-Programm hast für Männer, aber halt nichts für Frauen, so. Weil da ja so viel Geld reinfließt in Football-Kram zum Beispiel, irgendwelche Sportsachen. Und dafür haben sie damals diesen Titel 9 gemacht, und das wird jetzt halt missbraucht, dass man halt sagt, irgendwie, ja, hier diese Vergewaltigungskultur, die wir hier haben, das ist Diskriminierung von Frauen, und deswegen müssen wir jetzt hier hart durchgreifen. Aber das war halt unter Obama, und ich dachte eigentlich, dass ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, die aktuelle Bildungsministerin jetzt von Trump, dass die da eigentlich gegen vorgehen wollte, gegen die Sachen. Ja, es ist halt auch von der Regierung in Washington halt auch ein Powergrab ins Land rein, weil ja in den USA ja eigentlich mal nicht so gedacht war, also von der Constitution her. Also. Kein Ton. Ja, mache ich mit Absicht. Ja, das war die Simpsons-Folge, wo der Homer beschuldigt worden ist, die Babysitterin angefasst zu haben. Die sollte man sich mal anschauen und sie spricht Bände. Die Babysitterin? Nee, der Homer spricht Bände, nicht der Babysitterin. Die Babysitterin? Die Babysitterin. Den Homer soll man sich anschauen, aha. Ja, Homerismus. Ja, also ich würde sagen, das war eine Funkdoku, was ich gerade gesehen habe. Oh Gott, ja, hier dieser Artikel. Darf ich noch mal ganz kurz eine Sache zu den Simpsons sagen? Ich verfolge die Simpsons immer noch, aber aktuell. Und ich muss sagen, die letzten Simpsons-Folgen kommen mir sehr seltsam vor. Die sind vom Stil her komplett anders als wirklich vorher. Komplett anders. Und vor allem die letzte Folge war besonders seltsam. Vielleicht, weiß nicht, guckt ihr auch die Simpsons? Wenn ja, dann schreibt mir doch mal, werden die jetzt irgendwie abgesetzt oder gibt es da eine Veränderung im Cast oder so? Ich kenne die Hintergründe nicht, aber es ist so seltsam, was da gerade passiert. Oder vielleicht bilde ich es mir nur ein. Ja, die Simpsons gehen downhill seit der Folge, wo Seymour Skinner Armin Tomsarian war, die sehr merkwürdig ist. Seitdem gehen die Simpsons downhill, ja, slowly. Aber wir hatten doch auch das Problem mit Apu. Das meine ich überhaupt nicht. Meine ich downhill. Ich meine wirklich, die letzten, ich sage jetzt mal 3-4 Folgen sind total anders vom Charakter her. Die ganzen, alle verhalten sich auch ganz anders, machen auch ganz andere Sprüche und es ist schwer zu beschreiben. Aber wie gesagt, vielleicht irre ich mich. Vielleicht haben sie nach dem Apu-Bashing wirklich gesagt, so, jetzt ist uns mal scheißegal. Das ist nämlich, nach der Folge vom Apu-Bashing hat das nämlich angefangen. Da waren die nämlich in New Orleans. Und ich meine, so, die ganze Folge ist total komisch gewesen, dass die überhaupt nach New Orleans gefahren sind. Und alles war einfach komisch. Da dachte ich mir schon, ja, das Ganze ist irgendwie so eine Folge von wegen so, ja, Homer liegt irgendwo besoffen und bildet sich das alles ein oder so. Und am Ende ist wieder alles wie vorher. Aber der Stil hat sich irgendwie total geändert und ist jetzt in den anderen Folgen auch so. Ganz cool. Aber werden die Simpsons nicht so produziert, dass sozusagen das Apu-Ereignis erst die Simpsons ab der nächsten Staffel beeinflussen kann, weil alles abgedreht ist bis zur ersten Veröffentlichung? Also ich will da überhaupt keinen Zusammenhang darstellen. Ich meine jetzt nur von der zeitlichen Abfolge her. Die Folge mit der Apu war halt die letzte, die irgendwie noch so im normalen alten Stil war. Aber wie gesagt, vielleicht bilde ich mir das auch. Ja, vielleicht kommst du auch nur so vor, ja. Also ich glaube, die haben nicht mehr so viel Vorlaufzeit wie früher mal, als das Ganze auch noch quasi koloriert werden musste. Jetzt ist es ja quasi so, dass sie die Sachen digital animieren und dann wird das halt alles mit dem Computer angemalt. Und das geht natürlich wesentlich schneller, als wenn man da irgendwie jeden Frame einzeln noch mit Farbe anstreichen muss. So wie in den Anfangszeiten. Deswegen sind sie jetzt natürlich näher dran, aber ich glaube, ja, so ein Jahr könnte da durchaus noch Platz sein, Produktionszeit, ja. Naja, wenn du siehst, dass South Park das innerhalb von einer Woche können und da musst du gucken, wie viel Grad komplexer ist Simpsons und dann findest du es raus. Ja, so ein Einzelteil, ne? Also ich glaube, so komplette Handlungsstränge machen die jetzt auch nicht. Die bauen dann da mal nochmal irgendwo diese Tiki-Torches mit ein oder so, aber so wie in dem einen Fall da, das war ja so ein Ding, was eine Woche nur alt war. Also halt so einzelne Aspekte halt ändern, aber ich glaube, jetzt so eine ganze Folge nochmal umändern, das glaube ich auch. Dauert, glaube ich, schon ein bisschen länger. Nach dem Trump-Sieg, direkt als Sieger da, einen Tag später, glaube ich, war das nochmal. Die Folge mit der Babysitterin hieß Die Babysitterin und das Biest von unserem Ehren-User Savan gepostet. Ja, das ist ja uralt, das ist ja Staffel 6. Ja, noch jung. Aber Simpson ist doch irgendwie politisch korrekter geworden mit der Zeit. Ich meine, jedenfalls fand ich das so. Auf jeden Fall haben sie immer in alle Richtungen gefeuert. Ja, auf jeden Fall haben sie sich vor einer Weile nochmal drüber lustig gemacht, auch über diese Zustände an Universitäten. Das war so die letzte Folge, auch die ich mir nochmal angeguckt hatte. Mhm. Das war halt eine, wo da irgendwie Burns an seiner ursprünglichen Universität, der war ja aus Yale, weil die ganzen Simpson-Autoren alle in Harvard waren, haben sie den Bösen halt zum Yale-Man gemacht. Und ja, da liefen dann lauter so Leute rum, die meinten so, ja, Atomkraft, nein, danke, und so quasi. Und dann hatten sie dann im Endeffekt irgendwelche feministischen Roboter irgendwie an der Schule und so, die ganze Zeit nur so ein Kram von Unterdrückung geredet haben und so. Das ist eine Simpsons-Folge. Das war noch vor, wie gesagt, ich will nicht zu viel ranten. Kommt Rübenhacken, dann muss ich nicht spritzen. Ja, sehr harte Geschichte, sehr geile Geschichte. Öffentlichkeitsarbeit mal anders. Landwirt Bernd Buntstein aus Moringen suchte über Facebook Freiwillige zum Rübenhacken. Im Gegenzug könne er auf die sonst notwendige Herbizidanwendung verzichten. Als Arbeitslohn stellte Buntstein den Betrag in Aussicht, den das Spritzen gekostet hätte. Hintergrund seines Aufrufes ist die andauernde gesellschaftliche Diskussion rund um den chemischen Pflanzenschutz. Der Beitrag mit Fotos seines 7 Hektar großen Feldes wurde über 1200 Mal auf Facebook geteilt und über 200 Mal wurde der Beitrag zudem kommentiert. Am Pfingstmontag kamen dann immerhin 2 der 4 Freiwilligen, die sich gemeldet hatten, zum Hacktermin und schafften etwa 100 Quadratmeter. Von 7 Hektar. Also nichts. Also anstatt, dass die Heroin spritzen, gehen die Rüben hacken. Ja, das... okay. Ach, was soll was. Ja, ja. Was haben sie verdient? 3,50 Euro? Das ist ein bisschen wenig für einen Schuss Heroin, ne? Verdienst stand nicht dran. Apropos ja, verdient. Aber ich meine, harte Arbeit bei Hitze auf dem Feld. Das hat schon so einen anarchokapitalistischen Flair, ne? Ich stelle eine Militia zusammen, um Rübenhacken zu gehen. Ja, aber ich meine, was... Er wollte damit ein Zeichen setzen, das ist mal halt ein Experiment, aber ich meine, du kannst halt nicht davon ausgehen, dass Leute harte Arbeit für kein Geld machen. Punkt. Doch, kannst du. Du musst einfach nur dafür sorgen, dass sie da bleiben auf deinem Grundstück, dafür kettest du sie an. Das wäre möglich. Das Ding ist ja auch, dass die Sommerferien im Sommer sind, über 6 Wochen, weil früher mal alle Kinder in dieser Zeit auf dem Feld geholfen haben. Und jetzt stell dich mal bitte in der Schule hin und sag, weil wir jetzt alle Öko-Freaks sein wollen, die ökomarxistisch unterwegs sind, werdet ihr jetzt alle auf dem Feld arbeiten. Du sagst einfach, dass es deutsche Kultur ist. Ja, weißt du, also darauf hat niemand Bock. Also so, naja, deswegen Herbizid. Apropos, EU Member States agree on monitoring filtering of Internet Uploads. Wir kriegen Upload-Sperren. Und wir das wirklich? Kommt das jetzt ernsthaft? Wirklich? Ja, ist doch, glaube ich, so, dass das immer noch dieser Stand ist quasi, dass das jetzt durch die Kommission durch ist und das Parlament da jetzt noch was zu sagen muss. Und ja, genau darum geht es in dem Artikel, der eingeblendet ist. Es kann immer noch gekippt werden, theoretisch. Wow, da haben wir ja Glück gehabt. Das Parlament wird uns retten. Also erstmal, worüber reden wir? Kannst du bitte ein kleines Stückchen runterscrollen? Da ist so eine tabellarische Übersicht, so eine Grafik. Genau. Da kann man im Endeffekt sehen, wie die einzelnen Fraktionen zu den Vorschlägen für Artikel 11 und Artikel 13 im Endeffekt stehen. Darum geht es. Das eine ist die sogenannte Link-Tax, was wir hier in Deutschland unter dem Leistungsschutzrecht kennen. Und das soll halt von Deutschland jetzt EU-weit ausgerollt werden. Da kommen wir gleich noch zu, haben wir noch einen anderen Artikel zu. Deswegen, und das andere sind die Upload-Filter, die Censorship-Machines, wie die hier stehen. Artikel 13 ist das. Ja, und ja, haben und wir ja dann schon. Dann halt noch hier Link. Da ist genau das, was ne, ein Algorithmus überprüft. Ist das irgendwie, darf das abgeloadet werden? Wir hatten ganz viele Beispiele, Musik, Videos, auf GitHub sogar für Codes oder irgendwie solche Sachen. Können Sie Ihren Zensur für die Stadt aber streichen, wa? Ja. Tja, und die Link-Tax ist eben dieses sogenannte Leistungsschutzrecht. Das haben wir ja in Deutschland schon. Und da geht es im Endeffekt, bitte? Wo haben wir das denn? Ja, das wird nicht wirklich umgesetzt, aber es ist schon in Kraft, ja. Aber der Punkt ist der, dass die Verlage das nicht so anwenden können, wie sie sich ursprünglich gedacht hätten. Das kommt gleich im nächsten Artikel noch. Ich wollte ihm jetzt nicht vorgreifen. Aber gut, ich meine, hier auf der Webseite seht ihr nochmal 2 Links, wo ihr da, wenn ihr aktivistisch unterwegs sein wollt, nochmal aktiv werden könnt bei saveyourinternet.eu. Das hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwann verlinkt. Ja, da gibt es noch so eine Organization, Call Your MEP, um den europäischen Abgeordneten anzurufen. Tja, ich denke mal, die Leute, die informiert sind, die arbeiten schon dagegen. Aber gerade die deutsche Fraktion scheint wohl sehr viel Druck zu machen, dass es doch umgesetzt wird. Das Ding ist auch, der ENF, das ist halt so, ja... europäische AfD jetzt in Anführungszeichen, bitte schlagt mich nicht für die ungenaue Darstellung, die pushen halt dafür. Und genauso tun die Liberalen dafür pushen und die Zentristen auf der rechten Seite, die Konservativen. Also das ist alles, du weißt so AfD, CDU und FDP auf Europaebene pushen dafür. So. Eigentlich müsste jeder EU-Bürger so einen großen roten Stop-Button zu Hause haben. Und wenn er den drückt und gleichzeitig genug Leute den drücken, wird der Laden einfach aufgelöst. Wegen, ich weiß gar nicht, was wegen, aber inzwischen nervt es doch wirklich nur. Artikel 11 des EU Copyright Acts, das ist halt das in Deutschland, das Pendant ist das Leistungsschutzrecht. Wenn du ein Stückchen runterscrollst, bitte so ungefähr auf 20%, das steht ja da links, dann sieht man da so ein paar Schlagworte, einfach was das Fazit ist. Jetzt seit 2013 ist das halt in Kraft und es sollte eigentlich evaluiert werden. Es gibt eigentlich auch gesetzliche Auflagen, dass es evaluiert werden muss. Was sind denn jetzt die Folgen von dem Gesetz? Und es wurde jetzt schon 13 Mal verlangt, wurde aber noch nicht gemacht. Aber die Rückmeldungen aus der Industrie und aus der Praxis zeigen halt, dass das Leistungsschutzrecht nicht das tut, was es tun sollte. Und zwar, was es tun sollte, ist, wenn ein Verlagshaus einen Artikel publiziert, geistiges Eigentum, dann soll das nicht überall verlinkt werden in einer Form, dass halt der reine Link darf zwar gesetzt werden, aber es darf keine Vorschau sein. Und es ist ja teilweise üblich, dass, wenn man einen Link irgendwo postet, dass halt irgendwie so die Überschrift oder so die ersten paar Textzeilen so automatisch gezogen werden. Und das wäre dann halt schon ein Verstoß gegen dieses Leistungsschutzrecht. Vor allem, was ist dann mit Weltraumaffen? Ja, Probleme. Also der Punkt ist der, das umzusetzen und durchzusetzen, ist technisch nicht wirklich machbar. Und die Verlage, die haben da überhaupt gar keine Freude dran gehabt, obwohl sie eigentlich die waren, die das ursprünglich wollten. Ja, hier steht, bisher hat das Gesetz den Verlegern 13 Mal mehr Prozesskosten verursacht, als es an Lizenzzahlungen eingebracht hat. Ja, also die Zahl habe ich jetzt nicht gegengecheckt, ja, aber selbst wenn es 1:1 wäre, hätte sich es auch gar keinen Fall gelohnt. Und ja, das ist im Endeffekt die Vorlage für diese sogenannte Link-Tax, die in Artikel 11 von dem neuen Copyright-EU-Direktive eingeführt werden soll. Und interessant fand ich, ich rede zumindest hier die ganze Zeit, ich bringe immer wieder das Thema neben der Datenschutzgrundverordnung, die ja jetzt endlich durch ist, bringe ich das Thema immer wieder rein. Und gerade in der letzten Woche ist mir aufgefallen, dass gerade im englischsprachigen Raum dann eine richtige Welle losgetreten wurde, dass sehr viele darüber berichtet haben, was ich gut finde. Weiterhin, die Trends sind eindeutig, es geht voran in irgendeine Richtung. Keiner weiß, wohin. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Genau. Alle und Wege was ist mit seitwärts? Seitwärts scheidet ganz aus, genosser Obex. Und seitwärts manchmal. Seitwärts stehen die Tschechen und die Rumänen. Gibt es eine schweigende oder eine ahnungslose Mehrheit? Beantwortet mir das bitte in den Kommentaren. Ich würde gerne wissen, was ihr glaubt, was vorliegt, warum der Zustand so ist, wie er ist. Ahnungslos oder schweigend? Nachher oder einfach zu sehr darauf konzentriert, ihr eigenes Schäfchen ins Trockene zu bringen. Oder jeder um dich herum hat perfekte Ahnung davon, was abgeht und keiner will was machen, einfach um dir Schaden zuzufügen, Abel. Ja, bestimmt. Hier, genau wie diese Karikatur mir Schaden zugefügt hat, ja. Aktuell in deutschen Talkshows. Heil Hitler, Deutschland über alles, Heil Hitler. Und dann die Moderatorin, lasst uns das mal diskutieren. Ah, das jetzt aber schon flach als Cartoon, sag ich jetzt mal so. Guck mal, da ist halt echt einfach so eine total einfach dämliches Karikaturding von Adolf Hitler drin in einem Sessel. Ich verstehe nicht, was daran... Ich verstehe es nicht. Warum sieht er aus wie so diese Werbefiguren mit den Flailing Arms? Ich glaube, das soll so eine Art Gauland sein. Wacky Waving Inflatable. Ja, genau, die, von denen man doch viel zu viele im Lager hat. Und warum hat er seine Binde falsch rum an? Das hätte Hitler nie gemacht. Weil er doof ist. Ach so. Und gelben Schlips, ist das der Lindner am Ende. Diese Karikatur, eine Anspielung an die Gauland-Sache jetzt mit dem Vogelschiss-Zeugs, was er gesagt hat, oder wie? Oh Gott, der Mann, ja stimmt, das wurde ja auch schon mehrmals angemahnt im Chat, dass wir darüber sprechen sollen, aber was sollen wir darüber sprechen? Ich meine, klar, man kann die eine Seite vertreten und kann sagen, der hat natürlich recht, weil in die deutsche Geschichte ist viel länger als die 12 Jahre, bla bla bla bla. Man kann die andere Geschichte, und ich sage einfach, es war dumm, in so einer Situation so einen Satz zu sagen, weil er genau wusste, wie es ihm ausgelegt werden würde. Also ich würde sagen, muss man das, auch sich selber schützen. Also ich würde sagen, dass rein sprachlich gesehen der Satz schon klar gegen Nazis gerichtet ist. Okay, also so Nazi-Zeit als Vogelschiss zu bezeichnen, hat halt einerseits die Bedeutung, dass es nur ein kurzer Zeitraum in 1000 Jahren Geschichte war, so wie das halt war. Aber er hat nicht gesagt, dass die Nazi-Zeit ein Sonnenschein war oder irgendwie ein Hoffnungsschimmer. Ja, er hat gesagt, es war ein Vogelschiss. Okay, er weiß schon, dass es echt einfach scheiße war. Okay, es war beschissen. Okay. So, aber ich habe daraus mitgenommen, dass es heißt, hier, hört mal auf mit dieser Nazi-Keule und Erbschuld und so einem Scheiß, ja. Wie wäre es, wenn sich da einfach die Leute in der Mitte treffen würden und sagen würden, okay, wir machen ein bisschen weniger davon und ein bisschen weniger davon und dafür machen wir mehr konstruktive Dinge, ja. Um das mal mit Franziska Giffey zu sagen. Ja. Ich glaube, Vogelschiss hätte man vielleicht auch schneller wegwischen können. Ja, ich finde es auf jeden Fall schön, ein bisschen verharmlosend, ja, weil so eine kleine Sache wie ein Vogelschiss war es dann, glaube ich, auch nicht. Also. Ja, also wenn man dann von Vogelschiss auf ein Paradigma von so wie lästig das quasi wäre, also so, wenn er das meinte, okay, ja, dann verstehe ich schon, warum Leute sich da aufregen. Das war nicht einfach nur so ein lästiges kleines Ding, was man einfach so hier loswerden kann. Ja, so kleine Reden drunter. Ja, genau, das verstehe ich schon, ja, aber so, was ich da auch noch mit reininterpretieren kann, beziehungsweise was da ganz klar mitschwingt, ist, dass es, wie gesagt, halt als Vogelschiss bezeichnet wurde und nicht als Hoffnungsschimmer oder Licht. Blick, ja. Das wäre dann eindeutiger, dass er sich irgendwie dahinstellt und sagt, das war eine tolle Zeit, aber ihm ging es wirklich darum zu sagen. Aber das ist halt auch wie wenn du sagst, Mao oder Stalin war nur ein Vogelschiss in der Geschichte. So irgendwie, es ist ungriffig, finde ich. So. Ja, das stimmt schon. Aber wenn man dann irgendwie die ganze Zeit gesagt bekommt, hier, dein Volk muss sich für immer dran erinnern und niemals vergessen. Und wenn du anfängst, irgendwas zu sagen, was irgendwie auch nur im Annähernden irgendwie mal rechts ist, dann bist du Nazi, Nazi, Hitler, Hitler, böse, böse, ja, böse. Ja, tut mir leid, Obex, aber ich habe gar kein Volk. Bis auf sprachliche Gemeinsamkeiten ist da keine gemeinsame Kultur zu erkennen. Aber okay. Dieses Volk wird durch Krankenkassen hergestellt, das wisst ihr noch, oder? Ich dachte, die unterirdischen Menschenfabriken. Nein, ja, durch Krankenkassen, also, Bildungen wird Volksnationalität. Von irgendeinem Politiker, die daneben war, was war letzte Woche, haben sich über die Wagenknechts aufgeregt, haben sie sich über den aufgeregt, nächste Woche jemand wieder anders. Ich könnte das Thema Roseanne in die Genau, das wollte ich auch gerade noch sagen. Kennst du da jemanden aus? Das übliche Bla, weißt du nicht, wann er besser die Fresse gehalten hätte, Bla, oder wie? Also was ich zu dieser Sache da noch gesagt hatte, war, dass wir halt in einem Land leben, wo es Parteien gibt, die unironisch immer noch Sozialismus und Kommunismus abfeiern, wo die Schäden jetzt gerade laufen, ja, aber dann, und die können sich nicht mal vorstellen, dass die Diktatoren mal so ernst genommen und mal sich mit ihnen auseinandergesetzt werden soll, aber diese ganze Sache mit Nazis und Deutschland und dieser ganzen Verantwortung, die man dann trägt, das ist echt einfach nur, das ist echt einfach vorbei, kommt, Leute. Also das kann man doch echt nicht weiterbringen als Argument. Irgendwann ist gut, oder? Gib das Wort frei. Wie ist das konstruktiv? Ja, man, wie gesagt, man also... Ich habe, also das ist ja dieses klassische Anekdotending, ich habe dreimal den Faschismus irgendwie in Geschichte gehabt. Da könnte man zum Beispiel ansetzen, dass man da irgendwie mal dran arbeitet, dass das halt nicht bleiern über Geschichte als Fach liegt in deiner Schulzeit. So, noch der Tweet von Katja Kipping. ja, Sachen wie Rassismus und Antikommunismus. Also, ja, wenn du nicht für den Kommunismus bist, bist du Nazi. Ist halt auch ein toller Dialog. Also, das ist genau das Problem, wenn man so die ganze Zeit dieses Narrativ aufrechterhält. So, sich selbst nicht in der Kritik sehen, aber dann so Sachen wie hier, toller Kommentar dazu, wie Frauenhass und Hetze gegen Frauenrechte zur Einstiegsdroge werden für andere Formen von Hass, wie Rassismus, Antikommunismus, bla bla bla. Jetzt ist es wie beim First-Person-Shooter-Spielen. Wenn die Realität Kipping-Fehler hat, würde ich aufhören zu zocken. Ja, aber das, was Sie da auch noch hier, der Tweet zu dem Artikel, ne, Neues Deutschland. Während Frauen noch immer weniger verdienen als Männer und häufiger Opfer häuslicher und wie sexualisierter Gewalt werden, fantasieren Männerrechtler eine Gender-Diktatur. Ihr Hass zeigt, dass es nicht weniger Feminismus braucht, sondern mehr. Ich glaube, ich schreibe das nicht selber. Scheißartikel von der Art, wie wir ihn schon 100.000 Mal gelesen haben. Ja, ich weiß. Also, ich habe sogar versucht, ihn zu öffnen, das ging nicht, weil da muss man so eine Paywall besteigen. Also ich bin presseethikosexuell und ich fühle mich diskriminiert in meiner sexuellen Selbstbestimmung. Nehmt meine Identität wurde hier gerade nicht repräsentiert, ja. Ja, was war jetzt mit Roseanne? Ja, Roseanne hat ja auch das Schicksal ereilt, dass sie was gesagt hat, was anderen nicht gefallen hat. Sie hat eine, ich weiß gar nicht, was war das für eine Person, die sie da verglichen hat? Eine Politikerin? Ich glaube, ja. Irgendwen aus der Obama-Regierung. Hat sie mit einer Figur aus Planet der Affen verglichen. Und weil diese Dame halt irgendwie zumindest zum Teil afrikanischer Herkunft oder afroamerikanischer Herkunft ist. Irgendwas hatte ich gar nicht gemerkt. Ich dachte, es ging darum. Ja, eben, das merkt man gar nicht. Aber es irgendwas war mit IS war, hatte ich irgendwie gehört. Und sie meinte, dass es am Ambien lag, weil es hinter Medikamenten stand, hast du das geschrieben. Aber aus der anderen Seite hat sie auch vor ein paar Tagen, erst ist sie von Twitter zurückgetreten und dann ist sie irgendwie wiedergekommen und hat gesagt, dass sie sehr zufrieden ist, dass so viele Leute ihr gut zusprechen und dass sie irgendwie kämpfen will dafür, dass man sagen kann, was man denkt. Ja, hat ja nicht geklappt. Also. Tja, wenn wir bei Boulevard sind, möchte ich auch noch einmal kurz die Starbucks-Story ganz kurz anreißen. Und nee, zwar, bitte nicht. Doch, einmal nur ganz kurz. Nein, bitte nicht. Ganz kurz. Die müssen in Amerika jetzt allen Leuten ihre Waschräume zur Verfügung stellen und deswegen sind die ganzen Homeless People in Amerika kampieren jetzt in den ganzen Starbucks und die ganzen Drogenabhängigen. Ja, citation needed. Ja, verlinke ich, hatte ich auch eingereicht. Ja, das habe ich auch noch gerade gesehen gehabt, als ich auf Twitter rumgegeistert bin, dass die da so Spritzen finden und Blut an den Wänden. Wir werden einfach mal recherchieren bis nächste Woche, würde ich sagen. Es ging total nach hinten los und ich finde das sehr schade. Wirklich. Und dann sprechen wir drüber, wenn es real ist. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Also fördert mich bitte, weil ich brauche das Geld, bitte. Danke. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Gesprochen wie ein echter Nazi. Geht in den Wald. Und kommt nicht wieder. Erholt Rio Reiser. Aber lasst euch nicht ändern. Einen schönen Abend noch. Ciao, ciao. Tschüss.